Ich fordere mit der Faust wild auf den Tisch trommelnd die Einreichung der Story über die Beschlagnahme von Kens Zauberflinte durch die Soros-Marionette Gardner für den Sonntagabend 18 Uhr. Massenvernichtungsgewehre überall, ich sag's euch. Überall, Zu überall. Zu wirr? Ich bin etwas. Bin Massenvernichtungsgewehre? Ja. Ja, herzlichen, ja, schönen guten Abend. Willkommen bei den Weltraumaffen. Ja. Sonntagabend 18 Uhr, wenn es kein anderer sagt. Ah ja, stimmt, ja, Sonntagabend 18 Uhr, hallo. Ich stelle hiermit die Vertrauensfrage. Ich vertraue dir, Emil. Ah, sehr gut. Ich dir nicht. Ja, typisch Russe. Ja, eben, was denn? Wie viele Bücher hast du schon geschrieben, Abel? Ich glaube nur eins, ne? Ja, mehrere sogar, aber nicht veröffentlicht. Da. So wie Liebe und Sex im Mittelalter. War das auch von dir? Ja, das war auch von mir. Nee, ich habe tatsächlich mal für eine private Intelligenzfirma ein Buch geschrieben. Im Deutschen. Du hast für eine Intelligenzfirma ein Buch geschrieben. Das ist ja. Ist das so Private Intelligence, aber es ist nicht öffentlich. Ist das so eine neue Art von Intelligenz? So eine Private Intelligence? Du hast so eine Public Intelligence und so eine Private Intelligence. Ja, also weißt du, geheimdienstliche Arbeit, aber halt von einer Firma und nicht von einem Staat. Also. Gibt es da auch einen Quotienten? Ja, 12. Ist die private Intelligenz in Afrika geringer als in Europa? Nein. Nein? Okay, gut. Ich glaube, die ist wahrscheinlich sogar konzentrierter dort. Ja. Grüße gehen raus an den guten Chris, der die Woche leider nochmal pausieren muss. Wir hatten gehofft, er ist heute wieder da, aber die Arbeit ist doch noch zu viel. Wir kriegen das aber auch so hin, hoffe ich. Natürlich nicht so gut wie mit Chris, aber... Er arbeitet in den Säureminen und baut Säure ab. Ja. Und konsumiert diese Säure, die er abbaut. Dann liegt er in der Säuremine auf dem Boden, so hat so einen Trip. Nein, fährt mit dem Fahrrad durch die Säuremine. Solange er nicht in der Salzmine arbeitet und Honig schürft. Ja. Oder eine Kugelschraubermine. Und wenn er wieder da ist, dann schreien wir ganz laut, er ist wieder da! Haha. Es geht immer schlimmer, ja. Diese Woche ist ein Brief erschienen in Harper's Magazine. Und dieser Brief hat mich zum Teilen fröhlich gestimmt, zum Teilen nachdenklich gestimmt und zum Teilen dachte ich, Mann, muss man da jetzt den Trump wieder mit reinbringen und all das. Was? Das ist voll gut, aber ich sehe den Brief nicht. Wo ist der Brief? Ach verdammt, siehst du, irgendwas vergesse ich immer, einmal mit Profis und so. Ja, du bist dabei, wir sind mit Profis hier, alles gut. Ja, das ist sehr schön, da sehen die Zuschauer die Quelle diesmal, bevor wir sie selber sehen. Es ist ein Stilmittel, das Stilmittel des blinden Zuschauers. A Letter on Justice and Open Debate ist das Ganze überschrieben. Vorweg bei dem Brief, ich finde den extrem wichtig, auf der anderen Seite extrem unwichtig und die ganzen Reaktionen darauf sind so die krasse Shitshow, dass das wirklich, wow, also seit längerer Zeit in Sachen Kulturkampf nicht so eine Shitshow gesehen, also richtig krass. Also du findest den Brief wichtig im Sinne von, im Kontext, dass darum ein Shitshow ist, so. Ja. Der Brief selbst sagt was aus? Der freie Austausch von Informationen und Ideen, das Lebensblut einer liberalen Gesellschaft wird jeden Tag mehr abgeschnürt. Während wir das von der radikalen Rechten inzwischen erwarten, verbreitet sich die Zensur noch weiter in unserer Kultur. Eine Intoleranz für Andersdenkende, ein Hoch für das öffentliche Shaming und das Ausschließen von Menschen und die Tendenz, komplexe politische Angelegenheiten mit blinder Moral aufzulösen. Ja. Also es geht um die Cancel Culture, es geht darum, dass Leute gefeuert werden, Redakteure gefeuert werden, wenn sie kontroverse Sachen schreiben, dass Bücher zurückgezogen werden, dass Journalisten über bestimmte Themen nicht schreiben dürfen, dass Professoren dafür eine Untersuchung am Hals haben, dass sie die falschen Zitate im Unterricht verwenden, dass Forscher gefeuert werden dafür, dass sie eine peer-reviewte akademische Studie teilen, Ja, und das, was sonst halt ungeschickte Fehler sind, heute schon dazu führt, dass Menschen praktisch ihre Jobs verlieren. Ja, das Lustige ist, dass all diese Sachen seit den 90ern stattfinden, von der progressiven Bewegung ausgehen, dass es ein dekadenlanger Kampf ist, den sie gegenüber intellektueller Freiheit an den Tag legen. Und dass wir jetzt irgendwie einen Brief bekommen, finde ich zwar klasse, aber irgendwie, warum nicht letztes Jahr oder das Jahr davor oder 2012 oder 2014? Ich, keine Ahnung, die Also, Gamergate zum Beispiel. ja, Also ich. ich hab auch getwittert, so vielen Dank für eure Stimmen. Ist schön, dass wir die jetzt hören und dass die jetzt irgendwie so laut sind, aber wurde auch Zeit. Viele Grüße, Gamergate. Ja, das ist irgendwie wie 1938 sagen, das mit den Nazis wird langsam schlimm. Weißt du so? Also nicht, dass ich jetzt Progressive mit den Nazis vergleichen will, aber so von der Zeit her ist es halt relativ spät, dass die sich mal dazu bewegt haben, irgendwie sich erkenntlich zu zeigen, dass sie das nicht gut finden, was da passiert. Nein, nein, Abel, du hast dich diskreditiert, du hast Nazis sofort erwähnt, so direkt einfach, kaum hat der Stream angefangen, 5 Minuten Harambe. drin, kommt das, Alter, nee, so Redeverbot jetzt. Ja, Für Schwarz-Weiß-Denken Freiheit. richtig. Schwarz-Weiß-Denken richtig und wichtig. Ja, Schwarz-Weiß-Denken, ja, es gibt aber mehr Ethnien als einfach Schwarz oder Weiß, okay, also komm, ey, hier Es gibt auch Schwarz-Weiß-Denken, Graue. ja, Panther. Wölfe, Linien. Was? Graue Also, Linien. der Weg, um schlechte Ideen zu besiegen, ist, sie aufzuzeigen, Argumente zu haben und Menschen zu überzeugen. Nicht, indem man sie halt mundtot macht oder sich wünscht, dass sie weggehen. Ha. Wow, okay. Wir lehnen jegliche falsche Wahlmöglichkeit zwischen Gerechtigkeit und Freiheit ab, denn das eine kann nicht ohne das andere existieren. Und unterschrieben ist das Ganze von einem ganzen Haufen bekannter Leute. Margaret Atwood hier, The Handmaid's Tale, die Autorin, ein gewisser Yascha Mounk, den wir in der letzten Sendung ja auch ein, zweimal hatten, Noam Chomsky, Ja, ist auch richtig so der alles. Name J.K. Rowling ist verschwunden, oder? Aber Nee, ich da zieh ist sie, Pinker. okay, da ist Genau. sie. Salman Pinker, Rushdie. Salman Rushdie, genau. Mark. Einfach. Also, ja, Prince okay. Fukuyama. Das ist so ein Zeilenumbruch. Ich dachte einfach nur Wisconsin. So, Wisconsin hat unterschrieben. Jesse Signal. Jeffrey Eugenides, berühmter Autor. Gloria Jonathan Steinem Haidt. sogar. Weißt du, Gloria? Meine Güte. CIA-Asset. Ja, auf jeden Fall ein Casey Haufen. Young. Mia Ja, Frau. Khalifa. Nein, Khaled Khalifa, verdammt. Farid Zakaria ist doch Ja, von typisch, Stein, dass der Russe nur an Mia Khalifa denkt. Du kennst Mia Khalifa auch, du bist kein Russe. Bist du Mia Khalifa? Ich habe das in der Apothekenrundschau gelesen, was sie Ja, ist. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wir lesen dieselbe Rundschau, ja. Außerdem heißt das Burj Khalifa. Oh. Ja. Also, Ja, wichtige Leute unterschreiben wichtigen Text. Leute machen wieder Listen. Warum ist das gut diesmal? Nur weil es die richtige Liste ist. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ja, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Liste sehen, sondern Das ist eher doch eine als. Liste. Das ist eine Aufzählung von Namen. Eine Liste. Eine Blockliste, wenn man so will. Generell sollten alle Leute, die Listen machen, auf Listen kommen. Weil Gründe. Ja. Auslisten. Listenführer. Oh mein Gott, ah, das ist schlecht. Steven Pinker! Oh, der wird auch mal im Bild und nicht nur von Ebel immer referenziert. Kauft sein Buch, The Blank Slate, und sein zweites Buch, Miete pro. Nee. Ich muss tatsächlich sagen, der Pinker, der hat mehrere Bücher geschrieben und mir gefällt aber eigentlich nur der Blank Slate wirklich von ihm. Die ganzen anderen, ich habe die alle gelesen, ich finde die alle irgendwie nicht so toll, um Okay, ehrlich zu wie sein. wäre es mit einer Kollaboration zwischen ihm und dir, so Blank Slate pro Kopf? Nein. Hat das jemand eingereicht? Ja, das war ich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die versucht haben, ihn zu canceln und er nicht gecancelt worden ist. Aber neue Leute, die dabei sind, Karriere zu machen, werden eventuell dadurch eingeschüchtert, dass man ihn versucht zu canceln und im Grunde nichts Neues. Man versucht, Leute zu canceln, weil Ja, Gründe. eine Journalistin hat ihre Unterschrift, soweit ich weiß, zurückgezogen nach Druck. Und ja, und andere haben sich entschuldigt. Also die Journalistin hat so gesagt, ah, ich habe die Namen gesehen und dachte, das kann ja nichts Schlechtes sein. Es tut mir so leid, dass ich diesen schrecklichen, bösen Aufruf unterschrieben habe. Und dann und so 2035 so, Billy isst dein Gemüse, sonst wirst du gecancelt. Hier haben wir nochmal ein unbekannteres Gesicht, Roya Hakakian, eine iranischstämmige Autorin. Die sagt halt auch, Moskau versucht Amerikas Wahlen unter Druck zu setzen, Teheran hackt unseren Cyberspace, China überschwemmt uns mit billigen Produkten und exportiert seinen Kapitalismus ohne Freiheit als Alternative zum amerikanischen Liberalismus. Und das sind nur einige der Bedrohungen, die Amerika von oder der amerikanische Lebensstil von außen erleiden muss. Und wir können es uns in dieser Situation nicht leisten, auch noch von innen uns gegenseitig zu zersetzen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Ja, der Fehler, den sie macht, ist, sie denkt, dass alle Leute, die in Amerika sind, halt in Amerika für Amerika sind. Und das sind sie nicht. Und das ist das Ja, aber Ding. das ist doch genau der Punkt, dass sie sagt, wir können uns das nicht leisten, jetzt auch noch internen Stress zu haben in Ja, der das, so Situation. ein Konsens wie im Kalten Krieg, wo du die antikommunistischen Liberalen hattest, die ja, die geliefert haben innerhalb der Demokraten. Auf sowas spielt sie, denke ich, an. Also. Ja, die aktuelle, wie soll man sagen, die aktuellen Theorien da von Rassismus und so weiter sind ja auch nicht mehrheitsfähig, ne? Ich würde gerne all diesen Leuten meine Webseite zeigen. Das will ich ihnen allen zeigen. Und dann sollen die mir alle sagen, da, du bist ein böser Nazi. Und dann bin ich glücklich. OPEX ist leicht glücklich zu machen. Ja, ich bin sehr leicht zu befriedigen. Ich hatte in der Schule war ich auch immer sehr befriedigend. Da habe ich so Noten dann gehabt, da stand so befriedigend. Gute Zeiten. Ja, und nicht nur in Amerika geht es um die Cancel Culture und wie schädlich die ist. Auch die Friedrich-Naumann-Stiftung, die politische Stiftung der FDP, äußert sich zu dem Brief. Ja, und der Vorstandsvorsitzende der Naumann-Stiftung, der Professor Paquet, stimmt dem nachdrücklich zu. Er fordert eine öffentliche Debatte über das Problem, auch in Deutschland. Ja, also im Endeffekt, das ist nur ein Echo auf den Brief. Aber ja, auch in Deutschland wird der Brief wahrgenommen und ich hoffe, das Thema bleibt auch in der Diskussion. Ja, kann man nur eigentlich nur hoffen, ja, dass das aufklärt dann auch dadurch. Das ist richtig. Eigentlich habe ich den Eindruck, dass die Leute von so einem Brief nicht so leicht zu beeindrucken sind. Ja, aber ich fand, es war wichtig, dass das mal öffentlich von Leuten gesagt wurde, die ein bisschen Gewicht haben. Ist schon. Es ist kein Zufall, dass Salman Rushdie zu den Mitunterzeichnern des Briefes der 150 gehört. Klar ist natürlich zwischen der grausamen Unterdrückung des freien Wortes durch einen totalitären Staat und dem privat initiierten Shitstorm ist noch ein großer Unterschied. Aber bei hinreichend aufgeheizter Stimmung kann ein liberales Klima schnell umschlagen in einen brutalen Pranger, der professionelle Existenzen vernichtet. Dem habe ich kaum was hinzuzufügen. Sind die Politikstiftungen doch noch für irgendwas gut? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, und dann mit der Begründung, dass man irgendwie nicht aktiv genug gewesen wäre oder so. Das war ja letzte Woche so ein bisschen Thema. Dass man irgendwie aktiv sein müsste, um seinen Antirassismus zu zeigen oder so zu leben. Und eigentlich muss man das ja nicht. Eigentlich muss man nur nicht rassistisch sein. Und hier haben wir gleich mal ein Beispiel für Cancel-Kultur. Der User Hammer of Glass hat hier im Original geschrieben, nur Frauen können Gebärmutterhalskrebs kriegen. Dafür ist er gesperrt worden von Twitter. Ja, während die Leute noch diskutieren, ob Twitter einen politischen Bias hat, ja, nein, wird sowas gesperrt. Also Und ich. er hat dann dagegen Einspruch eingelegt, aber der Einspruch ist abgewiesen worden, weil es geht hier um einen Verstoß gegen die Regeln gegen hasserfülltes Verhalten. Nur Frauen können Gebärmutterhalskrebs bekommen. Hasserfülltes Benehmen. Aber es gibt keine Cancel Culture, es gibt die überhaupt nicht, und wenn, ist die nur positiv, ne? Wissen wir ja, haben wir ja gelernt. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass du jegliche Kritik am Transgenderismus versuchst zu kriminalisieren und im Grunde damit nur unwissenschaftlich gerechtfertigte Menschenversuche nach oben spülst innerhalb der Gesellschaft, die verbreitet werden. Also du tust sozusagen ein dunkelstes Kapitel der Menschheit aufschlagen, wo du wissenschaftliche Experimente an Menschen machst, wo du halt noch nicht weißt, wie du sie richtig behandeln kannst. Und das ist halt extrem fragwürdig. Also, oder unwissenschaftliche Experimente an Menschen. Also das ist so die Grenze, weißt du? Ja. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Stimmt ja auch. Ja. Und hier, Beautiful Minds, The Personality of Political Correctness, da hat man sich bemüht, versucht, ein Inventar an Fragen aufzustellen, um Menschen, die der PC-Culture frönen, Fragen zu stellen, um herauszufinden, ob man Political Correctness oder sozusagen Political Austeritarianism, also auf der linken Seite, nicht auf der rechten Seite, ob man das halt herausfinden kann mit Fragen und Wunder was, man kann es herausfinden. Der Artikel ist ganz interessant, ist aber ein Feld, was so gut wie nicht erforscht ist. Also wir haben einen Haufen Literatur, die sich mit rechter, autoritärer Ideologie befassen, aber auf der linken Seite ist das halt irgendwie, auf dem linken Auge sind wir blind im Westen. Also, ja. Und der Artikel ist zumindest mal ein Versuch in die Richtung, aber halt auch jetzt, ja, nicht unbedingt das Größte. So. Hier kommt nochmal aus dem Chat, der X-Ray Enraged sagt, dass er Kritik an dem Brief gegen Cancel Culture hat, weil zu viel Grund an die radikale Linke abgegeben wird. Ich denke, ich hatte ja auch schon gesagt, ich bin nicht 100% zufrieden damit, aber ich denke, noch schärfer hätten sie es kaum formulieren können. Ja, weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch die Leute verloren, die auf der Kippe stehen, sozusagen in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und so ist der noch, ja, auf Dialog gebürstet, sag ich mal. Ja, das Ding ist auch, der Brief, der hat ja einen Linksstrahl ein Stück weit, aber die Sache ist ja auch die, dass du noch die Leute auf der Linken am ehesten erreichen musst. Also, weil, ja, also da sehe ich das eher so als Message und Messenger, also dass das halt besser akkord geht. Sozusagen Moderationsaufruf, der etwas linker gestrickt ist, weil er eben auch nur Linke erreichen möchte. Also. Ja, ich denke, viele, die sich eher konservativ, Mitte, liberal oder was auch immer sehen, die unterstützen das sowieso, was der Brief fordert. Ja, genau. Also. Ah, Conservative sells you den Liberals. Da geht man ein Stück weit darauf ein, dass es doch immer wieder gehandhabt wird, dass man sagt, mentale Instabilität und Linkssein, es geht ein bisschen miteinander einher. Und da hast du auch die eine oder andere Studie, aber diese Studien erfahren auch Kritik. Und hier wird darauf eingegangen, dass es nicht unbedingt am Konservatismus liegt, sondern eben an der Conscientiousness, also an der Tüchtigkeit, und dass Tüchtigkeit hilft, ja, sozusagen sich gesünder zu verhalten und nicht unbedingt Konservatismus als Weltanschauungsding, was dich dazu bringt, gesünder zu sein. Und auf jeden Fall räumt der Artikel damit auf, dass du halt eine Schwarz-Weiß-Aussage in Sachen links, rechts, mental gesünder, ja, nein, treffen kannst, was ich ganz interessant fand. An der Stelle will ich sagen, Korrelation ist nicht gleich Kausalität und Kausalität ist nicht gleich Korrelation. So, das ist genau das hier, worum es grob gesehen geht. Leute machen oft Verbindungsfehler zwischen zwei Sachen, die zeitnah auftreten oder so Eigenschaften, die ähnlich sind oder zusammenpassen, so intuitiv, aber heißt nicht, dass sie wirklich zusammen auftreten und dass da eine, ja, Relation dazwischen ist in so einer Form. Deswegen. Ja, aber man könnte ja schon postulieren, dass der linke Lebensstil eher hedonistisch ist. Ja, genau. Ja, klar, ja, genau, das ist ja, was ich meine. Ja, dem stimme ich ja schon zu. Ich sage einfach nur, dass es ist nicht, weil Konservative konservativ sind, weißt du, sondern wegen einer Eigenschaft, die bei Konservativen häufiger vorkommt als bei, halt, ja, Linken halt. Mhm. Das ist halt die Sache. Also, ja, natürlich, das ist ja auch dann so eine Eigenschaft, die sich auch links wiederfinden lässt, aber nicht in demselben Ausmaß. Und deswegen sind da die Leute auch von anderen Faktoren eher beeinflusst. Bei links geht es darum, Sachen zu zerstören und zu zerschlagen und neu zu denken und so sich zu befreien. Und Konservative wollen halt eher das, was sie schon kennen, und langsam. Wie, Abel, du hast ja mal im Chat geschrieben, Konservative sind Progressive mit Bremse, ne? Ja, das hat aber mit dem Artikel nichts zu tun. Nee, ich weiß, aber einfach nur, um zu sagen hier, wie die Verbindung zwischen konservativ und links ist. Ja, grundsätzlich kann man schon das mit dem Artikel in Verbindung bringen. Wenn man sagt, die Bremse bringt die halt auch dazu, ja, gesünder zu leben zum Beispiel. Weil sie eben nicht irgendwie jedes Wochenende feiern gehen oder was weiß ich. Außerdem ist das ist halt die alte, mein Körper ist ein Tempel versus mein Körper ist eine Spielwiese. Also in der Moral Foundation Theory wird es auch gut aufgebaut. Mein Körper ist eine Spielwiese vor einem Tempel. Mein Körper ist ein Spieltempel. Das Ding ist mit Konservatismus ist Progressivismus, mit Tempolimit ist eher neoreaktionär. Also zwar auch ein schöner Spruch, aber sondern auch auf die Frauenquote mit so einer CDU. Pro Monarchie, also nochmal eine andere Denkrichtung. Also. Man könnte auch jetzt sagen, dass die Linken, weil sie im Endeffekt alles mehr oder weniger vergraulen, was nicht genau der Politlinie entspricht, gehen die Leute halt in die Mitte und von der gehen sie da halt eher so in das, wo sie aufgenommen werden. Und ja, Konservative werden dadurch progressiver. Nicht, weil die Leute, die schon da waren, progressiv werden, sondern weil progressive Leute eben zu Konservatismus gehen, weil sie von ihrem progressiven Ding ausgestoßen werden, weil sie nicht progressiv genug sind. So würde ich das erklären, ja. Aber ja, Meta-Analysis. Contrary to widespread misperception, the rate of mental illness among adults did not increase in recent decades. Also die Analyse von Rolf Degen, die hatten wir schon mal und ich wollte sie nur mal wieder aufgreifen, weil halt öfters mal der Narrativ hier und dort aufspringt, dass halt Geisteskrankheiten, dass das immer mehr werden und man hat halt hier in einem US-Kontext über 1 Million Menschen, also relativ viele Subjekte, und immer noch kein idealer N, aber halt schon mal ein stärkerer N wie irgendwas mit 200 oder 10.000. Und auf jeden Fall hat man hier halt eine Studie, die aufzeigt, dass die Zahl an Geisteskranken in etwa gleich geblieben ist, wo man sich auch wundern kann, was bringt denn die ganze neue tolle Medizin und die ganze Psychologie, die ganze Psychiatrie, wenn die Zahl in etwa gleich bleibt. Also, und noch schlimmer, in den Medien heißt es immer, es wird immer mehr und alles wird immer schlechter. Und das stimmt halt auch nicht. Also, aber die Bevölkerung ist ja gewachsen. Im Verhältnis müsste es dann schon stimmen. Ei, Rabatt, was sind das für Nebengeräusche? Ja. Das ist ein Verbrennungsmotor, Abel. Das nennt man Verbrennung. Mammon sitzt auf dem Motorrad und macht es nicht mehr. Boah, ich bin Kollege, meine Fresse. Nee, aber Rolf Degen, basierter Account, also folgt dem. Dann könnt ihr euch einen Teil der Sendung immer sparen, weil ich den sehr gerne zitiere, weil es ein guter Mann ist. Also. Ja, und der Knackpunkt ist halt die Zahl der behandelten Personen und nicht die Personen, die Geisteskrankheit haben oder eine Behandlung benötigen aufgrund von geistigen Schwierigkeiten. Aber ich, also vielleicht bin ich da zu konservativ, aber entweder du bist bei einem Arzt und wirst behandelt oder du bist nicht krank. Das mag vielleicht böse sich anhören für manche, aber in meinen Augen hast du keine Probleme, wenn du nicht zum Arzt gehst. Naja, einerseits gibt es ja gerade bei geistigen Krankheiten das Phänomen, dass die Leute nicht checken, dass sie krank sind. Ne? Mhm, und deswegen. Ich weiß. Aber allerdings gibt es dann halt auf der anderen Seite noch das Problem mit den etwas zu leichtfertig verschriebenen Medikamenten. Vor allem, wenn man ein System hat, wie es in Amerika ja prävalent ist, dass die Ärzte quasi an den Umsätzen der pharmazeutischen Artikel, die sie verschreiben, beteiligt werden teilweise. It's time to embrace mimetic warfare. Das ist ja auch ein Meta-Artikel, den wir schon länger hatten. Es geht da um ISIS und einen neuen Propagandakrieg und darum, dass sich generell die NATO mehr auf psychologische Kriegsführung einschießen will. Und ich finde einfach den Artikel toll. Den hatten wir auch schon mal, den haben wir auch schon mal länger im Detail besprochen. Das ist eigentlich so ein Metadokument, was man kennen sollte, weil es 21. Jahrhundert speziell davon geprägt ist, dass man eben politische und informationelle Kriegsführung hat und weniger offene Kriegsführung. Also zwar wäre das ein Black Swan, dass so einen offenen Krieg jetzt zum Beispiel mit den USA und China her, das ist aber sehr unwahrscheinlich, wahrscheinlicher ist, dass du ewiges Proxy-Geschachere hast mit Narrativkriegsführung, mimetischer Beeinflussung etc. Herr Abel, für Leute, die gerade erst aufgewacht sind, was bedeutet Black Swan in dem Kontext? Ein großes Ereignis, was man hätte schwer vorhersehen können. Und was bedeutet Sockenpuppe? Sockenpuppe ist, wenn du Astroturfing betreibst. Okay, ja. Von wem ist denn das Dokument? Von Jeff Gieser. Ich bin ziemlich sicher, man spricht ihn aus Gysi. Gysi. Gysi. Ich habe nicht die Zeit, alle Namen richtig auszusprechen. Ich kann sie einblenden lassen. Aber wenn der Warfare Mimetic ist, dann heißt das jetzt praktisch, dass die Memes zu Waffen werden und dann müssen die ja bald verboten werden, doch? Ja. Oh, ey. Beim Mama ist heute. Ja, ist heute fucking Doppelbone, ey. Also im Grunde sagt der Artikel, dass Meme Magic real ist. Also das ist im Grunde das, was da steht. Dass sie wirksam ist. Ja, genau. Aha. Aha. Hatten wir letzte Woche auch schon mit The Lucifer Principle. Also. Ja, ja. Dieser Artikel war sehr interessant, weil der hinter einer Bezahlwand ist. Und ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder eine Kritik gehört, dass die Kulturkriegsartikel gerne mal hinter eine Bezahlwand gestellt werden, wo ich mir dachte, also ich bin zwar mir ziemlich sicher, dass der Kulturkrieg, wie wir ihn ja in Dauerberichterstattung haben, seitdem wir den Podcast hier angefangen haben, dass der zwar weitaus wichtiger ist, wie der normale Gesellschaft ihn wahrhaben will. Allerdings gibt es halt die Kritik daran, dass der Kulturkrieg an sich auch nur eine Einbildung ist von Medien, die halt viel Nachrichten produzieren und denen besondere Bedeutung verleihen möchten und halt Auflage verkaufen wollen und dass es weniger eine große Sache ist, wie man denkt. Ich denke, dass das eine Minderheitentheorie ist, aber ich weiß nicht. Wenn ihr euer Leben genießen. Ist das in der Politik, das als wie soll man sagen, Rückkopplung aber ankommt, dass die Politik sich sehr wohl auf diese Medien bezieht. Ja, ich denke auch. Also, aber ich wollte halt auch mal die Minderheitenmeinung sozusagen vorstellen. Ja, aber also, ja, stell sie mal vor, so, weißt du, liest das. Habe ich doch gerade. Nee, du hast nur gesagt, hier eine Paywall und so. Aber der Text selbst. Ja, das war einfach nur ein Beitrag zur Kulturkriegsdebatte von Critical Whiteness. Also. Okay. Der Präsident des Verfassungsschutzes sagt, Linksextreme in Anführungszeichen würden ihre Leute in höchsten Staatsämtern unterbringen. Er geht damit der No-AfD auf den Leim, die das Märchen einer in Anführungszeichen linksextremen Richterin in Mecklenburg-Vorpommern etablieren wollte. Ja. Ja, ist auch totales Märchen. Ja. Also ich verstehe auch nicht ganz, wie man mit einem Straight Face solche Geschichten erzählen kann. Also es ist ja relativ klar, dass die Dame, die Frau Borchert da in Mecklenburg-Vorpommern, dass die eine Kommunistin ist. Also für die Jusos ist das scheinbar nicht so weit weg. Ja, ein Märchen. Der Verfassungsschutz geht der AfD auf den Leim. Ja. Ja, okay. Gleichzeitig beobachtet er sie aber auch. Also was wollt ihr, Jusos? Ihr wollt doch einfach nur, dass die irgendwie verboten werden oder irgendwas, damit ihr ein paar Stimmen mehr bekommt. Aber nur prozentual, ne? Vom iPhone getwittert, ist auch super. Liberale entscheiden sich im Zweifelsfall für den Faschismus. Ja, ja, ja, wir kennen es nicht. Ja, ich stehe mal im Laden. Ist das so, ja? Das ich stehe mal im Laden, ja. Und denke mir so, okay, ich habe nicht das Geld dafür, also hier Volkskörper. Das ist, ja, das ist genau die Logik dafür. Nee, Mann, nee. Fucking Liberale. Ja, Liberale entscheiden sich im Zweifelsfall für den Faschismus. Dann gibt es politisch sozusagen nur Kommunismus, Faschismus und Kryptoliberale, die so tun, als ob sie konservativ oder sozial sind. Ja, aber die politische Karte. Guck mal, Abel, das ist ein Fake-Account, Godwin-Account. Weißt du, der Typ lebt in Bielefeld. Bielefeld gibt's nicht, den Typen gibt's nicht. Vorstandsmitglied Die Linke. Ja, Social Media, Die Linke, organisiert junge Linke. Es ist toll, dass Leute sich selbst etikettieren, dann kann ich genau sehen, hier, so, wisst ihr Bescheid, Buch und so und Cover und so. Ja, das sind halt die typischen Wahlplakate aus den 40er Jahren und diese ganzen anderen Sachen da drin. Ja, was soll man sagen, jede Partei hat Fehltritte gemacht. Wir hatten eine sehr turbulente Geschichte in diesem Land, über Jahrzehnte, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Nein, die Liberale hat eine glorreiche Geschichte, die haben nie Fehler gemacht. Einzig und allein glühend stehend, mit der Fahne gelb schwingend, stehen die Liberalen da, glanzlos, ohne Fehler in der Geschichte. Fahnen darf nur der Heiko schwingen. Habt ihr dieses Bild gesehen von Heiko Maas und der Europa-Fahne? Ja, zu geil. Zu geil. Ich liebe es. Maiko ist der Beste. Ich habe es nicht gesehen. Bitte nicht spoilern, okay? Ich will das Internet nicht gespoilert bekommen, bitte. Irgendwer meinte, die schönste Reaktion fand ich irgendwie, Heiko Maas stellt die neuen Cocktailfähnchen der EU vor. Oh. Also wenn Heiko Maas sich hier diese Sendung anschaut, dann wird er das nicht gut finden, okay? Wir sollten schon positiv. Ich mag Heiko. Ich finde es gut, dass er das NetzDG auf den Weg gebracht hat. Jetzt haben wir mehr zu bereden und weniger zu sagen. Das ist gut. Und weiter geht die Twitter-Show. Ja. Ulf Poschardt, wer aus liberalen Rechte machen will, schminkt seinen Freiheitsekel zeitgenössisch. Und unser Lieblingsliberaler Konstantin Kuhle sagt, stimmt. Und wer aus Rechten Liberale machen will, auch. Und jetzt Rollen verteilt kommen und dann Felix Bach. Und wer will Felix Bach spielen? Los, komm. Starker Front gegen Kemmerich und Brechtken. White Power. Ach nee, okay. White Power. Yellow Power, wenn schon, ja. Okay. Und da wird noch über Ben Brechtken gesprochen. Von Ulf Poschardt. Und Konstantin Kuhle stellt sich offensichtlich dumm, sag ich mal. Weil er ist ja auch auf Twitter unterwegs. Die Julis haben ja ihre große Twitter-Offensive gestartet. Und ja. Aber nicht alles, was liberal auf dem Revers stehen hat, ist halt auch liberal. Das stimmt schon. Nur sehe ich das ein bisschen anders als Konstantin Kuhle. Ich sehe viele U-Boote in der FDP momentan unterwegs. Ja, ich auch. Also deutliche Unterwanderung. Was bedeutet U-Boote in dem Kontext? Dass du Leute hast, die eigentlich besser bei den Grünen oder der SPD aufgehoben wären, aber in der FDP sind und versuchen, die auch auf diesen progressiv-grünen Kurs zu bringen. Also das ist nicht so buchstäblich, dass unsere Gesellschaft so landmäßig basiert ist und nicht wassermäßig basiert ist. Und deswegen brauchen wir Diversität, indem wir jetzt U-Boote so in den Bundestag reinbekommen, oder? Dazu sag ich jetzt nichts. Abtauchen. Ja, das hier ist von einem Professor, der irgendwas untersucht. Und ich sag wortwörtlich irgendwas, weil wenn du Far-Right-Studies an den Tag legst und dich damit schwingst, also damit schminkst, dass du die extreme Rechte dir anschaust und die radikale Rechte und dann Populist in Klammern schreibst, dann bitte nein. Also Populisten links wie rechts sind nicht Autoritäre. Die haben legitime Probleme mit der Gesellschaft, die nicht erhört werden von unserer eher globalistisch geprägten Elite, die wir haben. Und ich weigere mich, die plumpen Populisten, ob die jetzt links oder rechts sind, in die radikalen Autoritären mit reinzuzählen, weil es sind sie einfach nicht. Da gibt's also normale Dinge, die angesprochen werden müssen, die der Bevölkerung nicht passen. Und das kann man populistisch machen, aber es hat nichts mit radikalem Rechtssein oder radikalem Linkssein zu tun. Also, ja, und ich fand einfach, die Grafik hat mich einfach getriggert. Also, ja. Ja gut, populistisch, es wird ja hier noch weiter qualifiziert, wobei da natürlich mit einem sehr großen Netz gefischt wird. Hostile to democratic constitutional order. Das ist ja. Ja, das kann man sagen, aber es ist ja nicht so, dass jeder Populist in diesen Kreis gehört. Es gibt ja Populismus ist ja eine Methodik und nicht eine politische Ideologie. Ja, genau. Trotzdem, ich sehe das so oft vermischt, Populist, also die Radikalen mit den Populisten zu vermischen, das tut der Demokratie nicht gut. Ja, die Methodik des Populismus wird halt nur einem politischen Lager zugeschrieben, obwohl sie breite Anwendung findet. Das genau. sehe ich auch so. Genau. Und Populismus ist übrigens eine Ideologie, die ist echt interessant, die entstand nach dem Ivan Populim, Popul, genau, ne, Ivan Popul, der war der erste Populist. Ja. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, ich will was anderes. Und seitdem gibt es Populisten. So, glaubt dem kein Wort. Der Ivan Popul, der wird jetzt sagen, glaubt ihm jedes Wort. So, hier haben wir einen kleinen Vorgriff. Das habe ich nicht so 100% sortiert. Aber es passt in die Twitter-Rückschau hier. Die identitäre Bewegung, viele Accounts der identitären Bewegung sind von Twitter gesperrt worden in den letzten Tagen. Unter anderem auch der Martin Sellner. so das bekannteste Gesicht der Identitären. Und hier haben wir Sibyl Schick, die freut sich darüber und sagt, als nächstes bitte die JU und die Julis. Was einfach nur ein kaputter Kommentar ist. Also keine Ahnung. In meinen Augen ist Opposition heilig. Sobald du anfängst, in einem Staat die Opposition aktiv klein zu halten, zu machen, wird das Gesamtergebnis schlechter, weil du keinen Elitenwettbewerb hast und damit das Gesamtergebnis der Führung des Staates einfach kaputt geht. Und ja, aber sie möchte ja gar keinen... Sie möchte ja gar keinen Wettbewerb. Ja, genau. Und das ist tödlich. Also du brauchst Wettbewerb. Nee, also, ist nicht tödlich, wenn du halt gerne eine Diktatur der woke-grünen Mehrheit hättest. Ja, das ist wo keiner was sagt gegen. Interessant finde ich, wenn man hier ein bisschen runterguckt, Ruprecht Polenz, der ja eigentlich sehr bekannt ist dafür, dass er so ein U-Boot in der CDU ist, wenn wir das Wort eben schon hatten. Selbst der sagt, die Satire-Nummer wird Ihnen bei diesem Tweet nicht helfen. Und unten drunter entblödet sich Mario Sixtus zu sagen, die Julis sind auf Twitter in der Hauptsache als reine Hasstruppen unterwegs. Hört ihr sie marschieren? Ja. Wer kennt sie nicht? Ich möchte viele verschiedene Gruppen in einem Staatsgebilde untergebracht haben. Das ist ja faszinierend. Der Sixtus hat geantwortet. Da gibt es jemanden, den der Sixtus noch nicht geblockt hat. Ich bin überrascht. Ja, Sibyl Schick. Ui. Der Ruprecht Polenz, auf den hat er ja geantwortet. Der Polenz ist aber doch auch, der ist progressiver Opa und in der CDU. Also der wird sich mit Sixtus auch nicht anlegen, glaube ich nicht. Ich hänge mich immer noch drüber auf, dass du ihn als CDU-U-Boot beschrieben hast, anstatt zu sagen ein CDU-Boot. Aber ich meine, Juli ist gleich JU gleich IB. Also das ist halt schon eine krasse Logik und halt einfach ein Zeichen von einem geschlossenen Weltbild, was man ziemlich einfach als ausländischer Geheimdienst manipulieren könnte, wenn man das machen wollen würde. Meinst du, die Sibyl Schick ist bei einem ausländischen Geheimdienst? Nein, wenn ich ein ausländischer Geheimdienst wäre, würde ich mir jemanden wie die Sibyl rausschauen und raussuchen, um sie gezielt zu beeinflussen, weil das so geschlossene das Weltbild auf egal welcher Seite, desto einfacher bist du zu beeinflussen. Da müsste man echt mal gucken, ob es nicht von dieser progressiven Blase irgendwelche finanziellen Trails gibt, die, was weiß ich, wohin führen, China, Russland. Also wär ich ein Billionär und chinesischer Patriot, würde ich der progressiven Bubble einfach nur hier und da Geld spenden und mir im Westen angucken und lachen. Also, warum haben die eigentlich nicht die Jugendorganisation der AfD genannt hier? Oder die Schick? Müssen die nicht zuerst nennen? Naja, ich denke, die ist sowieso schon, also die wird sie gar nicht verbieten lassen, gleich weg entsorgen in Anatolien oder so. Ja, genau. Es kommt bei ihr auch ein neues Buch raus. Hallo, hört mich jemand? August 2020. Also, es bleibt spannend. Oh nein. Nein, bitte heißt es wirklich Hallo, hört mich jemand? Ja, das steht bei ihr im Profil, da in der Beschreibung. Buch, Hallo, hört mich jemand? August 2020 at Assemblage News. Nein, bitte nicht. Ich muss zugeben, ich muss jetzt auch kurz nachgucken, wie die heißt. Die heißt die junge Alternative und die scheint es zu geben. Und das ist tatsächlich ein sehr guter Hinweis. Warum wir hatten doch mal einen Kasper von der JA auch hier in einem Gespräch, oder? War das nicht so? Ja, hatten wir. Ja. Ganz am Anfang. So war der bei der Nachwuchsorganisation. Okay, ich dachte, der wäre bei der eigentlichen. Das war kurze Zeit, nachdem wir den Antifanten auch da hatten. Mit dem schreibe ich sogar immer noch manchmal. Was schreibt ihr euch denn? Bestimmt so Antifa-Herzchen. Nein, historischer Materialismus und Leselisten über politische linke Weltanschauung. Ja. Die Zukunft wird nur aus Leselisten bestehen, aber keiner wird die Bücher drauf lesen. Es wird nur einfach nur Leselisten rumgeschickt. Oppositionsanalyse, das nennt man das auch. Leselisten. Nein. Viel zu analysieren momentan, was? Abel, das heißt Poposition. Popoposition. Ach, Opex. Und seht ihr da unten, Walt Disney World hat wieder auf. Ich muss weg. Ja, wie lange, bis die wieder zumachen? Weil die werden wieder zumachen. Ich setze zwei Gesichtsmasken drauf. Ich denke mal, die werden so gegen 22 Uhr wieder zumachen und am nächsten Tag... Ist das auch eine identitäre Bewegung da, Walt Disney-Dings? Männer interessieren sich im Durchschnitt mehr für Politik als Frauen. Das erklärt in ihren höheren Mitgliedsanteil in Parteien. Das ist aber nicht das Ende der Fahnenstange. Vielmehr sollten wir uns fragen, warum sich Frauen im Allgemeinen weniger für Politik interessieren. Ich sage, es sind biologische Unterschiede, aber damit bin ich ein Harambitsch Stufe 12. Frauen sind überall nur mit 30% vertreten. Überall. Ich glaube auch nicht, dass das noch allzu viel besser wird. Ein bisschen Luft, ein paar Prozentsätze, aber du wirst 50-50 nicht hinbekommen. Nee. Aber guck mal, in der Abteilung, ich bin an Politik auch interessiert, aber nicht so sehr, haben wir Parität. Mhm. Ja, aber das reicht nicht. Das ist nicht der Ort, wo das sein soll. Also auch interessiert, aber nicht so sehr, heißt in etwa so viel wie, ich weiß, dass das wichtig ist, aber es juckt mich eigentlich nicht. Wir Frauen können auch auf andere Art politische Karriere machen. Guck mal, wie Greta das gemacht hat zum Beispiel. Ja, oder den Ehemann striezen, der in der Partei ist und der dann irgendwelche komischen Sachen macht und dann bei Proxys, so wie es Frauen sowieso gerne machen. Weil selber machen ist dumm, andere machen lassen besser. Übrigens ist da auch noch so ein Ding von, was wahrscheinlich auch nicht irgendwo mitkontrolliert wurde, ob die Leute sich selbst eher so ehrlich aufhypen würden oder zwar schon politikaffin sind, aber es nicht nach außen wirklich so beschreiben würden. Das ist ja dann auch, was nicht unbedingt gemessen wird. Deswegen kann es sein, dass Männer sich überbewerten und Frauen sich unterbewerten. Also, bei den Buchverkäufen sieht man das auch. Politik, Zeitgeschehen, Geschichte ist in etwa das Verhältnis der Geschlechter dasselbe wie in den jeweiligen Parlamenten im Land. Das heißt, also wenn du einen Buchhandel anguckst, schaust nach Geschlecht, wie es verkauft wird, und dann spiegelt sich das, was du in Sachen Büchern verkaufst, in etwa in den Parlamenten selber. Also politische Bücher, nicht Bücher überhaupt. Ja, genau. Mangas. Und bei den Frauen ist das häufigst verkaufteste eben Erotik, Literatur, Liebe, Romanze. 50 Shades of Blau. Also Substitut für Pornografie. Ich stelle mir einfach vor, wie diese Statistiken gemacht werden. Ne? Du kaufst da was ein, ne? Und dann ist da so der Typ an der Kasse so, okay, Frau hat ein Buch über Geschichte gekauft, was hat die vor? Boah, Alter, was ist da los? Also da stelle ich an der Frage auch mal an der Stelle auch mal direkt die Frage nach der. Steht da irgendwie, was die dahinterliegende Frage wäre? Weil beispielsweise über dieses Thema informiere ich mich häufiger im Internet. Ist das, was ist die konkrete Frage dazu gewesen, frage ich mich. Das Thema Politik und dann sind wohl ja auch mehrere Antwortmöglichkeiten gegeben gewesen, weil wir natürlich hier weit über 100% sind, wenn wir was zusammenzählen. Informationsinteresse an Politik? Eine Frage musst du daraus selber bilden. Informationsinteresse an Politik? Das Ding ist halt, ich habe in allen politischen Bewegungen, in allen Richtungen, wo ich bisher aktiv war, ob das eine NGO war, bei einer Partei reingeschnuppert oder sonst was, überall war es so, dass du spezielle Programme, Förderungsdinger für Frauen hattest oder sogar Quoten, wo das wortwörtlich so war, dass du als Frau nur ankommen musst und einen Posten bekommst, auch wenn dich die Bewegung kaum interessiert und du keine Ahnung hast. Bei ATAC war es richtig heftig. Da konntest du mit deiner konntest dich selber ins höchste Gremium, ins höchste Amt wählen mit einer Stimme, weil du eine Mindestabnahme an Frauen haben musstest. Also, wo ich mir einfach nur denke, Leute, ich, keine Ahnung, noch einfacher geht's nicht. Also, Hund zum Jagen tragen. Also, ja, ich finde auch, wenn einer so einen Job oder so nicht haben will, dann sollte man den auch nicht drängen. Also, wenn es dann um Bundestag oder so geht, dann, aber warum ist nicht das alles gleich? Dann muss man doch keinen zu hintragen. Es muss alles gleich sein, 50-50, oder das ist totalitäres, patriarchalisches, industrieller Komplex, tralala. Und ich sehe auch gerade, die oberste Zahl interessiert insgesamt, ist wohl einfach von den anderen Zahlen separiert zu sehen als zusammengerechnete Zahl. Ja. Dann ergibt das Ganze auch schon mehr Sinn. Aber trotzdem die Frage, über dieses Thema informiere ich mich im Internet, da würde ich trotzdem gerne die Frage zu sehen. Ja. Methodologie ist wichtig und richtig, wenn sie wichtig ist. Nein, wichtig ist nur, dass es unserem Narrativ dient, alles anderes heran. Ich will wissen, ob der Marvin Wank oder Marvin Wank heißt. Ich würde sagen Wank. Ah, okay. Wank und Schrank und Drank. Und ich würde da auch gerne eine Aufschlüsselung nach den Politikfeldern sehen, weil ich glaube nicht unbedingt, dass Frauen weniger interessiert an Politik allgemein sind, sondern sie sind an bestimmten Politikfeldern sehr uninteressiert und vielleicht an manchen interessierter als Männer. Ja, Das genau. würde mir einen mehr größeren Erkenntnisgewinn bringen, ehrlich gesagt. Sowas meine ich ja auch. So ist es. Es gibt dann schon andere Möglichkeiten, Informationen mit zusammenzutragen. Und ja, es ist halt nicht aufgeschlüsselt gewesen in diesem Screenshot, deswegen. Ja. Gender Empathy Gap, Empathie für alle, auch für Männer. Ja, am 11. Daub. wird diesem Massaker in Srebrenica gedacht. Und da sind ja 8000 Männer bei umgekommen. Und die UN, glaube ich, war es vorher, hat Frauen und Kinder rausgeholt, damit die Männer sich da gegenseitig abschlachten konnten. Und daraus hat man jetzt diesen Gedenktag gemacht. In den letzten Jahren war das auf verschiedenen Blogs einfach immer mit verschiedenen Artikeln gewidmet worden oder ja, begangen worden, sozusagen der Tag. Und jetzt hat man auch eine ganze Seite dazu aufgemacht, nämlich genderempathygap.de, ne? Und da hat man dann die Artikel gebündelt und das von den Vorjahren und so. Ja, das wollte ich nur mal vorgestellt haben, sozusagen, als Lesetipp, als Hofftipp. Ne? Ja, ist Und schon. das kommt von der UN? Nee, das kommt jetzt hier von den Männerrechtlern. Ja, ich dachte doch schon. UN hatte damals in Srebrenica die Frauen und Kinder aus den Städten geholt, damit die Männer sich da abschlachten konnten. Ja, ich habe mich zu Also früh gefreut. Ich dachte, dass mal in der UN selber auch mal nicht nur die durchgeknallte feministische Linse verwendet wird, sondern ja, nee, schade. sowas sind wir noch nicht. Aber interessant finde ich die Zahl hier unten. Etwa 7 Millionen Jungen werden ihrer Freiheit beraubt. 94% der Minderjährigen in Unfreiheit sind jung. 94%. Und dann hörst du nur von so Aktionen wie halt hier mit den 280 Mädchen, die sie da in Nigeria unbedingt befreien wollten. Ja, solche Ich meine, Geschichten ist sind immer natürlich überall, richtig, die ne? befreien zu wollen, Ja, na aber klar. offensichtlich ist die Dunkelziffer an Jungen noch deutlich höher und da sollte man dann halt, ja, Empathie zeigen. Männer sind die Pappbecher innerhalb der Evolution. Pappbecher zum Wegschmeißen. Und außerdem, Mars, das, was du gesagt hast, da, das stimmt schon. Ja, das mit den Jungen tut mir leid, aber Kapitalismus unterdrückt viel mehr Leute als hier Jungs und deswegen hier, ja, Girls' Lives Matter und Kapitalismus muss zerschmettert werden, aber Boys' Lives don't matter. So, weiß Bescheid. Aber ja, es sind viele Punkte, die wir hier auch schon oft angesprochen haben. Obdachlosigkeit, Beschneidung, Selbstmorde. Väterrechte, Ja, im Prinzip männlicher eine Hasssache, ne? Sextourismus ist Ausbeutung, weiblicher Sextourismus ist Entwicklungshilfe. Warte, also wenn Frauen Sextourismus betreiben, ist das Entwicklungshilfe? Ja. Für wen? Das Naja, ist genau dasselbe. für die Jamaikaner Ja, oder aber Entwicklungsland. das ist exakt dieselbe Handlung, exakt im selben Kontext. Das Einzige, was sich ändert, sind die Chromosome. Ja, aber der Mann nimmt und die Frau gibt, weißt du doch. Ja, genau. Männer sind Haram, weil sie die Papierbecher der Evolution sind. Eigentlich die Alubierdosen, die man sich gegen den Kopf drückt, um Macho zu sein. So. Ja, wortwörtlich. Also. Ja. Wo man unten ein Loch reinmacht und dann oben aufzieht und sich einen Shotgun gibt. Loch ist Loch. So, Ja, jetzt dem aber. ist auch nicht so die Rhetorik hier im Bundestag. Also die GIFA wollte ja irgendwas mit dem Sorgerecht ändern und dann jetzt dazu erstmal zu einem Ausschuss eingeladen und verschiedene Organisationen und die Anführer davon, die Vorstände und so. Und die Frauen von Mia, Mütter in Alleinerziehend oder sowas, die beschweren sich darüber, dass das irgendwie eine Übermacht wäre für Männer. Und das ist ja schon an sich der Vorschlag, der Vorwurf ist schon erstaunlich, weil es noch nie eine Übermacht gab für Männer. Schon gar nicht von Männervereinen. Im Gegenteil, die sind froh, dass sie überhaupt mal eingeladen werden. Ja, und außerdem haben sie da eben die männerrechtlichen Vereine und die, ja, die, soll man sagen, die Neutralen einfach zusammengezählt. Ne? Da wird irgendwie schon im Vorfeld ganz komische Propaganda geschoben. Ja, das ist denen eben wichtig. Ne? Und wenn du das so durchliest, was die für Forderungen oder für Vorstellungen haben, da sollen die Väter am besten überhaupt kein Sorgerecht haben. Ja, warte. Das kann also irgendwie keine Verhandlungsposition. Ist das wirklich so übel? Also, ich meine, nicht das Konzept dahinter, sondern dass es wirklich so ist, das Ja, realitätsnah, es was gibt du welche, sagst. die von mir zum Beispiel, glaube ich, die argumentieren so, dass sie sagen, ja, wenn die Männer kein Sorgerecht haben, dann ist im Zweifelsfall auch die Frau nicht irgendwie gezwungen, da irgendwelche Rücksicht zu nehmen oder so und kann dann dem schlagenden Vater das Kind entziehen. Verstehst du? Weil es ja nur schlagende Väter gibt und keine schlagenden Mütter. Männer hauen, Frauen werden gehauen. Viele, so viele, dass man da irgendwie so eine Schutzregelung bräuchte. Ist ja eben die Behauptung. Ne? Naja. Für wen das jetzt gerade sehr abgespaced klingt, was wir hier sagen, schaut euch das Duluth-Modell an. So, das erklärt es. Weil das Duluth-Modell ist so aus feministischer Theorie entstandenes Modell, was halt beschreibt, dass Frauen, selbst wenn sie die Täter sind, immer die Opfer sind, weil sie halt ja im Patriarchat leben und Männer sie halt immer von allen Seiten auf verschiedenen Ebenen kontrollieren. Das heißt, selbst wenn eine Frau halt einen Mann schlägt, ist das anders zu bewerten und es ist keine Gewalt, so wirklich so voll schlimm unterdrückend, wenn Männer das halt mit Frauen machen. Beziehungsweise wenn Frauen das mit Männern machen, ist nicht dasselbe, wenn umgekehrt so. Aber ja, das Duluth-Modell. Ja, das Duluth-Modell verweigert das ja für die Anerkennung, dass das Frauen auch immer machen. Das Duluth-Modell erklärt halt sehr viel von der Debatte, wie der Obeck schon meinte. Also dazu hatten wir auch schon Streams. Also. Oh, und wenn wir schon von Modellen reden, dann ist ein anderes Modell das Overton-Fenster-Modell. Das ist auch gut. Das ist aber schon so oft verwendet, dass das beinahe abgedroschen ist. Ja, das ist jetzt auch schon längst gekippt und ausgehebelt, das Fenster. Das ist wie Dunning-Kruger. Wenn ich Dunning-Kruger von irgendwem erwähnt höre, dann cringe ich. Also, weil, keine Ahnung. Du hast gerade selbst Dunning-Kruger gesagt. Jetzt ist cringe. Nein, aber genauso wie Overton. Overton und Dunning-Kruger sind, finde ich, krass überverwendete. Ja, aber Dunning-Kruger ist halt was dir immer wieder begegnet. Wir hatten doch gerade erst Sybil Schick. Das stimmt auch wieder. Ja, wobei bei ihr, das ist weniger Dunning-Kruger, sondern mehr geschlossenes Weltbild. Weißt du, so dieses sich selbst erhöhende, wir sind die besser Menschen, die anderen sind die Untermenschen, wir kämpfen gegen das Schlechte. Weißt du, so, das ist mehr so biblischer Kampf, wie nicht so viel Wissen bei ihr, finde ich. Aber vielleicht täusche ich mich in der Analyse. Weißt du, dann haben wir in unseren Zuschauern dann irgendeinen Typen, der heißt Dunning-Kruger und dann so, ach komm, warum redet die über mich? Ja. Gleichstellung, Giffey erwartet Unterstützung Merkel bei Ausbau der Frauenquote, bei Austausch, wollte ich sagen. Wie nennt man das, wenn man immer die gleichen Mittel versucht, obwohl die auch in der Vergangenheit nicht funktioniert haben? Eine gute Strategie, die man auf jeden Fall so noch nie versucht hat. Ja. Watzlawick hat das, glaube ich, mal beschrieben. In seiner Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, auf jeden Fall ist jetzt, weil ja nichts passiert ist und so, die freiwillige Verpflichtung nicht funktioniert. Müssen Sie jetzt eine richtige Frauenquote in den DAX-Unternehmen, glaube ich, wollen Sie die einführen, in den Vorständen dann. Und nach dem alten Prinzip, dass dann eben Stühle leer bleiben sollen, wenn Sie keine finden oder so. Ja, das ist ein ziemlicher Eingriff dann in die Firmen. Ne? Das finde ich eigentlich jetzt zu weit. Und das haben Sie bisher auch nicht gemacht, weil das eigentlich zu weit geht. Ja, jetzt wollen Sie sich aber offensichtlich dann doch dann die SPD, bevor sie sich ins Nirvana verabschiedet, was dann hoffentlich passieren wird bei der nächsten Wahl, wollen sich immer irgendwie nochmal so auf eine Art verewigen scheinbar. Und die Kanzlerin spielt natürlich mit. Ne? Ich habe heute gelesen, dass Hubertus Heil eine Chance für einen SPD-Kanzlerkandidaten bei der nächsten Wahl sieht. Was aber auch richtig seltsam ist, weil diese Form von politischen Sachen, die da hier mit der Frauenquote umgesetzt werden, die werden immer mit so einem Ton rübergebracht von, ja, leider müssen wir das jetzt halt so machen, tut mir leid, so, sonst ändert sich nichts. So als seien die Leute, die das eben kontrollieren und bestimmen, diejenigen, die sich da in der Opposition gegen wehren würden und leider können wir nichts gegen machen, ups. So, oder also wie so eine Drohung, die nicht ernst genommen wurde und jetzt nicht umsetzen. In so, der Zeit vorher, bevor das gemacht wird, wird auf jeden Fall immer damit gedroht. Ja, ja, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir aber. Ne? Das ist so wie so ein Elternteil, der sagt, ja, mir macht das keinen Spaß, mir macht das noch weniger Spaß als dir, aber du bist derjenige, der dann der Esel ist, weißt du? Ja, so. Bei mir tut das am meisten, wie wenn ich dir den Arsch versohle. Ne? Ja, genau, ja, dann sollen sie doch bei sich halt einfach Frauenquote haben und wenn die Idee gut ist, wird sie sich durchsetzen. Und nicht einfach sagen, weißt du was, bei uns ist gut. Ja, ich habe überhaupt keine Minderwertigkeitskomplexe mit meiner Ideologie. Nee, jetzt hast du die genauso zu übernehmen. Das ist mir ja, egal, was du diese sagst. Neuere Studie da, dass das sowieso nicht stimmt mit der Verbesserung der Zahlen, vor allem bei irgendwelchen Konzernen. Das war ja vor 14 Tagen oder so erst irgendwie in den Meldungen. Ja, ja. Das wird dann natürlich geflissentlich übergangen. Oder? Ja, meinst du diese eine Grafik, die da sagt, so die top erfolgreichsten Unternehmen ohne eine einzige Frau da, und dann Corona und dann derselbe Vergleich mit Unternehmen, wo Frauen in Aufsichtsrat sind und die steigen halt und fallen vor Corona gleichmäßig, aber bei Corona kippt die Frauensache da halt noch härter ein, ne? Meinst du das? Ja, ich meine vor allen Dingen, dass sie gemeldet haben, dass 22 DAX-Unternehmen keine Frau im Vorstand hätten und dass die, oder so, dass die 22 Besten oder so, dass sie keine Frau hätten. So. Ja, genau. Also du meinst die, du meinst die Drum-Satellitennachricht um diese Statistik. Also, ja, aber das ist ja auch wieder Korrelation, Kausalität. Das ist sicherlich nicht geklärt. Ja, aber es ist halt trotzdem so, dass es dann zwar nicht mit vom Geschlecht abhängig ist, aber eher von der Politik dahinter, so würde ich das vielleicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber weil man halt durch Frauenquote weniger qualifizierte Leute in die Posten reinsetzen kann, passiert das halt und deswegen stürzen die Dinger besser ab oder schneller ab. Kann auch wegen anderen Faktoren sein, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sollte man das mit beachten. Ja, es ist kann diese wirtschaftliche angebliche Verbesserung, die dann erreicht wird, die ist nicht gesichert. Ne? Das ist ein bisschen ein Augenwischerei, würde ich sagen. Ja. Gesetzestexte in Sachsen, Bundesland führt geschlechtsgerechte Sprache ein. Experten sind entsetzt. Ja, die Sachsen wollen jetzt in ihre Gesetze das dann auch übernehmen. Gut, im Straßenverkehrsrecht oder so gibt es das ja teilweise schon, dass es die Fahrradfahrenden sind und die zu Fuß gehenden oder so. Schlimm genug, aber Sachsen will das jetzt in alle Gesetze wo reinschreiben. Sie wollen jetzt nicht die Gesetze ändern, alle dafür, aber neue Gesetze sollen dann nach dem neuen Standard laufen. Ja, das ist auch rechtlich gar nicht so astrein. Das soll noch reinschreiben, das muss ja irgendwie auch so nachvollziehbar sein. Keine Ahnung, nach den entsprechenden Regeln oder so, die. Ja, aber wir haben doch. Aber wir haben doch vor ein paar Streams doch gelernt, dass das generische Maskulinum weder bevorzugend noch benachteiligend vom Geschlecht her ist. So, ja, das sind eben so die Nachrichten, die ignoriert werden, ne, von den entsprechenden Leuten immer. Ja, aber weißt du, dann kannst du nicht eine Autorität sein auf dem Gebiet, wenn du das eigene Gebiet nicht kennst, auf dem du die Autorität versuchst zu sein. Das macht doch keinen Sinn, das würde doch in keinem anderen Bereich relevant sein. Das sind doch nichts eine Autorität, ne? Die müssen alles entscheiden und sind nirgendwo eine Autorität. So gesehen. Ich frage mich halt, ob die Mehrheit der Leute da draußen auch sieht, was sie sich einbrocken, wenn sie die Grünen in die Regierung wählen. Weil dann haben wir nämlich eine Justizministerin hier, die sich um so einen nebensächlichen Mist kümmert, anstatt um echte Probleme. Ja, jetzt schon teilweise, dass sie sich mit diesem Quatsch beschäftigen. Ja, obwohl es noch andere Dinge zu besprechen gibt, die wichtiger werden, finde ich. Gerade Corona und so. Man könnte doch genau dieselbe Argumentstruktur verwenden, um sich für das generische Maskulinum auszusprechen und sagen, es gibt halt viele Geschlechter und jetzt haben wir halt noch mehr Identitäten, die wir halt abbilden können mit dem generischen Maskulinum. So da hast du es. Da sind Schüler männlich, weiblich oder dazwischen. Das ist die einzige Veränderung, die man kognitiv vormachen würde dann. Aber nein, das muss ja dann sichtbar sein. Mit so einem Sternchen, das den Lesefluss unterbricht. So, nee, Mann. Das ist ja auch gar keine Veränderung. Ja, eben. Das ist ja Standard. Also außer den Leuten, die hier Aktivisten oder Aktivistinnen sind oder Aktivistics, weiß ja jeder, was das generische Maskulinum bedeutet. Und das ist ja dieses Verrückte, dass so eine klitzekleine Minderheit im Endeffekt den anderen diesen Scheiß reindrückt. Und vor allem, das Interessante ist ja wirklich noch zusätzlich, ist, ich habe so ein Seminar belegt gehabt zu leichter Sprache, ja, so hier an der Uni, so, weil ich hatte noch ein paar Punkte übrig, okay, ich brauchte das Geld. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann so Texte halt gelesen haben und leichte Sprache Texte finden sollten. Und diese Texte sind für Leute, die entweder gerade noch so Deutsch lernen oder Schwierigkeiten haben, kognitiv halt Deutsch oder Sprache generell zu verarbeiten. Und da wird auch dieser Stern halt verwendet. Und diese Schreibweise verwendet. Und das verwirrt die Leute ungemein. Das ist keine gute Möglichkeit, Informationen rüberzubringen. Und das bedeutet, im Endeffekt ist das wie so ein Minderheiten-Unterdrückungs-Bingo. Das heißt, man könnte ganz klar herleiten, dass diese gegenderte Sprache, weil sie halt den Lesefluss stört und die Leute durch längere Worte halt irgendwo auch schon verwirrt, so die ganz normalen Leute, das ist halt nervig, ständig dieses Innen da zu lesen mit dem Stern. Das entweder willst du gendergerecht schreiben oder du willst nicht ableistisch sein gegenüber Leuten, die Schwierigkeiten haben mit der Sprache. Das heißt, du kannst nicht beides haben. Du könntest beides haben, dafür müsstest du das generische Maskulinum dalassen und das wäre etwas rein Implizites und nicht so ein explizites Ding mit so einem Stern und einer anderen Schreibweise. Und so, versteht ihr, wie ich meine? Ja, also, dass man das in die sogenannte leichte Sprache reindrängen will, ist ja wirklich die Quadratur des Kreises dann. Genau, das ist ja die Sache, weil leichte Sprache hat nicht Leute, die Schwierigkeiten haben, die Sprache zu verstehen, in eine separate Sprache runterbringen. Der Sinn von leichter Sprache ist nicht, leichte Sprache anzubieten, sondern die real existierende Sprache, die wir sowieso schon sprechen und schreiben, den Leuten zu geben in einer sozusagen entspannteren Form, mit mehr Platz dazwischen, mit größeren Buchstaben, kürzeren Sätzen, kürzeren Worten, aber nicht irgendwie wie einem Kind Sachen zu erklären. Ne? Ja, und aber die daher, Texte, die ich in leichter Sprache bisher gelesen habe, waren schon sehr auf dem Level einem Kind was erklären. Ja, aber es gibt auch, wie gesagt, so grundsätzliche Standards und das hat mich auch sehr überrascht, denn es geht nicht darum, ja, da ist halt nicht der Standard gesetzt, Leuten in leichter Sprache die Worte vorzukauen, sondern also es geht nicht darum, eine Parallelsprache zu entwickeln, weißt du? Es geht darum, dass die Leute schon irgendwie eingegliedert werden können in die Gesellschaft als Ganzes und nicht in ihrer eigenen so leichte Sprachegesellschaft, leichte Sprache sprechen. Eine Parallelgesellschaft sozusagen. Als genau, würde man praktisch eine Sprache aus dem Ausland sprechen, nur untereinander. Ja. Was mich ja wirklich überrascht hat, weil dieser eine Aspekt, der ist wirklich sehr, sehr gut bei leichter Sprache halt vorhanden und wird auch umgesetzt. Und da hat es dann auch Probleme, weil nicht jeder ist in der Lage, eben so, ja, Sprache halt zu sprechen. Die Sprache generell ist schwer. Es gibt nur so ein Maß an Abstraktion und Vereinfachung, die du machen kannst. Es ist aber trotzdem gut gewesen, weil es ein Standard ist. Sie ist unser bester Mann, wirklich? Ich meine, über die Sprache soll diese Sprache, sondern die Frauen auch inkludiert werden. Und wenn man dann die Behinderten dazu deswegen exkludiert, ist das irgendwie Wehrendienst. Ne? Ja, das ist halt genau die Sache, denn es gibt auch sehr viele Frauen, die Schwierigkeiten mit Deutsch haben und denen nützt diese Gendering-Sache gar nichts. Es ist so, die wollen einfach verstehen, was das Wort bedeutet. Warum ist das jetzt auf einmal doppelt so lang? Ich bekomme gerade aus dem Chat die Nachricht, OPEX bedient sich leichter Sprache. Da habt ihr es. Ja, ich habe mich gerade leichter Sprache bedient. Ich hätte kürzere Worte verwenden sollen. Sprache ist nicht nur ein Spiegel unseres Alltags und unserer Wertvorstellungen, sondern lenkt unsere Wahrnehmung. Allein da zum Beispiel Wertvorstellung wäre für leichte Sprache ein viel zu langes Wort anhand von Silben und von Zeichen. Das zu lesen ist zu schwer. Aber wie soll man das Wort anders beschreiben? Man nimmt einfach die Vokale raus und sagt Wertvorstellung. Ja, genau. Dadurch hast du eine Parallelsprache entwickelt. Der Gebrauch von Sprache hat sich stets gewandelt. Gesellschaftlicher Wandel und der Wandel der Sprache beeinflussen sich dabei gegenseitig. Auch hier Wandel, also Wiederholung von Worten, ist eine gute Strategie. Aber es kommt halt darauf an, dass der Satz dann jetzt auf einmal viel zu lang ist. Weißt du, so ohne uns sollte man dann im besten Fall schreiben. Also für wen ist der Text? Das ist meine Frage. Weißt du, für wen ist der Text? Ist der Text für normal lesende und sprechende, verstehende Leute, die halt kognitiv das in der Lage sind, schnell zu verarbeiten und lange Sätze zu verstehen? Ja, klar. Oder für leichte Sprache? Nein, das ist ja keine leichte Sprache. Das hat ja auch keiner behauptet. Ach so, okay, ja, das liest sich nur behindert, verstehe, okay. In Kirche, Diakonie und Entwicklungsarbeit setzen wir uns für gerechte Lebensverhältnisse ein. Geschlechtergerechtigkeit ist dabei ein unverzichtbarer Baustein. Dazu gehört auch eine Sprache, die Menschen verschiedener Geschlechter abbildet und gleichstellt. Dies ist auch ein Zeichen der Höflichkeit und des Respekts. Ja, die Evangelische Kirche Deutschland hat uns hier einen Sprachleitfaden kredenzt. Man soll halt hier die substantivierten Partizipien benutzen, statt die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden, die Spender, die Spendenden, die Leiter, die Leitenden und so weiter und so fort. Die klingen allerdings nicht immer schön. Schön, dass ihr das wenigstens bemerkt habt. Das ist ein bisschen entmenschlich, ne? Dann nimmt man so die Person raus und stellt die Funktion noch mehr in den Vordergrund im Prinzip. Ja, ich finde halt auch, ist ja auch schon zu Tode diskutiert worden, aber halt Teilnehmer können auch in der Vergangenheit Teilnehmer gewesen sein. Teilnehmende sind in der Gegenwart Teilnehmer. Ja. Also es ist auch sprachlich wieder sehr fragwürdig. Und deshalb rät man hier zu den geschlechtsumfassenden Begriffen, also statt die Pfleger, die Pflegekräfte, die Ansprechpartner, die Ansprechpersonen und so weiter und so fort. Das Rednerpult, das Redepult und mein absoluter Favorit, keiner, niemand. Super. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Oft ist es möglich, das Substantiv durch ein Verb oder Adjektiv zu ersetzen. Manchmal muss der Satz dazu etwas umgestellt werden und es tritt anstelle der Person die Tätigkeit in den Vordergrund. Also genau das, was Mammon eben schon kritisiert hat. Also statt Verfasser könnte da stehen verfasst von. Statt die Beratung eines Fachmanns könnte es fachkundige Beratung heessen. Oder es gab 10 Seminarteilnehmer, am Seminar haben 10 Personen teilgenommen. Das erfordert Kreativität und Übung. Aber es lohnt sich. Ja, wie, fragt man sich, aber gut. Und für wen? Dass man nicht bestraft wird, ne? Ach, geschlechtsneutrale Pluralformen, also nicht der Vorgesetzte hat auf was zu achten, sondern Vorgesetzte haben auf etwas zu achten und so weiter und so fort. Und dann gibt es hier noch das Kapitel für AvantgardistInnen, Genderstern, Unterstrich und Doppelpunkt. Ja. Antragsteller, der Sternchen, die Antragsteller, Sternchen in. Oder der Unterzeichner, der Unterstrich die Unterzeichner, Unterstrich in und so weiter und so fort. Auch in Formularen kann die Vielfalt der Geschlechter so platzsparend dargestellt werden. Platzsparend. Ja. Diese Formen sind allerdings für die Verwendung in Rechtstexten nicht vorgesehen. Hallo Sachsen. Ja. Hallo Berlin. Hallo. Okay, jetzt ja. So, und dann haben wir noch, wer Frauen immer mitmeint, kann sie auch explizit erwähnen. Also statt die Erzieher, die Erzieherinnen und Erzieher, statt die Pfarrer, die Pfarrerinnen und Pfarrer. Diese Ketzer, Pfarrerinnen, unglaublich. Ei. Und für das verehrte Publikum, die geschlechtsneutralen Formen der persönlichen Ansprache, statt sehr geehrter Herr Nachname, besser guten Tag, Vorname, Nachname. Ah, ja. So. Ja, aber wenn das doch ein Herr Nachname ist, ja, der Herr Opex, dann bringt es mir doch nicht, wenn ich sage, guten Tag, Opex, Opex. Opex, Bopex bitte, ja. Opex, Bopal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade in der Liturgie das mit den liebe Brüder und Schwestern zu liebe Geschwister, liebe Gemeinde geht, weil liebe Gemeinde halt schon noch eine ganz andere Konnotation hat als liebe Brüder und Schwestern. Aber meine Brüder und Schwestern. Wir haben ja den Franziskus, ne? Wenn die Chinesen genug zahlen, dann macht er das auch. Meinst du, der wird dann Franziska? Und dann am Ende weist man uns auch noch darauf hin, dass man auf jeden Fall auch das Geschlecht der Worte beachten soll. Also man soll nicht sagen, die Kirche als Arbeitgeber, sondern die Kirche als Arbeitgeberin. Da fehlt aber dann das Sternchen. Oder ist sie weiblich? Die Kirche ist weiblich, Kirche. Darum geht's ja. Ja, okay. Das stimmt eigentlich. Das ist tatsächlich in der Diskussion an sich, sind die Frauen da ja schon sprachlich überprivilegiert. Aber gut. Ich finde es toll, dass die PDF klimaneutral gedruckt und recycelt wurde. Das ist gut. Klimaneutral in PDF gedruckt? Ja, das steht ja unten hier. Klimaneutral gedruckt und recycelte PDF-Dateistruktur. Ja. Formatierte Festplatte. Ja. Aber auch da, hier, das ist voll ironisch, weil nämlich Frauen sind die einzigen, die per Gesetz für Chancengerechtigkeit da den Job machen können. Also die Gleichstellungsbeauftragte dürfen nur Frauen per Gesetz sein. Allein das ist einfach so widersprüchlich. Aha. Brotinnen für die Weltinnen, sag ich dann. Diakoninnen. Crazy Frog. Es ist ja das Brot und die Welt, das geht. Ist ja beides nicht männlich. Die Brotinnen und die Weltinnen. Die Planetin. Verstehst Hamburg, du nicht? Hamburgerinnen, CDU-Politikerinnen, Karolineninnen, Mückeninnen, Kempeninnen. Parteinnen für Fraueninnen, Komplettinnen und Unattraktivinnen. Der Hagenen der Parteinnen für die Fraueninnen, Komplettinnen und Unattraktivinnen. Berg, Berg, Berg. Warum? Weil unattraktiv ist für junge Frauen oder Frauen allgemein. Meinen Hamburgerinnen. Ja, wisst ihr Bescheid. Einfach alles mit Innen abschließen, dann macht ihr alles richtig. Ja, das ist platzsparend, haben wir ja vorhin gelernt. Ja. So, im Sommer finde ich jemanden, der Mücke heißt, sowieso schon mal voll unsympathisch von vornherein. Da juckt es mich gleich schon wieder. Ja, aber worum geht es denn hier? Hamburger CDU-Politikerin Caroline Mücke-Kempf, Partei für Frauen, komplett unattraktiv. Der Beschluss der CDU, eine Frauenquote für die Besetzung von Vorstandsämtern einzuführen. Also du kommst ja, ich kann den Satz nicht ganz zu Ende lesen, aber irgendwie liest sich das schon wieder ein Widerspruch zur Überschrift. Also, du kommst in die Partei und kriegst einen Posten im Prinzip, weil ja Frauen so stark gefördert werden damit. 25% Anteil und 50% Posten, da kriegt ja jeder eine was ab. So. Und dann ist die Partei trotzdem scheiße, ja, und total unattraktiv wegen Männerüberhang. Weißt du was? Ich bin für eine Frauenquote, wenn Frauen nur in die Frauenquote kommen, wenn sie eine 9 oder höher sind. So da. dann ist die Frauenquote auf einmal attraktiv. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, ohne uns den Spaß kaputt zu machen, aber wenn wir innen lustig finden, schreiben die Anleitung, wie man das Schulsystem reformiert. Also. Das Griff, that safe space ist in Ordnung gehen, das ist schon okay. Damit wird es wieder in Ordnung kommen. Ja, genau. Ich meine nur, wir werden immer weiter vom Mainstream entfernt werden, während wir unsere Meinung nicht ändern und die gesamte Gesellschaft immer weiter ins Progressive, den progressiven Sumpf abgleitet. Ich will dir deinen Spaß nicht vermiesen, aber im Weltraum gibt es kein oben, unten, links und rechts und Hufeisen erst recht nicht. Also, so. Ja. Ja, und das ist ja hier so ein Teufelskreis, ne, praktisch. Also die Partei ist unattraktiv wegen der vielen Männer. Und das werden immer mehr Männer. Ne? Ja, aber das heißt neuerdings Teufelinnen-Innenkreis. Ja. Okay. Nicht den Teufel bitte gendern, ja, hier. Ja, aber ist schon erschreckend, dass selbst die CDU jetzt mit dem Blödsinn anfängt. Also, ja, total. Weiß nicht, so, das ist schon ein Dammbruch auf seiner Art. So, ne? Ja, weil da steht ja genau in dem einen kleinen Abschnitt hier. Erstmals will die CDU für die Besetzung ihrer Parteiämter eine Frauenquote einführen. Da sind wir gerade dabei, das zu bereden. Mindestens 30% der Vorstände ab Kreisebene sollen von Frauen besetzt sein. Die Quote soll dann immer weiter angehoben werden auf bis zu 50% ab dem Jahr 2025. So, und meine Frage ist, wenn wir jetzt einfach 5 Jahre in die Zukunft schauen, okay, so jetzt einfach 2025, Kristallkugel auf den Tisch, was geht? 50% Frauen erreicht, überall, ist jetzt Frieden eingekehrt? Hört Feminismus auf zu existieren? Löst sich Social Justice auf? Brauchen wir dann nichts mehr davon und alle sind zufrieden? Irgendwas sagt mir, das wird nicht so sein, aber ich hoffe, ich liege falsch. Ja, wir haben ja schon die Frage gehabt, als es um Berlin ging, wie das mit dem über 50% Frauenanteil bei Grünen und Linken aussieht, und da haben die ja alle kein Problem gesehen. Also das ist schon in Ordnung, weil die Frauen waren historisch so unterdrückt, dass die Männer halt jetzt mal büßen müssen. Ja, aber dann ist halt meine Frage einfach nur verschoben, weißt du, weil wenn das wieder erreicht ist, dann ist vorbei, oder? Weil ich würde sagen, ja, auf der Ebene. Also das heißt, dann würde 2026 heißen, jetzt haben wir Frauen 50% in allen Ämtern, cool, haben es geschafft, mindestens 50%, super. Jetzt müssen wir die Weißen zu Nicht-Weißen ändern. Weißt du, wir müssen mehr Diversität reinbringen, das bedeutet weniger Mann, weniger Hetero, weniger Deutsch, weniger so und so und weniger Weiß. Ich vermute das einfach aufgrund von dem progressiven Stack, den ja diese Typen, diese Art von ideologischen Menschen verwenden. Davon, dass weiß, hetero, westlich, männlich die Unterdrücker sind. Und jetzt sind wir auf einer Dimension weg und jetzt wird wieder neu gemischt. Also wir werden halt, das wird das nächste, der nächste Trend wird die Hautfarbe sein, die Ethnie von den Leuten in den Parteien. Dann wird es eine ethnische Quote geben. Und dann werden es genauso Leute auch durchwinken, ein bisschen mit so einem Gestöhne, aber es wird trotzdem durchkommen, wenn überhaupt. Also ich hoffe nicht, aber wenn, dann würde mich das nicht überraschen. Ja, ich wundere mich darüber, dass das so eindeutig irgendwie ist bei den Parteien, die Meinung zu herrschen scheint, dass das irgendwie gut für ihre Partei wäre, wenn sie jetzt da auf Frauenförderung setzen. Das wundert mich, dass das also überall so gesehen wird. Ja, vor allem passiert das. Ist die Umverteilung von Würde. Ja, haben die denn so eine wichtige Wahlstimme, oder ist es irgendwie, weil die weniger sind, dann sind die Stimmen wichtiger oder was? Oder ist ja nicht so. Die wählen weniger, ne? Ich glaube, gehen, glaube ich, mehr Männer zur Wahl als Frauen. Ist das nicht so? Nee, das muss so, geändert dass Frauen, werden. Frauen mehr wählen. Also. Okay. Ja. Und was war es vor 8 Jahren oder vor 10 Jahren? Hättest du eine CDU-Mehrheit bekommen mit einem Frauenwahlrecht, also mit einem reinen Frauenwahlrecht? Mhm. Also meistens würde die CDU gewinnen. Also. Mhm. Also ich will nochmal kurz wiederholen, was ich meine. Ich wette, dass ab 2025, wenn dieses Ziel erreicht ist, es dann heißt, jetzt machen wir weiter mit entweder Heteros zu Homos oder Heteros zu Nicht-Heteros oder halt eben dann die ethnische Ebene von Weiße werden ersetzt durch Nicht-Weiße. Und dann sollen weiße Frauen, die in diesen Frauenquoten drin sitzen, sich abwechseln mit nicht-weißen, nicht-hetero-Frauen. Aber das wird zunächst mal nur in den grünen und linken Parteien sein und es braucht noch mal 10 Jahre länger, bis es die CDU dann auch fordert. Ja, genau. Ich sage einfach nur, dass wenn solche Sachen kommen, ich dann auf diesen Stream verweisen kann, der jetzt 2020 stattfindet und sagen kann... Ja, bis dahin sind wir im Gulag. Hab's gewusst! Den Channel, den gibt's da nur noch als Archiv. Bis dahin sind wir gepurged, weil wir heran sind. Ja, das, also denke ich. Also. Ja. Also, dass dem Joe Biden die Vize praktisch abgehanden gekommen ist, dass sie aufgegeben hat, weil sie gesagt hat, das müsste eine Frau machen, eine schwarze Frau sozusagen. Genau. Ja, also so in der Art. Ich würde sogar auch vermuten, dass dann Frauen anfangen würden, sich, weil sie durch Ideologie eher dem Feminismus nahestehen, sich selbst auch entweder abzulösen von den Posten selbst, also dann freiwillig gehen und dann eine schwarze Frau ranlassen oder eine lesbische Frau ranlassen. Oder sie würden dann sagen, dann halt ja merken, dass sie so politisiert wurden und instrumentalisiert wurden und würden sich dann darüber aufregen. Dann hört man erst recht im medialen Diskurs davon, dass ja hier, du bist halt einfach eine weiße Frau, weißt du, so du hast internalisierten Frauenhass, weil du bist nicht die richtige Frau. Du bist der Vorreiter, cool, danke, jetzt geh mal weg. So. Ja, wir sind dieses schwer versuchen nach einer schwarzen Frau, die den Job da machen kann. Ja, das aber... Das war ja auch damals irgendwie... Ja, dann wird halt nicht das nächste Ding die Ethnie sein, sondern die sexuelle Orientierung oder irgendwie ableistisch irgendwas oder kulturell irgendwas. Das wird auf jeden Fall was kommen danach. Ich hoffe, dass sie die Ocasio-Chavez da irgendwie ranholen, weil dann verliert der Biden, nehme ich auf jeden Fall. Ja. Das wäre lustig. Hügel will über Wehrpflicht debattieren. Gut. Ja, Eva Hügel ist doch jetzt neue Werbeauftragte oder wird es wohl in der nächsten Periode oder was und will dann über die Wehrpflicht neu debattieren. Das heißt, der Feministin Hügel fällt nichts Besseres ein, um sich da ein bisschen bekannt zu machen, als die Männer wieder an die Arbeit zu schicken oder an den Zwangsdienst eben in dem Fall. Da haben aber auch schon ein paar Leute gesagt, dass das irgendwie sinnlos ist oder nicht nötig ist, dass er da markiert. Ja, dabei soll es auch um die Frage gehen, ob Männer und Frauen gleichermaßen dienen sollten. Wieso ist das überhaupt eine Frage? Ich dachte, der Sinn davon ist, dass es gleich ist für alle. Ja, ich wüsste auch nicht, wieso das eine Frage ist. Es gibt ja auch schon entsprechende Gesetze, dass Frauen im Ernstfall auch irgendwie gezogen werden, wenn auch nicht an der Front, aber eben... Nee, nicht für Wehrdienst. Oh. Nee, achso, nee, für Wehrdienst sowieso nicht, das ist natürlich richtig. Nee, das wurde ja immer begründet dadurch, dass Frauen Kinder bekommen. Also ich musste ja damals noch Zivildienst leisten und da gab es natürlich auch schon die Frage, warum nur Männer, warum nicht auch Frauen? Und da hieß es ja, Frauen haben halt in ihrem Leben Kinder und das ist Arbeit genug. Und, Ja, das kann man mit rechnen, dass sie sowas wieder aus dem Hut ziehen, ja, würde ich mal von ausgehen. Ja, aber das geht ja eigentlich in der heutigen... Das geht ja in der heutigen Diskussion eigentlich nicht mehr. Weil, also, wir haben ja schon so viele Ausgleiche und da wird dann schnell, hier, und Frauen müssen das gleiche Geld bekommen und der im Gender Pay Gap müssen die Kinder und die Care-Arbeit und überhaupt, das ist jetzt alles schon eigentlich ausgeglichen. Also ja, rein rechtlich müsste man sagen, es müssen jetzt beide ran. Ja, würde ich jetzt auch nicht so richtig einen Grund sehen, der dagegen spricht, genau. Aber ich finde nicht, dass das nötig ist. Wahrscheinlich ist es nicht unbedingt nötig. Also die größten Probleme standen doch im Pflegebereich zu bestehen, wenn die ganzen Zivildienstleistungen weggefahren sind. Ne? Und das war auch genau das, was sie prognostiziert haben vorher. Ja, hätte man auf jeden Fall vorher wissen können. Also ich habe dazu rein aus dem Bauch gesagt, ich fände es nicht schlecht, wenn die Leute zwischen Schule und Studium und der Karriere danach in einer NGO oder als Kolumnistin bei Missy oder so auch mal echt arbeiten müssten. Und mal sehen würden, wie das ist, wenn man arbeitet. Das würde vielleicht, oder auch diese Juli-Pratzen, die hier ständig... Es gibt Leute aus dem Zivildienst, die dann irgendwie im Rettungswagen gesessen haben oder so, dann auch als Rettungssanitäter hinterher tätig gewesen. Also das ist ja auch dann, das macht man ja auch Karrieren mit, so ein bisschen, ne? Ja, aber auch halt, wenn ich dann halt so Sachen lese von diesen Juli-Bratzen auf Twitter von wegen, ja, ich will sonntags einkaufen gehen, mach die Geschäfte auf und so. Vielleicht ändert sich das, wenn man mal ein paar Sonntagsschichten beim Scheiße kübeln oder im Rettungswagen gefahren hat. Ja, auch. Merkel und Kramp-Karrenbauer sind aber dagegen. Na dann. Ja, naja. Die entscheiden ja auch nicht alles alleine. Guck mal, der Horrorclown ist wieder da. Pennywise? Wer hätte es gedacht? Die Frau hat unter lautem Tamtam ihren Abschied aus der Politik bekannt gegeben, hat sich ins Private zurückgezogen und jetzt lese ich, Andrea Nahles hat einen neuen Job in Brüssel. Sonderberaterin von EU-Sozialkommissar Nicolas Schmidt. Sonderberaterin? Das ist bestimmt mit Sonderbezügen. Also die ist schon wirklich sehr besonders. Ja. Ihre riesige Erfahrung wird uns helfen, ein faireres, sozialeres Europa zu gestalten. Ja, ich wach halt auf und denke mir so, wie geht's der Andrea eigentlich so? Hoffentlich geht's ihr gut. Aber das Geile ist ja, also die geht jetzt nach Brüssel, aber es war eigentlich schon ausgekungelt, dass sie Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation werden sollte. Es ist wirklich schäbig, wie hier zu kurzfristig Geld und Zeug verteilt wird. Also, so eine Beraterin, ja. Es, als wenn wir nicht mit Beratern schon genug irgendwie Probleme hätten in unserer Politik. Hm. Also sie macht dann Bindeglied zwischen Lobby und Politik oder so wahrscheinlich. Ja, und vor allem wird sie halt wieder super dotiert sein. Also. Ja, wahrscheinlich ist es auch nur 3 oder 4 Tage Job oder so. Ja. Schön. Und zählt ihr in ihrer Beraterposition auch für die zu kommende Frauenquote mit ein oder nicht? Gute Frage. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man immer schön nach Brüssel kachern mit einem dicken Mercedes oder sowas. Ich habe sowieso, wir haben ja vorhin über die Politikstruktur geredet, aber in Unternehmen gehe ich davon aus, dass Unternehmen, dass wenn wirklich so eine Quote wirklich umgesetzt werden sollte, dass sie das einfach dadurch umgehen werden, dass sie die Leute nicht mehr direkt anstellen werden, sondern einfach die Aufträge an Subunternehmer vergeben oder anderweitig das machen. Und dann gibt es halt noch weniger Festangestellte. Super. Ja, oder gleich Werkverträge machen. Die CDU will in Zukunft bis zum Parteiausschluss ihre Mitglieder sanktionieren, wenn sie auf Online-Medien die CDU schlecht reden. Ich frage mich halt wirklich, was soll von der politischen Debatte überbleiben, wenn wir die Wege immer weiter einengen? Ne? Ja. Und warum sollte es nicht möglich sein, auch öffentlich die eigene Partei zu kritisieren, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hier Frauenquote hat meine Partei den Verstand verloren, finde ich das einen völlig legitimen Ansatz und das auch öffentlich zu sagen und seine Argumente vorzutragen, warum man das für Unsinn hält und warum man das nicht für CDU-Politik hält, finde ich völlig in Ordnung. Ja, oder warum man das für Unsinn hält, dass irgendwie Leuten der Mund verboten wird oder sowas. Das ist ja auch irgendwie, so kommt man doch eh nicht nach vorne. Ne? Was soll das denn geben? Man muss sagen, es gab das bisher schon, also für alte Medien sozusagen, für Rundfunk und Presse. Und jetzt ist der CDU aufgefallen, es gibt sowas Neues, fancy und so, Internet, haben wir gehört. Da müssen wir jetzt auch einen Riegel vorschieben, dass da nicht auch schlecht über uns geredet wird. Also ich würde gern sagen, Parteibashing ist schon ein ernstzunehmender Begriff, aber er wird hier einfach so runtergespült, weil auf Twitter und Co. Also übers Internet. Worte im Internet werden geschrieben über eine öffentliche Person des öffentlichen Lebens, die öffentlich Sachen tut, im Namen der Öffentlichkeit, des Volkes. Wow, klasse. Das, ich meine, komm, okay. Klar gibt es da auch Grenzen und das heißt nicht, dass man Politikern alles machen darf, aber Parteibashing ist jetzt auf Twitter.com überhaupt nicht eine Gefahr für niemanden. Parteibashing war aber eigentlich jetzt gemeint, also intern, ne? CDU intern von CDU-Leuten. So, aber auch, die lassen es auf Twitter raus. Ja, genau. Aber das ist noch weniger relevant, wie wenn Kinder auf dem Schulhof sich triezen. Und allein das ist halt irgendwo so, ja, schon gammelig, aber nicht so, ja, das Ding. Aber im Internet sich zu bashen innerhalb der Partei, so, komm, nee, das ist doch kindisch. Oh mein Gott, ey, nee. Also wenn das aber auch einer machen würde, also wenn jetzt einer dauerhaft irgendwie schreiben würde, Merkel ist doch scheiße oder so und ich bin CDU und ich könnte das alles viel besser oder sonst was, ist ja gar nicht der Fall. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls, dass es sowas gibt. Ja, das Ding ist halt auch, weißt du, so, also ich finde nicht, dass die CDU bekannt dafür ist, dass die Leute sich in der CDU auf Twitter beefen, weißt du, so Parteibashing. So. Die haben einfach kein Frame of Reference, die wissen nicht, was Bashing bedeutet, genau. Intern. Ja, wichtig, irgendwie eine geeinte Position oder so darzustellen. Ne? Ja, ja. Die bashen die sich auch schon mal, die haben auch ihre Flügel und so, aber... Ist ja irgendwo nicht so, dass die sich gegenseitig doxen könnten oder sonstiges Zeug, weißt du, weil die sind eh alles Personen öffentlichen Lebens. Ich glaube, oder ist es nicht so, dass man bei Politikern weiß, wo die wohnen? Weiß man bei Politikern, wo die wohnen? Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß auch, wo ich wohne. Das steht auf meiner Webseite im Impressum, ja, Bleikartsförster Straße 21, Heidelberg. Du standst im Telefonbuch. Kommt, wenn ihr euch traut. Kommt dort, kommt zu mir. OPEX ist unbesiegt. Ja, aber bitte schreibt mir keine Aussagen über Drachenlord auf die Webseite. Also die Vermutung war ja, dass die CDU so ein bisschen diese Kritik an der Frauenquote eben unterbinden will. Verstehe, ja. Hier gibt es das Katapult-Magazin, was mir bereits schon mal negativ aufgefallen ist, dass sie nicht in der Lage waren, Corona richtig vorherzusagen, obwohl sie geschrieben haben, ja, mehr Geheilte als Infizierte und die Infizierte außerhalb China zugenommen haben und sie haben geschrieben, ja, in China so viele geheilt, bla bla bla, da waren sie nicht in der Lage, eine Krankheit angemessen vorherzusagen, wie das vonstatten geht, wenn man ein Buch über Epidemiologie gelesen hat, ist das möglich, auch als Laie. Und genauso haben sie sich hier vergriffen, reden sie irgendwas davon, ja, Kapitalismus ohne Krise ist eine Illusion. Ja, der Punkt ist, dass Menschen an sich einfach nicht so helle sind, wenn ein Haufen Biase und mangelhafte Realisierung von der Realität haben, sodass du in keinem System ohne Krise auskommst, weil wir die Krise sind, weil wir einfach nicht so helle sind. Also wenn du einen wirtschaftlichen Hintergrund hast und das hier siehst, kannst du einfach nur den Kopf schütteln. Ich natürlich sind die Krisen nicht gut, aber es funktioniert nicht ohne Krise, weil wir halt einfach nicht so helle sind. Wir sind halt Menschenaffen. Meine Güte. Ich könnte über diesen Tweet eine Stunde abhitlern, ich sag's euch. Der hat mich so getriggert, dass ich mich schon gewundert habe, warum die mich überhaupt so triggern. Also, ja, warte, ja. Ebel, was hast du gerade da verwendet als Verb? Ab was? Abhitlern? Ja, dass ich abrenten könnte über den Tweet, weil er einfach nur dämlich ist. Ja, vor allem auch, wenn man halt die sogenannten sozialistischen Staaten damit vergleicht. In Nordkorea und der Sowjetunion sind Leute verhungert während der Krisen. Das ist mir aus jetzt westlichen Demokratien so nicht bekannt. Oder kapitalistischen Demokratien. Jetzt war auch noch so eine Theorie, dass die Wirtschaft so nach 70 bis 100 Jahren irgendwie zusammenbricht, so richtig und nicht nur mit Krisen behaftet ist. Das ist echt anders begründet. Nee, es ist eigentlich leichter zu erklären, dadurch, dass es halt so Bottlenecks gibt und dann kommt so chaotisch, entropiemäßig irgendwie viel zusammen und dann, wenn es kollabiert, dann ist es schwer wieder aufzustellen und ja. Ich meine, guck mal, zum Beispiel Dotcom-Blase. Dotcom-Blase war ein Haufen Leute, die keine Ahnung haben, rennen mit Geld an den Aktienmarkt, während die Industrie überbewertet ist und donnern noch viel mehr Geld rein, dass es noch viel stärker überbewertet wird, bis man merkt, dass der neue Industriezweig zum Teil Kapital falsch allokiert hat und nicht jede Firma davon ein neues Google wird. Wow. Ja, das ist ja genau, was ich meine. So, das gibt dann so Bottlenecks, weil so ökonomisch gesehen hat man begrenzt viel Notwendigkeit für bestimmte Services so und Leute bemerken erst im Nachhinein rückblickend, dass sie zu viel, zu schnell gehandelt haben. Aber weil sie es halt gemacht haben und als sie es getätigt haben, war ja alles noch okay. Ja, cool. Das ist im Endeffekt wie wenn du mit einem Auto mit 100 Sachen gegen die Mauer fährst so und dich dann rückblickend wunderst, ah ja, okay, war nicht so schlau, ja, okay, hätte ich vielleicht mal bemerken sollen, dass ich mit 100 Sachen gefahren bin. Ja, aber das Ding ist ja... Blasenbildung spielt schon auch eine Rolle, glaube ich. Eben, wir tun ja auch nichts gegen diese Blasenbildung und gegen die ausufernde Spekulation. Man muss ja nur mal drüber nachdenken, dass mit Nahrungsmitteln spekuliert wird, während auf der Welt noch Leute verhungern. Also diese ganzen Auswüchse sind schon Dreck. Also willst du sagen, wir können das Problem reparieren, indem wir auf hungernde Leute spekulieren? Nee, wir können das Problem regulieren, indem wir dem Kapitalismus klare Grenzen anlegen Und zwar da, wo halt zum Beispiel Leute verhungern wegen Kapitalismus. Oder da, wo halt offensichtlich die Arbeit von Finanzkapital mehr abwirft als die Arbeit von Menschen. Das sollte eigentlich so nicht sein, weil Finanzkapital schafft keine Werte, das schafft nur Buchungen. Ja, klar, ja. Weil naja, ich will jetzt nicht so direkt widersprechen, weil im Kern gebe ich dir ja recht, so. Allerdings, dass beispielsweise die Nahrungsmittelspekulation direkt für Hungersnöte verantwortlich wäre, da ist eher die Wirtschaft vor Ort verantwortlich mit den Problemen, die du genannt hast, aber da gibt es nicht immer so einen direkten Zusammenhang. Diese Grafik regt mich richtig auf, muss ich wirklich sagen. Einfach hier 5 Punkte rauszugreifen, ja, und ich weiß nicht, ich würde sagen, die Long-Term-Capital-Management-Krise war ein bisschen krasser als die Dotcom-Blase. Die haben die einfach mal weggelassen und so ein paar andere Sachen ja auch. Und natürlich der Hinweis immer, wenn wir über eine Weltwirtschaftskrise reden, okay, die Ölpreiskrise vielleicht, ja, aber der ganze Rest hat überhaupt gar keine, die auch, ganz schlimm, was ist das? Katapult-Magazin, das weltweit beste Kartenmagazin Greifswalds. Ja, die sollten sich mal ein bisschen mehr mit Wirtschaftstheorie beschäftigen, anstatt das zu predigen. Was soll das? Stiftung retweetet die öfters. Das weitere Interessante an der Grafik ist, da ist auch nicht angezeigt, wie der Zeitrahmen war, wie lange es gedauert hat, bis sich es wieder erholt hat. Und interessanter wäre es noch zusätzlich kontrastierend zu zeigen, wie das in sozialistischen Systemen funktioniert, wo in Venezuela das die gesamte Zeit eine Krise ist, die sich nicht erholt. Es geht ständig bergab, bergab, bergab, bergab, bergab. So, also, fairerweise kann man sagen, dass die sozialistischen Länder beispielsweise von der Ölpreiskrise und von den Krisen, bevor die Sowjetunion auseinandergefallen ist, natürlich auch betroffen war von den westlichen Krisen, weil die halt weniger Auslandsdevisen dann bekommen haben, weil wir weniger Transferzahlungen an die geleistet haben. Also ja, kann man böse sagen. Das ist aber so. Warum haben die überhaupt Transferzahlungen aus dem bösen kapitalistischen Ausland gebraucht, wenn sie doch so toll waren? Ach ja, Völkerverständigung und so, ne? Ich habe jetzt die Woche gelesen, in Venezuela kosten Hühnchen inzwischen mehrere Milliarden Bolivar. Also wir halten fest, die Welt hat ein Blasenproblem, so Blasenschwäche. Ja. Hier haben wir ein Buch, das Ende des Monats erscheint, von Birk Meinhardt. Das wird heißen, wie ich meine Zeitung verlor. Der Mann hat für die Süddeutsche geschrieben, eine ganze Zeit lang. Und ja, tut es jetzt nicht mehr, weil es geht vor allem darum, dass Texte von ihm abgelehnt worden sind. Zum Beispiel hat er über zwei zu Unrecht verurteilte Rechtsextreme in Ostdeutschland geschrieben. Das wollte man lieber nicht bringen, weil das könnte eine Signalwirkung haben und die Rechten würden dann sagen, guck mal, wir werden verfolgt. Und deswegen hat man diesen Aspekt der Wirklichkeit bei der Süddeutschen lieber ausgeklammert. Moment, Haltung? Das nehme ich zurück. Es ist ja ganz falsch, von Haltung zu reden. Wenn es eine Haltung wäre, was selbst durchdachtes und selbst erarbeitetes, was vielleicht unter Mühen erworbenes, was eigenständiges, würden doch von den Individuen so große Teile der Realität nicht so gemeinschaftlich, so geschlossen, so uniform ausgeblendet werden. So identisch zeigen sich eigentlich nur Späne, die sich nach dem Magneten ausrichten. Heiliger Journalismus. Und wenn der Magnet, aus welchen Gründen auch immer, seine Lage verändert, folgen die Späne wieder. Sie folgen. Ja. Es ging halt um sehr, sehr viele verschiedene Artikel, unter anderem halt auch im Bankenumfeld oder im juristischen Umfeld, die abgelehnt wurden. Und der Herr, der ist wohl im Osten groß geworden und hat schon bei einer FDJ-Zeitung gearbeitet und versucht da irgendwie was mit Journalismus zu machen. Und er meint halt, ja, damals haben die gesagt, wir können bestimmte Nachrichten nicht so abbilden, wie du es vorschlägst, ne? Weil das könnte dem Klassenfeind in die Hände spielen. Und er fühlt sich jetzt langsam so ein bisschen daran erinnert, insbesondere bei der einen Sache, die der Maas vorhin erwähnt hat, auch dieser Artikel könnte von Rechten als Testat dafür genommen werden, dass sie ungerechtigterweise verfolgt würden. Und ja, also ich habe das auch gelesen, ja, Chris hatte den Artikel eingereicht. Er hat mir auch Lust gemacht, mir das Buch mal zur Hand zu nehmen und mir noch die paar weiteren Beispiele anzugucken, die der da wohl auflistet. Ja, also, naja, ich meine, das ist ja an sich auch nicht was, was wir nicht alles schon von anderen Journalisten gehört haben. Aber der Herr ist wohl etwas besonnener in seiner Rhetorik als jetzt andere Beispiele. Den Satz hier finde ich auch noch ziemlich gut. Der Journalismus trägt meines Erachtens eine Riesenschuld an der Verhärtung der Fronten, die er selber beklagt. Er bringt sie maßgeblich mit hervor und beklagt sie danach. Das ist ein Geschäftsmodell. Ja, oder auch gut fand ich, Haltung ist heute alles und gilt mehr als Hinhören. Journalisten und Journalistinnen reden und schreiben viel über Spaltung und Polarisierung, ohne zu sehen, dass sie selber Teil des Problems seien. Das ist ja richtig und wie gesagt, das ist halt eine etwas unaufgeregte Art und Weise, die Sachen darzustellen, die ich ganz gut finde. Ja, das Buch würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Reden verkommt zu einer Parole. Lass uns reden, aber wir erwarten eh nichts von euch. Ja, es regt zum Nachdenken an. Es wäre aber voll interessant, wenn es so eine Bürgerbewegung geben würde, sich für Journalismus so guten Standard einzusetzen. Das wäre gut. Für ethische Richtlinien im Journalismus? Ja, genau, ja, das hast du verstanden. Genau, ja, sowas wäre doch gut, ne? Ja. Aber das ja. Codex, ne? Allein kann man das eh nicht auf die Beine stellen, nee. Pimeis, eine polnische Firma schafft gerade unsere Anonymität ab. Hahaha, Leute dachten, dass wir tatsächlich Anonymität haben. Hahaha. Dobrze. Ja, Pimeis sucht aber jeden Tag irgendwie Terabyte von Daten ab und vergleicht Bilder und führt dann Leute zusammen, Bilder zusammen. Oh. Die sind und so, ja. Da kann man so richtig schön Bilder rückwärts suchen wohl. Und das voll geht für jedermann und nicht nur für den Staat oder für Bewachungsdienste oder ja, Sicherheitsdienste oder sonst was. Was ist, wenn diese Systeme, die da ausgearbeitet werden mit dieser Rückverfolgung und zusammen so Clustering von Gesichtern durch KIs, ne? Was ist, wenn der Sinn davon eigentlich nur ist und die Verwendung nur ist, dass man sagen kann, wo bin ich eigentlich auf diesem Foto? Ich sehe mich da nicht. Wo bin ich da? Ah, da bin ich. Danke, Computer. Cool. So, das ist einfach ein Suchtool, falls du dich selbst in deinem Bild nicht finden kannst. Das mag ich mir gern zu überlegen. Okay, alles andere wäre richtig dystopisch und gruselig. Das mag ich nicht. Ja, alles Dystopische kann man dann vielleicht machen. Ja. Alles Dystopische kommt von oben. Ist der Bescheid. Aus Polen. Technologie auch so kommen kann. Also, eigentlich haben sie sonst nur in Polizeiarchiven oder so. Also, wir sagen es gerade so salopp daher. Eigentlich ist es eine furchtbare Entwicklung, aber wir haben so viele Feinde in Sachen Bewegung, wo wir dagegen anwettern. Femsoc und Progressive und hier und Staat und tralala, wo ich mir denke, ich keine Ahnung. Man muss halt irgendwie so seine Hügel wählen, auf dem er sterben will. Das ist halt nochmal ein riesengroßer Hügel und ich keine Ahnung, wie sollen wir das hinbekommen? Also, Abel, ist auf deinem Hügel ein Wald? Ja. Ein großer Wald. Willst du im Wald auf deinem Hügel sterben? Ja. Das ist der Hügelwald. Ja. Aber ich habe keine Feinde. Ich weiß nicht, was du da für Feinde hast. Ich habe keine Feinde. Ich habe nur Freunde und Nicht-Freunde. Provider sollen Internetverkehr umleiten, damit Geheimdienste hacken können. Was hacken denn die Geheimdienste? Den Verkehr? Den Intimverkehr im Internet von Leuten wird gehackt. Vermutlich, wenn die locken wurden und solche Dinge. Genau. Der Provider. Geht es hier um Packet Injection oder was? Nee, das ist, man möchte zum Beispiel dann den Staatstrojaner bringt auf einer Website unter und statt halt den Traffic von dem Verdächtigen ganz normal auf die Website, auf die echte Website zu schicken, würde man die dann auf die kopierte Website des Geheimdienstes schicken und so kann man sich dann den Staatstrojaner einfangen. Ja, das ist schlimm und richtig übel, wie du das sagst und es stimmt auch, was du sagst, aber ich bin abgelenkt von der Bildüberschrift, die man so vielleicht nicht ganz erkennen kann. Ich lese sie mal vor. Bin ich schon drin? Bald nicht nur Boris Becker, sondern auch der Verfassungsschutz. Alle Rechte vorbehalten, AOL. Bin ich schon drin? Bald nicht nur Boris Becker, sondern auch der Verfassungsschutz. Ja, Opex, ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber es war damals so, als das Internet aufkam, gab es eine berühmte Werbereihe mit Boris Becker von AOL. Wer ist Boris Becker? Das ist der junge Mann da. Du musst ihn dir jetzt nur ungefähr dreimal aufgedunsener und mit viel weniger Geld vorstellen. Und der hat dann immer gesagt, bin ich schon drin? Oh. Und ja. Das ist ja einfach. Warum ist sein Fernseher ein Würfel? Ich wette mit euch, in 5 Jahren kommen wieder Leaks, wo einem klar wird, dass das bereits industrieller Standard ist, was hier gefordert oder geführt. Also ich, keine Ahnung. Ich bin einfach so blackpilled. Ja, ich frage deswegen, ob das Packet Injection ist, weil so wie ich das hier lese, ich habe ja die ganze Artikel jetzt nicht gelesen, liest sich das hier so, dass wenn eine Datei runtergeladen wird, dass der Telekommunikationsanbieter diese Datei so manipulieren soll, dass da ein Trojaner drin ist. Und ich meine, der soll, mit Packet Injection. Er soll. Weil du hattest Traffic, ja gesagt, die würden eine Webseite erstellen, eine falsche Webseite und so weiter und so fort. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um, dass der Telekommunikationsprovider was. Ja, aber es geht darum, dass dann, Traffic dann auf die falsche Webseite um. Oder wie? Dass Vodafone halt statt den User ins Internet zu routen, sozusagen, ihn zu den Geheimdiensten routet. Ja, also kann Intranet, was die dann kontrollieren oder bestimmte Seiten kontrollieren. Ja, oder halt auch nur, um zum Beispiel halt ein Paket auf dem Rechner von demjenigen unterzubringen. Ja, kannst du auf das Bild da klicken? Ist es möglich, das eben größer zu sehen? Ich will das nicht größer sehen. Doch, das musst du. Guck mal, da gibt es ist furchtbar. Da gibt's drei Gebäude, das sind die Und dann gibt's da einen Computertypen mit einem Server, der heißt Lempf. So. Und deswegen schreist du an. Die Finfly-Sache, das ist noch ein bisschen was anderes. Und dann gibt es das Internet und das ist wie so eine Pupswolke, die sich über die Erde breit macht und wir sind alle in der Pupswolke drin. Nee, nur die Amerikaner. Mensch, OPEX, du und deine infantile Sprache. Dann gibt es so das ist leichte Sprache, das ist nicht infantil. Kannst mich mal, du Pupukopf. Ja, aber Atomlinguistiker sein wollen. Ja, Atomlinguistiker sein, nicht wollen. Magie. Ich meine, das nächste Ding ist jemand, der ordentlich in Geheimdienstarbeit geschult ist. Der braucht nicht deinen PC. Der geht einfach zu dir und labert mit dir random und erfährt genug Sachen. Weil die Menschen einfach nicht so helle sind. Das ist genauso wie mit Narzissten oder Psychopathen. Normale Menschen erkennen die nicht. Genauso werden Geheimdienstmitarbeiter nicht richtig erkannt. Die ganzen Leute verraten eh alles, was ihnen auf dem Herzen liegt, in ein paar Gesprächsfetzen. Also diese ganze Technik dahinter, ich keine Ahnung. Abel, das macht mir Angst. Ich unterhalte mich oft mit dir und du sagst, du kennst diese ganzen Tipps und Tricks der Geheimdienste. So, bist du von denen? Das darf Codewort? Ich nicht beantworten. Das ist dein Codewort Wald? Wir sind hier kontrollierte Opposition. Das ist doch allseits bekannt. Ja. Im Text geht es auch nochmal um gefälschte Updates, die auch über diese, also dann zieht man sich das neue iTunes-Update oder Windows oder irgendwas, aber in Wirklichkeit zieht man halt nicht von den Servern von Apple oder Windows, sondern zieht von den Servern des Geheimdienstes, wo das iTunes-Update halt noch mit anderen Dingen versetzt ist. Das erinnert mich an die, als das Internet so ein bisschen größer wurde, die Werbung so hier, you wouldn't download a car. So, you wouldn't download a Information. Gut, ich meine, die Sprache hier ist etwas schwammig. Ich kann da ehrlich gesagt nicht so drum lesen. Und hier ging es auch um ein anderes kommerzielles Produkt und nicht das, was jetzt konkret gefordert wird. Nochmal, die Frage ist, leiten die den Verkehr auf eine gefälschte Webseite um oder verändern die Datei, die gedownloadet wird, indem in diese Datei etwas eingefügt wird? Das ist meine Frage. Welche technische Lösung ist das? Das ist ja das kommerzielle Produkt, was nur als anderes Beispiel genommen wird. Die Dienstanbieter sollen nicht nur eine Kopie der Daten ausleiten, das wäre eine normale Telekommunikationsüberwachung. Stattdessen sollen die umgeleiteten Daten nach der Durchführung der Maßnahme zur Weiterleitung an den Adressaten bestimmt bleiben. Der Datenverkehr soll also durch einen Hacking-Proxy der Geheimdienste geleitet werden. Ja. Also durch ein Intranet. Ja. Also wollen sie zu einem, von dem sie Daten eingesammelt haben, auch eine Standleitung bauen oder was? Ja. Technisch ist das nicht sonderlich kompliziert. Wenn Datenverkehr durch einen Computer geleitet wird, kann dieser den Inhalt ändern und Webseiten oder Downloads modifizieren und infizieren. Das ist aber mehr als schwammig, wirklich. Ja. Die großen kommerziellen Staatstrojaner-Produkte beherrschen diese Technik seit vielen Jahren. Das schreiben die so, als wäre das Werbung dafür, als wäre das was Gutes. So, das ist schon so das ist nicht State of the Art, das ist so der Standard, das ist langweilig. Die teils deutsche Firmengruppe Finn Fischer hat dafür das Projekt FinFly ESP, das so beworben wird. FinFly ESP ist in der Lage, Dateien, die vom Ziel heruntergeladen werden, on the fly zu patchen, also on the fly bedeutet so zur Laufzeit, ja, zu patchen, zu verändern, zu modifizieren oder gefälschte Software-Updates für populäre Software zu versenden. Tja, das ist gut, dass die das bewerben. Das freut mich, das ist gut, dass es einen Markt das gibt. Dateien on the fly zu patchen, das wäre das Packet Injection. Das ist ein ganz großes No. Ja, oder gefälschte Software-Updates für proprietäre Software zu versenden, das ist ja nochmal was ganz anderes. Da lädst du einfach die falsche Datei runter. So. Da wird der Traffic umgeleitet, das ist ja noch was ganz anderes. Aber Packet Injection, ja, dann kann jeder alle Daten verändern. Wenn das gesetzlich richtig ist, dann, ja, können alle Daten beliebig verändert werden und man kann ja Daten auf Computern haben, die Gesetzen widersprechen, sage ich mal. Ne? Dann bekommt der Begriff Proxykrieg eine ganz andere Bedeutung. Edit Policy, Artikel 17 im EU-Urheberrecht, Umsetzung nicht ohne Upload-Filter. Ja, sie haben lange rumgekaspert und so weiter, aber es geht nicht ohne Upload-Filter, wie eigentlich irgendwie auch die meisten gesagt haben vorher. Wenn man das vernünftig zeitnah machen will und so weiter, geht es ohne technische Filterung eben nicht. Und jetzt kaspern sie noch rum, sozusagen, welche Gesetze das denn betrifft und oder welche davon verletzt werden und so weiter. Und ob sie das auf den Weg kriegen, noch das Recht, da bin ich nicht ganz sicher. Ich habe es auch nicht ganz geschafft, zu Ende zu lesen, ehrlich gesagt. War auch eine ganze Menge. Auf jeden Fall ist das noch immer noch nicht in trockenen Tüchern und ohne technischen Upload-Filter wird es das auch nicht werden, sozusagen. Wird es auch nicht kommen. Ja, also. Ach so. Was denn das? Zoom mal bitte rein. Ich kann da nichts dran erkennen. Es ist angeblich ein Beschluss von der EU. Ich letzte Woche schon mal eingereicht, der Artikel war ein bisschen doof, das stimmt. Und das ist ja wohl der Originaltext oder so. Und da steht dann irgendwie drin, wie man jetzt demnächst mit Menschen afrikanischer Herkunft oder so umgehen will. Ja, eigentlich heißt das immer. Europäische Union macht unter Hinweis, oder was heißt das hier? Am Anfang heißt es unter Hinweis, dann heißt es in der Erwägung. Und dann heißt es noch, irgendwas mit Absicht oder so. Verfolgte Absicht. Und dann stehen dann eben, ja, eigentlich stehen da relativ normale Sachen drin, dass man die Leute irgendwie normal behandelt, dass man irgendwie. Aber auch irgendwie ihre besondere Herkunft besonders berücksichtigt. Ja, hier bei Punkt E ist da, glaube ich, irgendwas. In der Erwägung, dass laut der jüngsten von der FAA durchgeführten zweiten Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung junge Befragte afrikanischer Abstammung im Alter von 16 bis 24 Jahren in den 12 Monaten von der Umfrage 32% mehr hassmotivierte Belästigung erlebten als ältere Befragte und dass junge Befragte am häufigsten Opfer von Belästigung im Internet waren und dass diese mit zunehmenden Alter seltener Auftritt. Okay. Ja, in Erwägung des Umstandes war das jetzt aber die Abteilung, ne? Das heißt, sie erwägen erstmal Umstände und Dinge. Ah, verstehe. Okay. Ja. Mhm. Und am Ende kommen dann irgendwie Absichtserklärungen oder so. Genau, hier kommen die Strategien. Und im Endeffekt ist das nichts weiter als eine Umsetzung des Migrationspakts. Ihr erinnert euch vielleicht daran, das war eine ganz unverbindliche Absichtserklärung. Und hier deswegen unverbindlich, weil man den Frosch langsam im Kochtopf kochen möchte, in meinen Augen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und bin verwirrt. Also ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, ich habe mir das vorlesen lassen, ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, dass es da irgendwelche groben Bevorzugungen geben sollte. Also ich muss sagen, sorry, wir sind jetzt ein bisschen zu, können wir nochmal kurz hochgehen bis zur Präsupposition M? Weil da ist, das ist ja im Endeffekt der Abschnitt hier. Wir gehen davon aus, dass diese Dinge gegeben sind und deswegen machen wir das. Ne? Weil hier geht es darum, wo war das denn? Genau. In der Erwägung, dass im Falle einer Diskriminierung und zwar Rechtsmittel vorhanden sind, es jedoch solider und spezifischer politischer Maßnahmen bedarf, um gegen den strukturellen Rassismus vorzugehen, den Menschen afrikaner Abstammung in Europa unter anderem in den Bereichen Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Strafrecht, politische Teilhabe und bei den Auswirkungen der Migrations- und Asylpolitik und Praxis erleben. Also wie gesagt, weil das hier in den Präsuppositionen stehen, wird gesagt, hier, das ist die Realität und deswegen müssen wir was machen. Ja. Das fand ich nur wichtig, das nochmal zu sagen, weil das, guter was Punkt gemacht werden soll, kommt ja jetzt gleich. Guter Punkt, Small Price. Also ich warum, wenn es hier so schlimm ist, das strukturelle Unterdrückung in Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Strafrecht, politischer Teilhabe und überall vorhanden sind, warum willst du überhaupt hierher kommen? Ich finde es spannend. Ja, das ist ja immer wichtig, weil das ist ja die Begründung für die ganzen Sachen, die hier Sachen sind. Ne? Fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Strategien zur Bekämpfung von Rassismus zu entwickeln, als ob es sie noch nicht gäbe, die sich mit den vergleichenden Situationen von Menschen afrikanischer Abstammung in den Bereichen wie Bildung, Wohnen, Gesundheit, Beschäftigung und so weiter. Ja, relativ reich, halt, diese Aufforderung. Es ist dann eben nur eine Aufforderung. Ne? Ob das dann gemacht wird und so weiter, ist natürlich eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall sozusagen schon ins Ziel, ins Auge gefasst als Ziel. Ne? Was mir gerade aufgefallen ist, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin das nur ich so, aber für mich fühlt sich es an, als wenn ich struktureller Rassismus lese, dass es im Endeffekt sowas ist wie Turbo-AIDS. Ja? So normaler Rassismus wird dadurch irgendwo als kleines Ding betrachtet und so der strukturelle Rassismus, das ist der eigentliche, der riesige große Feind. So. Aber eigentlicher Rassismus ist schon schädlich, der muss nicht strukturell sein. So, ja, natürlich, wenn er strukturell ist, dann ist das irgendwo noch krasser so, aber du kannst doch einfach sagen, so Rassismus generell, warum nur struktureller? So, ich meine, macht das Sinn? Weil der andere ist ja praktisch verboten, den strukturellen kann man nicht verbieten, sozusagen. Ja, aber das sind doch Strategien, um mit dem strukturellen halt denen nicht nur irgendwo entgegenzuwirken, sondern im Endeffekt ja dann loszuwerden. Das heißt, so, die könnten, wenn das wirklich nicht angreifbar ist, nicht abänderbar ist, dieser strukturelle da. Rassismus ist, glaube ich, nicht in den Vorstellungen vorgesehen. Ja, aber wir haben ja hier auch dann gleich wieder halt positiven Rassismus im Endeffekt. Es sollen Initiativen für Menschen afrikanischer Abstammung in den Bereichen Beschäftigung, Unternehmertum und wirtschaftliche Emanzipation gefördert und unterstützt werden, damit den überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquoten der Diskriminierung von Menschen afrikanischer Abstammung auf dem Arbeitsmarkt entgegengewirkt wird. Wohnraum. Die Diskriminierung Menschen von afrikanischer Abstammung auf dem Wohnungsmarkt. Ungleichheiten beim Zugang zu Wohnraum. Ja, Wohnraum ist eine Sache mit den Arbeitsplätzen, das finde ich ein bisschen widersinnig, weil es gibt ja Gesetze, nach denen Deutsche bevorzugt werden müssen. Man kann ja nicht irgendwie sagen, dass man dann deren Arbeitsmarkt da fördert. Das ist irgendwie, soll man lieber das andere Gesetz ändern. Fordert die Mitgliedstaaten auf, rassistische und afrophobe Traditionen anzuprangern und dagegen vorzugehen. Wir erinnern uns an den Zwarte Piet, die Mohrenstraße, den Sarotti-Moor, all diese Dinge. Die EU wird immer mehr zu einem merkwürdigen, diktatorischen Ding, was über unseren Staaten drüber steht und denen erzählt, wie sie zu denken haben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, da werden auch Finanzgeschichten mittlerweile so massiv irgendwie entschieden. Wie viele Milliarden hat das jetzt gekostet, der Quatsch in der EU und bei der letzten Finanzkrise, wie teuer war das alles? Und keiner hat was mitzuentscheiden. Die Nationalstaaten irgendwie so ein Wort vielleicht. Aber die Leute ja schon gar nicht mehr. Ne? Das ist alles wirklich über die Köpfe hinweg, finde ich auch nicht so gut. Aber ich sehe gerade auch, das ist schon länger, ne? Also, ja, das wollte ich als nächstes fragen, seit wann ist denn das da im Internet, ja. Aber es ist interessant, weil da das Wort Afrophobie verwendet wurde und ich bin ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir das Wort hören werden in dem politischen Diskurs. Ich nehme an, dass wenn dann so die Frauenquote dann erreicht ist, dann wird Afrophobie rumgeworfen, nicht hier so hier, versteht ihr? Nicht nur Frauenangst oder Frauenhass, sondern schwarzen Hass. Und ja, Islamophobie und was wir nicht noch alles haben. Ja, hier wird auf jeden Fall erstmal hauptsächlich aufgefordert in dem Text, dass die Staaten irgendwas, dass sie Awareness bilden sollen oder so. Aber es ist sicher, oder ich nehme an, dass es auch nur ein erster Schritt ist. Ne? Vor allem, wenn Rassismus gegen Schwarze, gegen Afros halt so ein Ding ist, was strukturell ist, dann sollte es doch erst recht nicht möglich sein, für sie Initiativen hier aufzubauen, die für Afros sind. Ich meine, das ist doch eine Struktur. Dann sollte doch, wenn das strukturelle Rassismus hier ist, dann sollte das doch im Endeffekt verhindert werden. So, oder ist das strukturelle Rassismus, der unendlich schwach ist? Also ein schwacher struktureller Rassismus, den es nicht gibt? Oder ist der wirklich so stark? Aber wie kann es dann sein, wie gesagt, dass so Initiativen existieren? Opex, wenn strukturell dran steht, dann geht es immer darum, Geld von der Mehrheit zu erpressen, um die Klientel zu versorgen. Aha, okay. Kannst du das in leichter Sprache ausdrücken? Ich verstehe das nicht. Es geht immer nur um Geld. Ich habe kognitive Schwierigkeiten mit dem Verarbeiten der Informationen in Echtzeit. Shutdown STEM. Ja, jetzt endlich mal was Handfestes. Ja. Das war schon vor 2 Wochen, aber es ist halt im ganzen Chaos ein bisschen untergegangen, habe ich nicht so ganz mitbekommen. Hier geht es um Nature. Nature ist ja eine von diesen Peer-Review-Zeitschriften, ja, die ja quasi im wissenschaftlichen Bereich sehr, ja, hoch angesehen sind. Und wenn was in Nature steht, wird es normalerweise als Scientific Fact angenommen. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen runterscrollen, das ist gar nicht so lang. Die schreiben hier, was sie hier für Tatsachen jetzt erstmal umsetzen wollen. Ja, sie hören erstmal natürlich auf zu arbeiten und sie werden jetzt erstmal keine Sachen veröffentlichen in diesem Peer Review Magazine, ja, die nicht halt mit Black Lives Matter zu tun haben und mit dem Zusammenhang zwischen STEM und dem ganz, ganz, ganz schlimmen strukturellen Rassismus, der in STEM ist und der halt ja quasi verbietet, dass strukturell benachteiligte Minderheiten quasi in STEM eine Chance haben. Und damit meinen die nicht die Chinesen, die in Harvard bessere Testergebnisse brauchen, sondern ja, andere Sachen. Ach ja, und über Covid-19 berichten sie auch noch. Ja, also beziehungsweise da geht es um Paper-Veröffentlichung. Ja, es ist, also keine Ahnung. Das ist halt auch wieder eine Institution, die jetzt irgendwie auch total den Löffel abgegeben hat. Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich, Ist schlimm, keine Ahnung. ne? Als ich da. We also recognize that nature is one of the white institutions that is responsible for bias in research and scholarship. Also sie gehen in Sack und Asche und sagen, ja, wir sind eine der weißen Institutionen, die dafür verantwortlich ist, dass es ein Vorurteil gibt. Ich finde ja Schlimm, ne? von der westlichen Zivilisation diese Anart, sich selber zu kritisieren, das ist sehr wichtig und auch ein guter Punkt, warum wir so stark geworden sind. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Selbstkritik von vielen Leuten komplett ohne Rückgrat aufgegriffen wird und die einfach Institutionen kaputt hauen. Es Also, geht hier um den wissenschaftlichen Diskurs, ja. Empirie und solche Sachen. Aber boah, böses Wort, Empirie, ne? Ja, Empirie ist heran. Das ist ja fast schon Imperialismus, Empirie. Ja, wortwörtlich. Also von Plato zur NATO. Und ja. Von Kreti zu Pleti. Wer war das nochmal, der gesagt hat, hier Aufklärung ist für den Faschismus verantwortlich? Ja. Also STEM Yes. ist Mathe, Naturwissenschaften und solche Sachen halt, ne? Nur wenn das Akronym, mir fällt das deutsche Akronym nicht. MINT. MINT. Also bei strukturell wollte ich nochmal sagen, das kommt ja von diesem Johann Galtung. Der hatte ja strukturelle Gewalt und darauf basieren ja strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung und struktureller Rassismus im Prinzip definiert und erfunden und definiert hat er das im Prinzip so, dass er gesagt hat, alles, was mich davon abhält, ja, meine Wünsche zu verwirklichen, so ungefähr mein Leben zu verwirklichen, so wie ich das möchte, ist Gewalt. Ne? Und das ist eine strukturelle Gewalt. Das kann man aber auch als soziale Unterschiede ansehen. Das ist auch selber so zugegeben. Von daher, soziale Unterschiede, würde ich sagen, sind eben irgendwie normal. Und deswegen zählt das irgendwie nicht so richtig als Argument. Ne? Das ist auch ziemlich, die Theorie ist so ziemlich umstritten. Ne? Würde ich Aber nochmal sagen. die Theorie, die wurde auch an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Leuten geprägt. Also da ist genauso wie bei Intersektionalität, die wurde auch von drei verschiedenen geprägt und dann nur von einer Person ist es viral gegangen. Also genauso ist es mit dem strukturell beziehungsweise institutionell. Da gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die halt alle mit derselben Idee angekommen sind. Also Ja, das schon, ja klar. Alles wurde schon mal gedacht, ne? ist aber in fast allen Bereichen so. Also auch jede Erfindung wurde ungefähr zur selben Zeit 5 bis 10 Mal von irgendwelchen Leuten erfunden. Also ist echt schickig. Also. Also die nächste Nachricht finde ich irgendwo lahm. Sicherheitsgesetz in Hongkong. Lahm kündigt rigorose Umsetzung an. Ich finde das gut, dass der Philipp nach seiner Zeit bei Bayern jetzt in der Politik ist. Ja, finde ich auch gut. Ja, die Chinesen ziehen, wie soll man sagen, die Schlinge zu, ne, so langsam. Und machen Hongkong irgendwie, ja, so zu einem normalen chinesischen Pflaster wieder scheinbar, wo alles irgendwie geregelt ist und jeder jeden misstraut, ne. Ich habe den auch leider nur angelesen, den Artikel. Aber die haben sich ja mit den Engländern da wohl angelegt. Ich kann es da nochmal reinscrollen, vielleicht finden wir noch was Schönes. Ich weiß es nicht genau. Ernsthafte Konsequenzen. Ja, das wird halt das Übliche sein, so wie es halt Dann wird dann, dann da auch ein Tiananmen-Platz-Massaker geben bei der nächsten Großdemonstration, weil halt die gleichen Regeln dann gelten im Zweifelsfall. Ja, die können sich ja mal von Deutschland das hier Trojaner-Ding-Gesetz abschauen. Vielleicht hilft ihnen das ja. Du bist lustig. Nee, ich bin ja, nicht lustig. Ich bin tief depressiv. Kritiker und massiv in Hongkongs Autonomierechte ein. Ja, sicher, das war wohl erwartbar, ne? Oh Mann, ey, das ist wirklich nicht gut, was da passiert. Und nö, es ist überhaupt nicht gut. Also mit Vorankündigungen und mit allem Möglichen. Ich finde, hier, die ganze Berichterstattung über China ist wirklich total daneben. Ja, hier, Carrie Lam. Ja, Carrie Lam, wie heißt sie denn? Lam Zhen Yutnyo, so heißt die. Carrie ist der englische Name, den die sie selber gegeben hat. Ja, aber das machen Chinesen. Name von der abgedruckt. Ich finde, das ist so lächerlich. Das machen das Chinesen China aber doch. Das überhaupt nicht ordentlich berichtet. Aber das machen Chinesen doch, glaube ich. Das machen Chinesen doch, glaube ich, immer, wenn sie in irgendeinem Zusammenhang mit westlichen Menschen stehen. Das, und das wird ja bei anderen Sachen ja, da hatten wir ja gerade diesen einen Fall, wo gesagt wird, ja, kannst du deinen Namen nicht irgendwie anglizieren, weil der ist zu schwierig auszusprechen. Ja, das machen Chinesen gerne, um sich so ein bisschen internationalen Flair zu geben, aber auch um sozial interaktionsfähiger zu sein mit Westland. Bedeutet ihr Name im Original kommunistische Ente nur sauer? So. Countries that criticized or defended China's security law for Hong Kong at the UN. Im UN, warte. Da haben Leute das Ding verteidigt oder kritisiert. Es gab da einen Diskurs. Ich finde es total geil, dass die Uiguren hart unterdrückt werden von China. Und das war halt der komplette Mittlere Osten, quasi ganzen Muslime. Ja, China läuft, Wirtschaftspolitik, wir stehen für euch, bei euch, tralala. Ich finde es genial. Oh Gott, ist das bitter, aber ja. Ich hab die Grafik der Chinesin geschickt, die ich kenne, und die meinte, ja, yeah, one belt, one road and its fruits, war die Antwort. Also, deine Frau ja, sieht so nicht. Ein bisschen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt, sagen wir es mal so, diese Kritik und dass es da stattgefunden hat in ORN, das hat halt auch nicht weit einen Anklang gefunden, und dass Deutschland halt die ganze Sache so hart kritisiert hätte, ist sehr, sehr, sehr optimistisch ausgedrückt, ja. Also da halten wir uns doch schon sehr bedeckt, was das Ganze angeht. Ja, und ja, die Amerikaner haben es nicht kritisiert, sage ich mal einfach nur so. Das sollte jedem auffallen, der diese Karte gesehen hat, dass Amerika da fehlt, als ob Amerika das nicht kritisieren würde. Amerika macht gerade ein Sicherheitsgesetz gegen Hongkong mit extremen Sanktionen. So. Extrem. Naja, aber haben Sie das bei der UN nicht in Deutschland ein bisschen daneben? Haben Sie das bei der UN auch zu Protokoll gegeben? Das ist die Frage. Oder haben Sie sich da aus taktischen Gründen zurückgehalten? Ach. Ja, es ist halt wirklich sehr seltsam, die ganze Angelegenheit mit Hongkong, ja, wie die Berichterstattung darüber ist und wie das runtergeschwiegen wird. Also, ich meine, wir haben ja schon früh darüber gesprochen. Ich reiche auch immer wieder Sachen ein. Und gerade diese Woche hatte ich sehr viel zu Hongkong. Und ich habe mir schon fast gedacht, so, ja, irgendwie die Situation, die da gerade passiert ist, ja an sich klar. Ja, und aber beschäftigen wir uns noch ein bisschen damit. Ich bin irgendwie überrascht, dass Weißrussland, da Belarus, also da ist so Deutschland, ne, so criticized, ne, ist in Gelb. Dann rechts daneben ist Polen und dann ist Weißrussland. Ja, weil halt autoritäre Staaten versus demokratische Staaten. Die Karte. Der prägende Konflikt des 21. Jahrhunderts. Kalter Krieg zwischen Demokratien und zwischen autoritären Staaten. Im Grunde ist das alles. Also. Eine positive Entwicklung ist ja, dass Australien und England beispielsweise gesagt haben, jo, Hongkonger, wir überlegen uns jetzt mal, wie das aussieht, ob ihr nicht unsere Staatsbürgerschaft annehmen könnt, weil die Situation ist ja nicht sehr schön für euch. Das findet China auch nicht so toll. Ich weiß nicht, habt ihr das gehört? England will 3 Millionen, haben gesagt, 3 Millionen können wir auf jeden Fall machen und über den Rest reden wir. Habt ihr das gehört? Das ist eine ziemliche Ansage. 3 Millionen Hongkonger in Hongkong. Also was ich irgendwie seltsam finde, aber auch mitbekomme, ist, ich würde es ja verstehen, dass Unternehmen, westliche Unternehmen sich an Black Lives Matter anbiedern. So von wegen, ja, cool, Black Lives Matter, so, aber dass die China den Hof machen, das ist wahrscheinlich genau derselbe Grund. Einfach Marktanteil und die Möglichkeit, da sich weiter auf dem Markt zu halten. Aber oje, oje, Mann. China ist auf jeden Fall doch ein gefährlicheres Ding als Black Lives Matter. So, das ist echt nicht gut. Hongkong in China, Hongkong if China puts the gag on the Pope. Warte, was? Ja, jetzt muss ich mal wirklich ausnutzen, dass der Chris nicht da ist. Okay. Muss ich wirklich sagen. Also es ist Folgendes ist passiert, der Papst hat mal wieder eine von seinen Ansagen gemacht, wie er sie immer macht, und hat einen Pressetext im Vorfeld an die Journalisten geschickt, der sogenannt in einem Embargo ist, und der wird halt erst veröffentlicht, sobald die Rede stattgefunden hat, damit die Pressevertreter halt den Text im Wortlaut haben und ordentlich drüber berichten können und Zitate draus nehmen können und was auch immer sie wollen. Und bei einer dieser Reden vor kurzer Zeit ist es so gewesen, dass kurz vor der Rede von den Pressevertretern gesagt wurde, ja, dieser Teil des Textes, der wird nicht vorgetragen werden, den streicht und bitte nicht veröffentlichen, aber er hat ihn jetzt veröffentlicht. Ich kann es ja einfach mal kurz vorlesen. Wie gesagt, Papst Franziskus, so. In letzter Zeit habe ich die Entwicklung der komplexen Situation in Hongkong mit besonderer Aufmerksamkeit und nicht ohne Bedenken verfolgt. Und ich möchte vor allem allen Bewohnern dieses Gebiets meine tief empfundene Nähe zeigen. Im gegenwärtigen Kontext sind die angesprochenen Themen zweifellos heikel und betreffen das Leben aller. Daher ist es verständlich, dass diesbezüglich eine ausgeprägte Sensibilität besteht. Ich hoffe daher, dass alle Beteiligten wissen, wie sie mit einem Geist weitsichtiger Weisheit und authentischem Dialog den verschiedenen Problemen begegnen können. Dies erfordert Mut, Demut, Gewaltlosigkeit und Respekt für die Würde und das Recht aller. Ich drücke daher den Wunsch aus, dass die gesellschaftliche Freiheit und insbesondere die Religionsfreiheit in voller und wahrer Freiheit zum Ausdruck gebracht werden, wie dies tatsächlich verschiedene internationale Dokumente vorsehen. Ich begleite mit meinem ständigen Gebet die gesamte katholische Gemeinde und alle Menschen mit guten Willens in Hongkong. So, den Teil haben sie halt komplett rausgenommen, hat nicht vorgetragen und hat Hongkong mit keinem Wort erwähnt. Und generell ist das halt so eine Sache, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, mit Papst Franziskus und Geld von China an ihn. Ne? Amen. Nötig haben sie das nicht, glaube ich. Und es gibt da auch innerkirchlich einen Konflikt drüber. Es fällt vielen Leuten in der Kirche auch auf, dass das irgendwie seltsam ist, seit der Franziskus da ist. Ja, und hier geht es im Endeffekt, das ist von Al Jazeera, und da geht es im Endeffekt darum, dass die Chinesen halt nicht nur halt über den direkten diplomatischen Weg, allerdings auch über die diplomatischen Backchannels, wie es so schön heißt, über ihre Länder, in denen sie Einfluss, Softpower-Einfluss haben, quasi diplomatisch Einfluss auf US-amerikanische Leute, Gesetzgeber nehmen. Ja, in dem beispielsweise gesagt wird so, ja, das ist ja schön, dass du dafür gestimmt hast, aber in der Umsetzung sei doch mal bitte ein bisschen softer, weil sonst kann vielleicht irgendwie die Firma, die bei dir in deinem Bundesstaat ist, bald in unserem Land keine Geschäftslizenz mehr bekommen und solche Sachen. Ja, das ist halt das, was China halt macht, aber die benutzt halt ihre Softpower jetzt halt auch, um ihre, ich nenne sie jetzt einfach mal, ihre Günstlingsstaaten halt auch dazu zu verleiten, ähnliche Methodiken anzuwenden. Das ist nicht sehr schön. Ja. Ja, das geht jetzt nicht um alles aus diesem Artikel hervor. Hier geht es halt hauptsächlich um die Wirtschaftssanktionen, die Hongkong betreffen werden, weil der Punkt, dass Hongkong diese wirtschaftliche Freiheit und Liberalität im internationalen Kontext genießt, die ja von Amerikas Gnaden weiterhin so besteht, ja, gerade was das internationale Finanzsystem betrifft, ja, das ist ja nur, weil die ja auch gewisse wirtschaftliche Freiheiten da haben, die nur garantiert sind, wenn man gesellschaftliche Freiheiten hat. Und die gesellschaftlichen Freiheiten und die politischen Freiheiten, die sind ja jetzt legislativ in Hongkong entfernt worden, ja, und Hongkong ist jetzt, was die praktische Anwendung angeht, ähnlich wie Festland China, weil chinesischen Sicherheitsbehörden halt jetzt auch ihre eigenen Büros unterhalten in Hongkong, was sie bis jetzt nicht durften und andere Sachen. Ja, die haben halt ihre eigene Infrastruktur. Mit anderen Worten, die Leute müssen gar nicht mehr nach China verschleppt werden, um gefoltert zu werden. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Wenn es keine Bedrohungen gibt, dann werden sie erfunden. Was? Was ist von das? Abel. Aha, ja. Oh, der Abel gerade wieder mit Elternpflichten abwesend, oder was? Ja, wahrscheinlich. Also spring einfach mal auf das nächste Ding drauf, wahrscheinlich. Ja, müssen wir nochmal. zurückziehen. Das perfide Ablenkung. Dann sage ich auch noch mal was zu Hongkong. Ich will nicht so. Es ist ja traurig, aber ich bin da ein bisschen griesgrämig, was das angeht. Ja, es gibt ja auch Hoffnung und es gibt sehr viele Bewegungen aus der Bevölkerung heraus. Die haben ja beispielsweise das Parlamentsgebäude besetzt gehabt für eine gewisse Zeit und haben alles mit Graffiti beschmiert und haben sich nicht komplett daneben verhalten und alles in Brand gesetzt und sowas, sondern haben halt sehr strategisch die Dinge nur zerstört, um ein Zeichen zu setzen. Aber die internationale Aufmerksamkeit und Hilfe ist einfach nicht da. Ja, und vor allem werden die auch brutalst einfach alle niederzerschmettert, so von allem, was sie tun, selbst wenn sie es sehr schlau machen, das muss ich denen wirklich lassen, die wissen schon, wie man gut protestiert, so würde ich einfach jetzt mal als Laie sagen, was Proteste angeht, die sind auf jeden Fall nicht auf Maximum Damage aus, aber bei denen ist halt die Polizei halt auf Maximum Damage aus gegen die Demonstranten und das ist nicht gut. Ja, und das Blöde an der Sache ist, dass den Chinesen der chinesischen Regierung oder der chinesischen Partei, dass es denen vielleicht sogar ganz recht wäre, wenn es da noch eine Eskalation gäbe in Hongkong, um den alten Trick zu nutzen, Außenpolitik, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Ich sag nur Stichwort Fluten. Fluten überall. Apropos Ablenkung, ja, hier perfides Ablenkungsmanöver, ein differenzierter Antisemitismus-Debatte ist in Deutschland offenbar unerwünscht. Ja, das ist so, Halsmaul. Linke, nicht weiße oder muslimische Positionen werden systematisch diffamiert. Es geht hier wieder um den Herrn Achille Mbembe, den hatten wir vor einigen Streams schon mal, da sollte er von der Konferenz ausgeladen werden wegen seiner antisemitischen und Anti-Israel-Sprüche. Und hier haben wir praktisch eine Verteidigung des Ganzen. Ich finde es schon lustig, eine Antisemitismus-Debatte, in der muslimische Positionen systematisch diffamiert werden. Ich weiß, muslimische Positionen zu Israel und Judentum, die brauche ich eigentlich auch gar nicht hören, wenn die nicht gemäßigt sind. Die will ich auch gar nicht hören, weil die haben meistens was mit ins Meer treiben oder von der Küste bis zum Jordan oder so zu tun. Und anders ist es hier im Endeffekt auch nicht. Hier wird halt weiß gewaschen und es wird gesagt, ja, die Deutschen lassen das nicht zu. Natürlich sind es wieder die Deutschen. Und es werden mehrere Beispiele hier gebracht für Fälle, in denen angeblich halt diese Perspektiven von Afrodeutschen bzw. von Muslimen halt nicht gehört werden. Diese prominenten Fälle stehen für viele bisher ungezählte andere, die sich oft ohne öffentliche Debatte und Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert, in ihrer Reputation beschädigt und zum Schweigen gebracht sahen. Ja, das ist nun mal so in Deutschland. Wir haben eine historische Verantwortung und deswegen hauen wir Leuten, die irgendwie zum Beispiel sagen, Palästina muss vom Meer bis zum Jordan reichen, hauen wir denen auf den Kopf und sagen, hör mit deinem Antisemitismus auf. Weil wir das hier nicht möchten. Wir möchten uns eigentlich da eher positiv abbilden und möchten positiv Dinge tun. Man kann natürlich über den Friedensprozess zwischen Palästina und Israel reden, aber solange der halt von Maximalpositionen, vor allem auch auf der muslimischen Seite, beherrscht wird, sind diese Maximalpositionen uninteressant für mich in der deutschen Diskussion und für viele andere Leute auch. Vor allem, was mich halt an der ganzen Sache mit links so richtig stört, ist, dass sie zwar dadurch, dass sie an diesen Schuldkult glauben von Kolonialismus und immer noch hier Nazi-Vergangenheit, Deutschland, alles voll kritisch hier, ne? So, also, dass sie Verantwortung übernehmen sollten für das, was Leute vor ihnen gemacht haben, für das, was sie nicht gemacht haben, in einer Zeit, wo das über Gesetze und Kultur schon so weit aufgearbeitet wurde, dass es halt nicht notwendig ist. Ja, du kannst generell keine Verantwortung spielen. Ah, Sound! Anderen. Was ist da los? Sehr, sehr gut, Abel, hallo. Ja, was ich meinte ist, dass die Eigenverantwortung bei den Linken scheinbar dann weg ist und ersetzt wird durch die Fremdverantwortung. Also die fühlen sich verantwortlich für das, was in ihrem Land kulturell gemacht wurde vor ihrer Zeit, dass da Unterdrückung stattfand, und wollen das jetzt gut tun, ne, indem sie jetzt ohne Eigenverantwortung zu übernehmen anderen den Mund verbieten, das Leben zur Hölle machen, sie canceln oder so halt noch Schlimmeres halt so angreifen und niederschreien. Aber die dafür wird keine Verantwortung übernommen. Die Mehrheitsgesellschaft, die in Deutschland immer noch weiß, männlich und christlich geprägt ist, beansprucht mit ihren eigenen Deutungsbedürfnissen die Interpretationshoheit über das, was Antisemitismus sein soll, und geht dafür mit überwiegend konservativen jüdischen InteressenvertreterInnen Allianzen ein. Anstatt weiterer Redebeiträge oder RednerInnen durch Antisemitismusvorwürfe zu delegitimieren, braucht es eine offene Diskussion darüber, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir aber über Antisemitismus in Deutschland in der Gegenwart sprechen und wer mit welchen Erfahrungen an dieser Unterhaltung teilnehmen darf. Fickt euch. Fickt euch dreimal. Jeder kann bei uns an Unterhaltungen teilnehmen und ich werde auch weiterhin Antisemiten Antisemiten nennen. Das ist... Durch die Hintertür versucht man hier den Antisemitismus hoffähig zu machen. Das finde ich widerwärtig. Aber es ist halt auch vom Autorenkollektiv 10 nach 8. Das sind die Leute, die damals bei der FAZ rausgeflogen sind, weil sie sich nicht benommen haben und die bis heute jetzt bei der Zeit ihren Blödsinn verbreiten. Und vor allem, weißt du, so es gibt unter den Linken genug Stalinisten und die sind einfach, Linke generell sind sehr gern revisionistisch, was halt ihre eigene so Politik angeht, in der Vergangenheit, in der Geschichte. Dafür übernehmen sie übrigens keine Verantwortung, das ist das Interessante. Mhm. Die übernehmen dann Verantwortung für das, wenn sie sich als führende Opfer präsentieren können, aber nicht, wenn sie die benachteiligten Opfer sind. Das heißt so, das klingt zwar wie so ein Oxymoron, so wie kannst du ein bevorzugtes oder so benachteiligtes Opfer sein? Opfer sind doch generell benachteiligt. Ja, aber Linke suchen sich halt das aus, wo sie trotzdem, trotz der Opferrolle, führend sein können. Also so das Weiße zum Beispiel, weiße deutsche Heteros, dass die sich abschaffen und sagen, hier, ich bin in der führenden Opferrolle für die Schwarzen in dem Land. Ja? Aber wenn es darum geht, dass sie dann aufgrund ihrer Politik in der nicht führenden Opferrolle sind, das heißt in der die sind halt einfach die Scheißkarte gezogen haben, weißt du, so, dann werden die da nicht hingehen und sagen, ich übernehme dafür Verantwortung. Heißt, es gibt genug Stalinisten hier, wie ich gesagt habe, und Stalin hat halt so den Ärzte-Mythos verbreitet gehabt, so die Ärzte-Verschwörung, genau. Ärzte-Verschwörung in der Sowjetunion war so ein Ding, dass es hieß, ja hier, die Ärzte in der Sowjetunion, die versuchen, die politische Elite eben auszulöschen und deswegen sollen Ärzte eben querbeet einfach verfolgt werden. Der Punkt ist halt, man hat Antisemitismus dennoch weiter durchgepusht, indem man ihn einfach verschleiert hat durch so Begriffe wie, ja hier, Ärzte-Verschwörung. Denn es war schon ganz klar, dass das darauf abzielt, eben Juden loszuwerden. Und jetzt erzähl das mal den Leuten hier. Eigentlich sollten ja Stalinisten hier das wissen. Weißt du, wenn Stalin mein Daddy ist, dann sollte ich ja wissen, was der gemacht hat und wieso. Ja? So, und nicht irgendwie revisionistisch dann irgendwie sagen, nee, das so war das nicht und so schlimm war das nicht. Ne? Aber das ist ja genau, was hier passiert. Und das ist ja genau die eine Art von Antisemitismus-Beispiel, den ich den Linken da vorwerfen kann. Das ist doch ganz klare Definition von Antisemitismus mit einem historisch nachgewiesenen Beispiel da. Bitteschön. Da heißt es so, nee, kann man so nicht sehen und eieiei und hier uiuiui. Ja, Linke sind auch antisemitisch. Nee, die Linke sind die Besten überhaupt und alle anderen sind degeneriert. Das weißt du doch. Nein. Nur gut, wer progressiv links ist. Alles andere ist. Abel, lies deinen Text jetzt. Wenn es keine Bedrohungen gibt, dann werden sie erfunden. Das ist ein Artikel mit einem Auszug zu einem Buch. Was ich letzte Woche gelesen habe, warte, wie heißt es denn noch gleich? Ich muss in meinen Notizen nachschauen. Es tut mir leid. Wir wollen jetzt meine Notizen. Komm mal ein bisschen runter. Weiter unten sieht man das schöne, schicke Bild. So ganzes raschel, Buch raschel. Gelesen und Titel nicht mehr im Kopf. Raschel, raschel, raschel, raschel. Ja, genau. Ein bisschen weiter oben. Ich glaub, das Der Krieg dann... vor dem Krieg von Ulrich Teusch, eine pazifistische Streitschrift war, die in Teilen ganz interessant und gut war, aber den Pazifismus auch irgendwo so komplett drüber biegen will über alles, was man als Linse verwenden kann, um Politik zu interpretieren, dass es halt zum Teil schon alufolig geworden ist. Also Aluhutmäßig. Ich will ihm jetzt keinen blanken Humbug unterstellen, aber so ein bisschen so Paranoia im Denken war in dem Buch schon vorhanden. Halt im Grunde für eine gute Sache, für Krieg und wer denn nicht alles den Krieg vom Zaune bricht, aber ja, ich weiß auch nicht. Pazifismus wird durch so ein Buch jetzt auch nicht unbedingt verwertet. Also merkwürdige Erfahrung. Also, geht es da wieder nur um Amerika, Amerika, Amerika oder vielleicht auch mal um China, Russland, Frankreich, ja, Saudi-Arabien? Alles sind Oman, unterdrückt von den USA. Andere militärische Akteure außer der Amerika. Gäbe es die USA nicht, hätten wir Weltfrieden und meine Güte nicht alles. Ich weiß so, ich mag ja auch die Kritik an den USA, aber irgendwie muss man auch andere kritisieren können. Und es ist ja alles schön und gut und berechtigt, aber ich finde, es ist einfach stumpf. Ich will nicht mal sagen, es ist eine einseitige Kritik. Ich würde sogar sagen, es ist der Fokus ist zu sehr da drauf. Es ist so, man sieht, was da gemacht wird, aber man guckt nicht nach links und rechts und ja, genau. Seltsam. Genau. Und an sich wirklich ein paar schöne Stellen in dem Buch. Also ich kann es empfehlen, aber halt too much am Ende in eine Richtung. Also. Ja, man hat ja beim Verfassungsschutzbericht jetzt festgestellt, dass es wieder mehr Extremisten gibt, vor allen Dingen von rechts heißt es. Dann habe ich ein Video von Tichy dazu gesehen und der hat gesagt, dass der Anstieg weitgehend darauf zurückzuführen wäre, dass die Leute von der, hatten wir vorhin schon, jungen Alternative von der AfD, dass sie jetzt mit da reingezählt würden als rechte Extremisten. Ja, das weiß ich jetzt darüber. Und ansonsten sind die Zahlen, was rechte, linke, islamistische und was gab es nochmal für welche? Weiß ich nicht, Terroristen, hätte ich was gesagt, Verfassungsbedroher. Gefährder in der Fachsprache. Ungefähr gleich groß. Die Gruppen sind ungefähr gleich groß mit zwischen 33.000 für die Rechten und 27.000, glaube ich, für die kleinste Gruppe der Islamisten waren es nicht. Ich weiß nicht, die Linken waren es auch nicht. Das dritte. Du bist sehr gut vorbereitet. Ich liebe dich, Mama. Naja, aber es ist ja wie immer auch klar, dass das linke Propagandavergehen nicht gezählt werden. Während jedes einzelne Propaganda-Phänomen, was man mit Rechtsextremismus in Zusammenhang bringen kann, auch so gezählt wird. Und solange bis halt auch die Antifa-Aufkleber, die Graffitis und der ganze Kram mitgezählt werden, ist das eh eine Schwachsinnsstatistik, meiner Meinung nach. Weil hier halt auf der einen Seite wird jeder Apfel gezählt und auf der anderen Seite werden nur die Birnen gezählt. Das ist einfach Quatsch. Ja, das mit Zählweise ist ja sowieso so eine Sache, wenn sie wenn irgendwelche linken Hakenkreuze an eine Moschee malen oder so, ist das eben eine rechte Tat. Also rechte ja, Tat. Nicht nur das. Das Beispiel, was dazu ja immer wieder gebracht wird, ist der Afghane, der den Hitlergruß zeigt, wo dann die bayerische Polizei sagt, ja, das ist PMK rechts. Ja, ich auch die Tage einen Hot-Take von einem Alt-Writer gelesen, der meint, in Deutschland gibt es generell keinen Rechtsextremismus, der nicht vom Verfassungsschutz angefüttert wird. Und ich mir auch dachte, weiß auch nicht. Nee, Alufolie ist halt genau Alufolie. Genau. Twitter sperrt Konten der Identitären. Ja, weil Gründe. Man hat anscheinend festgestellt, dass illegale Aktivitäten rund um deren Twitter-Konten irgendwie stattgefunden haben. Den richtigen Rapport darüber konnte ich leider noch nicht lesen. Aber es wird von Superspreadern von Hass und Gewalt geredet. Und ja. Gewalt. Also dahinter steht wohl eine Unterorganisation des Southern Poverty Law Centers. Irgendwie Global Project Against Hate and Extremism, glaube ich, heißt das Ganze. GPAHE. Und die sagen, die Propaganda der identitären Bewegung hat aus Sicht dieser Institution seit 2018 ein halbes Dutzend Anschläge inspiriert. Was ich halt für unsagbar halte. Weil, egal wie man zu Sellner steht und man zur IB steht, so eine haltlose Vermutung, es könnte sein, dass jemand inspiriert worden ist. Das ist eigentlich nicht genug, um jemanden mundtot zu machen, meiner Meinung nach. Ganz egal, was der für abwegige Ansichten hat. Dann könnte man auch behaupten, dass die linken Parteien halt irgendwie an linken Missetaten mit schuld sind. Oder dass Christen oder Kritik an der Kirche. Kritik an der Kirche führt zu Massakern an Christen. Ja. Ja. Weißt du, da sperrt Atheisten ein. Weißt du, ich, keine Ahnung. Ich halte das für alles für sehr dünn und ich hoffe mal, dass der Sellner dagegen vorgeht, weil ich sehe sehr gute Chancen, dass das fällt. Weil einfach mal so jemanden, das ist halt wie mit Gamergate. Ja? Das ist eine Hassgruppe. Na, ächtet sie. Los, ich habe das hier geschrieben, also ist es so. Wie gesagt, ich habe keine Sympathie für diese Leute, aber das kann nicht sein, dass einfach Leute gesperrt werden, weil irgendeine Unterorganisation von einem sowieso schon für eine ganz klare Ideologie bekannten Think Tank wie dem Southern Poverty Law Center, dass die entscheiden, wer für was verantwortlich ist. Dafür sind Gerichte zuständig, nicht irgendwelche Aktivisten. Ja, die große Sprachverwirrung geht weiter. Hier haben eine kleine Übersicht von Twitter Engineering. We're starting with a set of words we want to move away from, using in favor of more inclusive language, such as whitelist, hatten wir schon, allowlist, ist Ihnen da wirklich nichts Besseres eingefallen? Blacklist, denialist, damit ihr wisst, worauf ihr bald seid, auf der denialist. Master und Slave, ist ja klar, Leader, Follower. Ja, das finde ich ein bisschen, das Leader und Follower finde ich tatsächlich problematischer als Master und Slave, aber gut. Primary Replica. Was okay. Soll das denn bedeuten? Primary Standby. Wie wäre es mit Primary Secondary? Was ist ein Primary Replica? Was ist das denn? Wissen die, was Master und Slave bedeutet? Bin ich ja, nicht sicher. Grandfathered Legacy Status. Ja, okay. Oh. Okay. Gendered Pronouns, Example Guys, Folks. Moment mal, Folks war doch auch problematisch, aber gut, alles ist problematisch. People, you all. Und Moment mal, y'all, das sagen doch nur diese komischen Leute im Süden von Amerika. Hey y'all, na gut. Gendered Pronouns, he, him, his, they, them, their. Okay, das kennen wir ja. Man Hours, Person Hours, Engineer Hours. Okay. Engineer? Sanity Check, Quick Check, Confidence Check, Coherence Check, okay. Sanity Check, ja, das okay. Kenne ich aus Call of Cthulhu, aber... Das ist halt tatsächlich ein technischer Begriff. Ne? Dummy Value, auch ein technischer Begriff. Placeholder Value, Sample Value, weil Dummy, da würde man ja... Oh. Ja, okay. Was ist mit Crash-Test... Ich kann gar nicht erklären, warum das so doof ist. Crash-Test Dummies, was ist mit denen? Ja, genau. Oh. Trash Test Placeholder Person. Mm-hmm. Gender Neutral, obviously. Mm-hmm. Der Hass ist intelligenter geworden. Hässlich. Ich bin so hässlich. Es ist das halt euphemistische Tretmühle, der Artikel. Also. Ich keine Ahnung. Also du willst dich abwertend ausdrücken, dann wird dir das Wort verboten. Der Grund, warum man sich abwertend ausdrückt, verschwindet aber nicht. Ist ein strukturelles Problem. Hehehehe. Und man verwendet halt einen neuen Begriff, dann wieder abwertend. Dann wird der wieder verboten. Dann findet man einen neuen Begriff. Man kümmert sich aber nicht ums echte Problem, sondern man diskutiert über Begriffe ganz metamäßig. Voll gut. Ja, weicher, aber anstatt das zu registrieren und zu sagen, der Hass ist zurückgegangen, heißt es nur, der Hass wäre intelligenter geworden. Ne? Ja, vor allem, ich meine, das sind doch alles Wörter, die da oben stehen, Fachkräfte oder Goldstücke, das sind doch Sachen, die kommen aus dem Vokabular der Befürworter. Also Fachkräfte, hat man uns immer erzählt, das wären Fachkräfte. Oder Goldstücke, das war, glaube ich, Martin Schulz, der gesagt hat, die bringen uns was. Ja, das stand im Artikel, glaube ich, dass der Schulz insofern verkürzt wiedergegeben würde, weil er das ja für Europa gemeint hätte und nicht für uns. Aber ja, also an sich ist es schon eine Persiflage und ich habe dann eher mit dem Rest von irgendwelchen Postings, wo diese Wörter drin vorkommen, habe ich ein Problem als mit den Wörtern an sich. Also die alte Partei. Wer diese Wörter benutzt andere Wörter, wenn ihr Qualitätspost machen wollt, bitte. Auf was lässt sich unser Staat da ein, wenn er versucht, solche Sachen irgendwie so zu regeln? Ja, vor allem, das ist ja eine unendliche Geschichte. Dann ist Goldstück verboten, dann sagen die Leute Silberstück, dann Kupferstück, dann was weiß ich. Pfennig. Altpartei, Islamisierung, Lügenpresse. Dreckiges Pack, das hat doch Sigmar Gabriel eingeführt, oder? Linksfaschismus. Ist Linksfaschismus. Warum soll ich nicht Linksfaschismus sagen dürfen? Seid ihr bekloppt? Okay, 10 populäre Begriffe im rechten Kontext. Gehen wir sie mal durch. Bewegen Sie den Cursor über die Kreise, um mehr über die Begriffe zu erfahren. Egal. Altpartei. Okay, Altpartei? Okay, das war mir nicht klar, dass das eine rechte Konnotation hat. Ja, weil halt die AfD die neue Partei ist. Ne? Ja, okay. Ja, Islamisierung, ja, okay. Volksverräter, okay. Multikulti, okay. Multikulturalismus ist ein rechtes Wort? Nein, ja, aber Multikulturalismus ist eine Ideologie, die einfordert, dass man keinerlei Anpassung an die Hauptkultur eines Landes haben soll und dass jeder für sich hin existieren kann in tribalistischer Einigkeit und dass man keinen Rahmen braucht, damit der Staat funktioniert. Das ist Multikulturalismus als Ideologie niedergeschrieben in den 70er, 80ern innerhalb der USA. Mhm. Irgendwer hat auch mal gesagt, Multikulti ist gescheitert. Das muss wohl ein ganz, ganz, ganz schlimmer Nazi gewesen sein. Ganz sicher ein alter, weißer Mann. Eine Nazi-In. Wollen wir kurz hier runter ein bisschen weiter, warte. Einen Moment mal, ganz schnell. Lügenpresse, deutschen Hass, Goldstück, dreckiges Pack, Linksfaschismus, New World Order. Ja. Aber was ich meine ist hier, da oben 10 populäre Begriffe im rechten Kontext mit einem Stern. Und dieser Stern wird dann aufgelöst, in dem steht, Reporter haben im Datensatz nach 236 Begriffen gesucht, die laut Experten im rechten Kontext besonders geläufig sind oder aber dem rechten Gedankengut nahestehen. Ansteigende Zahlen können zwar auch ein Hinweis darauf sein, dass insgesamt mehr Nutzer in den untersuchten Gruppen aktiv sind, dennoch steigt im Laufe der Zeit auch der und das könntest du im HTML-Ding könntest du anschauen, was da steht. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Wahrscheinlich wegen Archiv. Ja. Und da steht auch übrigens hier, Goldstück ist Hassrede. Ein Beispiel ist das zunächst harmlos wirkende Wort Goldstücke. Gab es nicht wegen Goldstück auch schon mal eine Verurteilung? Ja, genau. Das meinte ich. Meine mich zu erinnern. Eingestuft, ja. Da habe ich auch so eine Erinnerung. Ja. Nachdem 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, befanden die rechten Nutzer immer neue Schmähwörter. Ja, wer hätte es gedacht? Ein Event passiert, was einer politischen Gruppe politisch nicht gefällt. Die geht dann politisch vor und äußert sich politisch. Wow, wie krass. Weißt du, sobald irgendwie AfD auf der Straße ist, heißt es gleich hier brauner Mob, hier Hetzjagd, ja. So, das ist nicht irgendwo schmähend. Nee, das ist überhaupt nicht übertrieben. Nein, das ist heute Show. Was willst du, Mann? Was soll denn das? Ich meine, meine Fresse, wenn du schon die These vertrittst, dass Sprache und die verrohte Sprache vor allem richtig gefährlich für unsere Gesellschaft ist, weil sie Sachen radikalisiert und so, oh je, man sollte nicht über Islamkritik oder über Muslime lachen. Das ist nicht gut. Nein. Über Nazis, also, über Linke soll man nicht lachen. Das ist voll schlecht, weil wenn du über Antifa lachst, ja, dann bemächtigst du hier die AfD und die Nazis im Land. Eieiei. Aber dass man als Computerlinguistiker verlierst aber viele Wörter, um zu sagen, dass die Rechte ein schlimmes Problem ist. Nein, ich verwende genau die richtige Anzahl von Worten. Das sind 7. In der vorigen Grafik fand ich interessant, da sind mir einige Worte aufgefallen, die sehr viel anstößiger sind. Jetzt mal Fachkräfte, gut, das kam nochmal. Aber ich sehe jetzt mal hier Zudringling, das ist ein ganz seltsames Wort. Hab Ölauge, okay, Goldjunge auch nicht so, aber Zudringen und Ölauge, das ist ja schon auf jeden Fall eine Kategorie anders als die 10, die da die Top-härtesten gewesen sein sollen. Also, Ölauge ist ein Scherz und Zudringen schreibt doch kein Mensch. Guck mal, ja. die Grafik erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da sich die Sprache verändert, kann es sein, dass einzelne Worte hier nicht abgebildet sind. Denk mal den Gedanken weiter. Sprache verändert sich. Vielleicht macht es keinen Sinn, Sprache anzugreifen. Was weiß ich, Alter? Was weiß ich? Ich weiß ja nicht, aber irgendwie zwischen sowas wie Ölauge und Goldstück liegen für mich wirklich Welten. Und gut, Goldstück finde ich auch schon nicht so. Ja, aber das ist falsch. Das ist beides Hass. Da dürfen keine Welten dazwischen liegen. Scroll mal runter, da war was von Sprachwissenschaftler. Ich will mal Mitintellektuellen mal lesen. Sprachwissenschaftler Charlotte sagt, dass es Hasssprache schon immer in der Geschichte gegeben hat. Stimmt. Jedoch sei heute im Netz die Qualität und Dimension neu. Nein, es stimmt nicht. Nein, Hasssprache gab es schon immer überall zu jeder Zeit. Das ist einfach das, was am Rande der Gesellschaft ist oder außerhalb davon, so von dem Sagbaren. Und früher zu kirchlichen Zeiten hieß es Blasphemie. Ja, in nicht religiösen Regimen ist es halt irgendwo hier Vaterlandsverrat oder so, weißt du, so. Das Lustige ist, dass wir genau dieselbe Debatte hatten, als dass so Buchdruck eingeführt worden ist. Es führt zu Verrohung innerhalb der Gesellschaft. Oder der Film oder das Radio. Oder das Radio. Oder Videospiele. Oder das Telefon. Aber auch hier, der Zynismus ist stärker geworden. Was hat denn Zynismus dann wieder mit Hass zu tun? Zynismus ist eine rhetorische. Ich würde gar nicht mal da anpacken. Ich würde am Anfang vom Satz schon anfangen. Da ist schon genau der erste Teil. Es wird mehr aggressiv gespottet. Allein das, so, ja, du hast mehr Leute, die Zugang zu Internet haben, weil wir in Internetzeiten leben. Du hast nicht mehr deine Ständegesellschaft, wo nur ein bestimmter Teilbereich der Gesellschaft das Privileg hat, Bücher zu lesen oder sich mit Sprache so über Sachen zu unterhalten und irgendwo Kirche zu kritisieren, weil sie das lesen und schreiben können. Natürlich, du hast mehr Leute, die besser gebildet sind. Jeder hat Handy, jeder hat Internet. Natürlich wird mehr geredet und aggressiv gespottet. Ja, aber so heißt nicht, dass es mehr aggressiv gespottet wird und es eben deswegen heißt, wir müssen mehr Zensur haben. Also es wird mehr verhöhnt. Ja, wird's, weil du mehr Leute hast. Aber von der Anzahl her, von Verhöhnung pro Person, ja, ist die Anzahl im Endeffekt genau dieselbe, wie sie geschichtlich immer war. Ist nicht so, dazu hätte ich gerne eine Studie. Jetzt nicht, dass Leute doppelt so viel Hass posten, wie sie normal. Das kann man einfach nicht wissen, ne? Aber das kann schon sein, dass die Spaltung nimmt ja auch zu. Also ich könnte schon annehmen, dass je mehr die Gesellschaft gespalten ist, desto mehr radikalisiert sich auch der Diskurs. Ja, aber das schon. Das hat nichts mit Spaltung zu tun an sich zuallererst, sondern eher damit, dass die Leute sich über die Welt informieren, weil sie jetzt Zugang zu Informationen über die Welt haben. Nee, das würde ich anders sehen. Ich denke, dass zum Beispiel gerade wenn du diese Flüchtlingsproblematik nimmst, ist die Spaltung da zwischen Willkommenskultur und den Leuten, die gesagt haben, nee, könnten wir das bitte irgendwie so machen, wie es in unseren Gesetzen steht. Und da sind die Leute einfach weggebügelt worden, die nach Rechtsstaat gefragt haben. Und es wurde Gefühlspolitik gemacht. Und klar, wird das dann gespalten. Und dann wird der Ton auch rauer. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen. Da hast du auf jeden Fall recht. Dem stimme ich auch zu. Ich meine einfach nur, dass bevor 2015 passiert ist, gab es auch eine Zeit davor. Weißt du, so es gab eine Zeit. Ja, 2014. Ja, current year. Ja, aber damit sage ich halt, weißt du, so Leute haben schon immer aggressiv gespottet und verhöhnt und alles gemacht. Sie haben jetzt nur noch mehr Gründe dazu, es öffentlich häufiger zu machen. Aber es ist nicht so, dass vor 2013 war Friede und alles gut im Internet. Also mit der Menge ist vielleicht auch die Empfindlichkeit ein bisschen hochgegangen. Das sehe ich schon auch so, aber. Du schaust jetzt viel härter drauf, du verschiebst jetzt auch die Definition von Hasssprache immer weiter, aber immer weiter einseitig ideologisch. Ja. So, das ist auch so das Ding. In einigen Papern, die zu Ressourcen angefertigt werden, die halt eben Hasssprache analysieren, steht halt einfach unironisch drin, dass man sich auf kritische Rassentheorie da bezieht. Das ist auch seltsam, aber passt ins Bild, weißt du, so, man muss nur wissen, was abgebildet sein soll. Ja, auf jeden Fall hat man ja im Internet keine andere Möglichkeit. Wenn du jetzt einem gegenüber stehst und bist und der macht dich komisch an oder so, da kannst du ja mal böse gucken oder sowas. Im Internet hast du ja keine andere Möglichkeit, außer irgendwie grantig zu reagieren und keine Ahnung, kann auch mal nicht reagieren, ist ja in Ordnung, aber ja. Wenn man sich wehren will, dann bleibt einem nur die Sprache, ne? Und nicht, keine Ahnung, eine drohende Geste oder sonst irgendwas im Supermarkt oder so. Komm mal gleich dahin. Das hilft ja nicht, ne? Ermittlungen. Deswegen glaube ich, dass das eher eine Ersatzhandlung ist. Und keine Gewalt, sondern und keine Gewalt, die daraus ergibt, sondern das ist die Alternative eben für die Gewalt, dass jemand vielleicht sonst im normalen Leben ausführen würde. Ne? Naja, vor allem bedarf Sprache ja auch Interpretation. Von daher ist das, was für einen vielleicht so harmlos erscheint, für den anderen wirklich voll hart verletzend. Aber wie es gemeint war, ist wieder eine dritte Sache. nachdem die Party, nachdem die organisierte Partyszene in Stuttgart Party gemacht hat, betreibt die Polizei nun Stammbaumforschung der Tatverdächtigen und die Linke hat einen Field Day, weil sie sagt Racial Profiling. Da habt ihr's. Was ist Stammbaumforschung? Erklär das mal, ich bin kein Förster, was heißt das? Das ist, wenn du einen Hund hast und der pinkelt immer an den gleichen Baum. Ach so, okay, ich hab das mal machen lassen. Bei mir kam ein Kreis raus. Was kam bei euch raus? Wie Kreis? Was ist das gezeugt oder was? Kam ein Kreis raus. Was kam bei euch raus? Ihr kein Inzest, jedenfalls. Wie viele Generationen muss man in Stuttgart leben, um als Bürger dieser Stadt anerkannt zu werden, fragt der grüne Stadtrat Marcel Roth. Er hält es für höchst problematisch, wenn die Polizei jetzt Stammbücher nach Migrationshintergründen durchforstet. Nö, warum denn nicht? Wir können doch wohl mal schauen, wie es ist und die Wahrheit auf den Tisch bringen. Wo ist das verfickte Problem? Vor allem besonders, wenn er die Position vertritt, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie lang. Dann sollte er doch genauso sagen, ey, weil es keine Rolle spielt, wie lang man hier ist. Deswegen auch, um so genau gleich zu werten, wie wenn das mit Angeborenen gemacht wird. Der stellt sich ja nicht dahingehend und sagt, ja hier lebende Leute, ja, die sollen das auch nicht machen. Genauso wie die hier dazugezogenen Leute sollen das nicht machen. Ja. Nö, es geht nur darum, dass die neu hier lebenden Leute das nicht gemacht bekommen sollen. Aber das ist doch voll divers, oder? Dann weißt du noch mehr Diversität über da, wo du herkommst. Und dann kannst du dich damit besser identifizieren. Bessere Identitätspolitik. Sollte sich doch freuen, der Typ, dass Leute das machen. Die helfen ihm ja im Endeffekt, Wahlkampf zu betreiben, zu sagen, hey, für alle die im Stammbaum-Dings irgendwie so und so Info stehen haben, wählt mich. Ja, ich bin auf eurer Seite. Fucking Stammbaumkrieg, Mann. Spam-Videos sollen Arbeit erschweren. Linksextremisten behindern polizeiliche Ermittlungen nach Krawallnacht in Stuttgart. Ja, das ist im Endeffekt genau zu Stuttgart wie der vorherige Artikel, aber das ist so die wahrscheinlich die Hintergründe dazu, warum das gemacht wird. Ne? Nee, das ist eine Social Hacking machen die da, die Linken, und verhindern einfach, dass sie da die Stammbäume durchsuchen können in der Zeit, ne? Also es geht darum, dass die Polizei so ein Portal aufgemacht hat, wo man Videos von dieser Nacht, von dieser Krawallnacht hinschicken sollte, um halt Leute zu identifizieren. Und Linke haben dann daraufhin eine Kampagne gestartet, um diese Plattformen mit allen möglichen Videos zu bestücken und zig Gigabyte da hochgeladen. Und die Polizei ist halt dienstlich gezwungen, jedes einzelne dieser Videos zu prüfen. Das ist einfach eine Vorschrift. Und das heißt, die sind jetzt auf Wochen raus erstmal ausgebucht und müssen jetzt gucken, was ist überhaupt aus Stuttgart, was ist verwertbar, was ist Spam. Und ja, wieder mal über Indymedia organisiert. Aber Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem. Und die Polizei ist böse und deswegen darf man da ja ruhig tun, was man will. Frei nach Hengame, ja, Jakobiner Fahrrad. Vor allem auch, wenn man dann sagt, ja, Linksextremismus ist bei weitem nicht so organisiert wie Rechtsextremismus. Ich kann mich nicht an einen Fall erinnern, bei dem Rechtsextremisten einander auf so eine, weißt du, wirklich unironisch solidarische Weise gedeckt hätten, indem sie massenhaft sowas veranstaltet hätten. Linke haben, bei denen steht doch direkt im Spruch von wegen Solidarität zu euren Mit-Linksextremisten. So Antifa-Solidaritätszeug. Das ist doch genau dieser fucking Zusammenschluss. So, das ist doch genau der Scheiß. So, Mann. Links unten, ey. Niederlande, Polizei entdeckt mutmaßliche Folterkammer. Das habe ich gesehen gehabt in Nachrichten, aber nicht ganz gecheckt, worum es da ging. Scheinbar wollten da Leute foltern in solchen Containern da und die Polizei hat es aufgedeckt. Die Leute hätten sich ausgegeben, als seien sie Polizeiermittler oder sonst wie und würden dann Leute in solche Container bringen und sie foltern. Das ist ein so ein Raum gewesen mit so einem Zahnarztstuhl, aber es gab noch einen anderen Raum mit Folterinstrumenten. Aber keine Ahnung, was hat es damit auf sich? Ja, ist richtig. Die Sachen wurden gefunden, es wurde im Prinzip Material gefunden, um sich als Polizist zu verkleiden oder mehrere Leute als Polizisten auszugeben. Mhm. Also Uniformen und so weiter. Und eben diese Container mit den Räumen da drin, wo dann irgendwie so eine Art Zahnarztstuhl da drin stand und ja, offensichtlich alles, also irgendwie auch Handschellen an den irgendwo festmachbar waren, an Wänden oder so. Dann war alles vorbereitet, dass man auch nicht loslegen konnte. Das ist ungefähr richtig ekelhaft. Ne? Aber Gott sei Dank haben sie das jetzt schon vorher aufgedeckt, bevor die angefangen haben. Und das hat auch damit zu tun, dass dieser komische Krypto-Messenger da letzte Woche, hat mir, glaube ich, schon von berichtet, da aufgeflogen ist. Das ist ein Teil der vielen, vielen Straftaten, die man da verhindert hat, offensichtlich. Hat man jemanden... Boah, mein lieber Scholli, ey, wie ekelhaft ist dieses Ding. Aber hat man jemanden gefunden, der da irgendwo das Opfer war davon schon mal? Nee, gab es noch keine Opfer. Das Ding ist noch nicht angenommen. Genau. Okay, ja gut, dann habe ich es richtig verstanden. Aber stell euch mal vor, das ist eigentlich alles total missverstanden. Das ist eigentlich einfach nur ein BDSM-Dungeon. Nein, ist es nicht. Die haben ja diese Chats und Messenger-Geschichten abgehört. Und die haben gesagt, diese Leute haben sich so sehr auf die Verschlüsselung verlassen, dass sie überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen haben bei ihren Planungen. Also okay. Es ist ganz klar, was mit diesen Containern passieren sollte. Und da gibt es keine, das ist kein BDSM-Studio, das da irgendwie falsch hops genommen wurde oder so. Das ist, und das Schöne, finde ich, daran ist, dass die Niederländer gesagt haben, da wird es noch einige weitere Geschichten in der Richtung geben. Ich bin ja echt skeptisch, was die Vollüberwachung angeht, aber wenn sowas verhindert wird, bin ich schon wieder ein Stück eher bereit, meine Daten herzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist krass, das ist richtig krass. Ja, wobei man dann sagen muss, dass die Leute trotzdem irgendwie dann auf anderen Messenger umsteigen können, die eben nicht überwacht werden. Es wird ja immer sowas geben oder erstellt werden, damit man so reden kann. Eben. Ja. In dem Fall war das gut, dass es verhindert werden konnte. Ja. Ja, liest sich auf jeden Fall wie Airbnb from Hell. Gefängniszellen, Schall isoliert mit WC und Handschellen an Decke. Ja, ja, aber das, du kannst in Korea auch also, in so ein in Korea konntest du auch in einem Gefängnis Urlaub buchen. Okay, this teenager has a plan to mobilize young people everywhere. Genau, okay. Das ist eine Dame aus, ich glaube, Indonesien. Und deren Projekt heißt Youthtopia. Und die wird jetzt in eine Reihe gestellt mit Tante Greta und so. Lustigerweise... Also hier ist ein Mädel, das möchte Jugendliche mobilisieren. Verkauft wird mir das Ganze vom World Economic Forum. Überhaupt nicht verdächtig, kein Stück, dass die eine 15-Jährige pushen und als Symbolfigur aufbauen wollen. Und die redet ziemlich merkwürdigen Blödsinn. Also so nach der, wir wollen... Ja, sie wollen eigentlich die jungen Leute praktisch zu einem Block schmieden, damit die dann gegen die Alten das Youthtopia durchsetzen. Also anderes Wort für Herr der Fliegen? Ja, im Endeffekt, ja. Also... Warte, we have the most important tipping point in human history and we do not have the luxury of time. As young changemakers, we really embody this. We see this in our everyday work, where we work with all levels of society to change behaviors and mindset. It's an everyday battle to challenge the comfort of the status quo. Also man möchte hier praktisch diese Kinder instrumentalisieren, um eine andere Weltordnung an den Start zu bringen. Ja, der große Visit hatten sie doch bei World Economic Forum. Ist das doch. Das, was mich daran überrascht, ist halt, dass es nichts Neues ist. Das ist eine Aussage, die hättest du ins jede Jahrhundert stellen können, zu jeder Gruppe. Jede Gruppe behauptet von sich, dass sie ein Uphill-Battle hat und das ist alles richtig schwer und wir können das haben. Und ja, aber normalerweise ist das World Economic Forum nicht auf deren Seite, sondern eher auf der anderen, weißt du? Was mir am meisten Bauchschmerzen macht, ist, dass die Ultrakapitalisten uns diesen Scheißdreck verkaufen wollen. Die wollen nämlich, hier geht es ja direkt drum, no more excuses, no more waiting for the regulations and the policies to be in place. Ja? Schönen Turbokapitalismus durchpeitschen mit grünem Anstrich. Pfui Deibel. Youthtopia. Also wenn ich denselben Ansatz nehmen würde und sagen würde, okay, hier, Pandemie, Corona, ne, Leute verrecken massenhaft, wir scheiß auf Regulierungen, scheiß drauf, wir müssen jetzt einfach anfangen zu impfen. Einfach wild drauf losimpfen. Ja. Dann kommen Leute auf mich zu und sagen, Dennis, nee, das ist gefährlich. Warte, wir brauchen Protokoll, wir brauchen Konsens, wir brauchen Wissenschaft dazu, um das richtig zu machen, damit niemand zu Schaden kommt. So, aber hier wird das nicht gemacht. hier ist es dann egal, dass man irgendwo sich mal damit beschäftigen sollte, ob das funktionieren kann, wie man es. Ich meine, das ist ja nur das World Economic Forum und ohne die World Land Leaders oder so, State Leaders, kommen die ja auch nicht weiter. Also ja, die sind doch da alle regelmäßig zu Gast. Das World Economic Forum hat ja die sogenannte The Great Reset Initiative ausgerufen. Ich werde da ehrlich gesagt noch nicht so ganz schlau draus. Deswegen ja, wie gesagt, die Staaten müssen aber schon mitspielen, so, ne? Aber es geht halt um, wie halt man hinter geschlossenen Türen verhandeln kann, wie die Weltwirtschaft aufzuteilen ist nach der Covid-19-Wirtschaftskrise. Genau. Melati und Isabel are part of a growing phalanx of young people determined to shape Earth's future. Alongside Greta Thunberg. Das wird noch lustiger. Adolf and Josef are a part of a growing phalanx of young people. Aber noch lustiger, weil dann hier Felix Finkbeiner, who created Plant for the Planet more than a decade ago, also seit 10 zurück, der ist jetzt 9. Ja, der Typ, der hat mit Fridays for Future zu tun und tut die Spenden dafür einsammeln, dessen Vater bei Club of Rome ist und also die mimen seit Jahrzehnten, dass man eine große Bewegung braucht an Kindern, die einen Kinderkreuzzug. Ja, genau. Er hat einfach zu sehr im Kindersportunterricht aufgepasst. Da hieß es so, okay, Kinder, Bewegung ist wichtig. Und er so, ja, Bewegung, Kinderbewegung, Kinderbewegung, oh. Okay, der Alligator, der Agitator. So. Aus dem Artikel, Horwitz says that when Alinsky would ask new students why they wanted to organize, they would invariably respond with selfless bromides about wanting to help others. Alinsky would then scream back at them that there was no one-word answer. You want to organize for power. Das ist ein interessanter Artikel darüber, wie Obama erschaffen wurde. Also welche Trainer er hatte, also die ihm geholfen haben, politisch gut zu werden. Also, weil er ist ja auch politisch gut geworden, weil er halt Präsident geworden ist. Aber wer ihm sozusagen auf seinem Weg begleitet hat, ideologisch und auch aktionistisch, also das ist ganz interessant. Oh, Heide Rabatt. Das hier ist eine etwas Social Justice angehauchter Account, der ganz gern mal was über Intelligence Analysis raustweetet. Und bisher kenne ich sozusagen die Grafik, die er unten hat, eher Data-Driven Organization. Er meinte, dass es eher Message-Driven Organization ist. Und wenn ihr euch den Chart anguckt, dann könnt ihr euch vorstellen, was mehr Probleme macht, wenn eine Organisation welches Model folgt. Und ich fand das ein bisschen verstörend. Also Use in the Intelligence Community, okay, ja gut, also kenne ich auch Rapporte, aber mir gefallen die often found in Academia Rapporte wesentlich mehr. Aber ja, keine Ahnung. Ja, aber ich fand es auf jeden Fall interessant. Dieser Pfeil an der Seite ist doch völliger Grütz inverted. Das hat doch das eine mit dem anderen nicht viel zu tun. Das eine ist nicht eine Inversion von dem anderen, oder? Sehe ich das falsch? Jeinisch, also ein Stück weit schon, aber halt, ich finde, also inverted kannst du nicht sagen, weil es sind nicht polar opposites, sondern das eine ist halt irgendwie rumkreischen und dann mit Analyse kommen und das andere ist tatsächlich Sachen herausfinden. Also, ja, der Punkt bei dem oberen Ding ist, dass du eine Research Question hast. Du hast eine Frage, die du untersuchst, dann schaust du in die Literatur, eine Datenanalyse und so weiter und dann kommst du auf den Schluss. Und bei dem anderen Ding, der unteren Pyramide, hast du zuerst einen Titel und dann irgendwie so Key Judgments, die du halt hast darüber und dann eine Analyse davon. Und ja, es ist halt irgendwie schief halt, so das Spiegelverkehrte. Oh ja, Kanye West. Ja, Kanye West hat ja quasi angekündigt, dass er doch in diesem Jahr noch Präsidentschaftskandidat ist und er sich in allen Staaten anmelden lassen wird, wo er sich anmelden lassen kann. Und darüber hinaus halt als Write-in-Kandidat ja vielleicht auch noch wählbar ist. Oder auch nicht, das ist dann von Staat zu Staat unterschiedlich. Auf jeden Fall hatte er auch schon eine Vizepräsidentschaftskandidatin Das ist die Michelle Tidball. Das ist eine Pastorin, eine weiße Dame. Und er hat quasi in mehreren Interviews jetzt ein paar Details bekannt gegeben. Und hier ist eine Zusammenfassung von einem Interview, was er gegeben hat. Mit einigen ganz lustigen Sachen, die er von sich gegeben hat. Kontrovers natürlich, wie Kanye West immer ist, ja, dass er als Präsidentschaftskandidat irgendwie sich aufstellen lassen würde, das war an sich mir schon ganz klar, aber was, dass er es wirklich dieses Jahr noch machen wird, mal schauen, wie weit die ganze Sache kommt. Ja, das ist ja sehr seltsam an der Präsidentschaftskandidatenwahl in Amerika, also nicht an der eigentlichen Wahl, sondern die Kandidaten, die stehen ja auch teilweise noch zur Wahl. Weil der Joe Biden hat Vizepräsidenten noch und nöcher, unter denen er auswählen kann, aber er sagt einfach nicht, wen er haben möchte. Es kann übrigens auch sein, dass der Trump nicht mit Pence zusammen weiter nach vorne geht, sondern dass er einen anderen Vizepräsidenten nimmt. Das kann auch sein. Ja. Und ja, ich finde das einfach nur ganz interessant, was jetzt mit dem Kanye passiert. Ja. Einige kontroverse Sachen, die er gesagt hat, weil es ja immer lustig ist, was er so von sich gibt. Er hat noch nie vorher in seinem Leben überhaupt für irgendwen gewählt. Er glaubt, dass Planned Parenthood, was ja diese eine Initiative und eine Organisation in Amerika ist, die unter anderem Abtreibung anbietet, unter anderem. He believes Planned Parenthood have been placed inside cities by white supremacists to do the devil's work. Also quasi White Supremacists haben quasi Planned Parenthood in schwarzen Stadtteilen angesiedelt, um das Teufelswerk zu machen. Da spielt er ja auf Margaret Sanger an, würde ich sagen. Also wer googelt, wer das ist, der... Ja, seltsam. Seltsame Angelegenheit. Und Beste ist natürlich, he envisions a White House organizational model based on the secret country of Wakanda. Ja, kennt ihr noch? Wakanda aus Black Panther, hatten wir auch mal. Das erklärt, warum da Black Panther auf dem Bild drauf ist, da rechts unten bei dem Vote Now-Button. Das erklärt, warum man diesen Deppen nicht wählen sollte. Wer mit fiktiven, ja, wählt mich und ich mache aus Deutschland ein zweites Gondor. Boah, da platzt mir der Kragen. Soll der bei seiner Plastikfrau bleiben und irgendwie weiter schlechte Musik machen? Warte, hat mir keiner was gesagt und es gab ein erstes Gondor? Das erste Gondor war nicht das richtige Gondor. Das richtige Gondor wurde noch nie probiert. Gott, Wakanda. Also es wird auf jeden Fall noch einigen Sprengstoff geben. Und es sind ja noch 4 Monate bis zur Wahl in Amerika. Bis dahin kann noch einiges passieren. Und ich bin besonders gespannt darauf, was passiert mit der Brokered Convention von den Democrats, die sie ja immer noch nicht angekündigt haben, aber die auf jeden Fall stattfinden wird. Das andere ergibt keinen Sinn. Ja, CNN. Study finds hydroxychloroquine help coronavirus patients survive better. I said it first. Das war es auch schon. CNN. Ist CNN Fake News oder nicht? Könnt ihr euch selber überlegen. They didn't believe me. So sad. So sad. Einfach presented without comment. Ne? Von CNN. Die Seite wurde mir empfohlen. Das ist scheinbar Norwus Auto Watch, also eine Institution, die sich damit beschäftigt, dass der Vatikan zu modern ist. Und ich muss es mir mal noch genauer angucken. Aber ich fand es hervorragend, dass es innerhalb der katholischen Kirche Grabenkämpfe gibt, ob man denn nicht so modern ist oder nicht. Und ja, aber die gibt es doch schon ewig. Da gab es doch auch diese Riesen. Es gibt da noch ganz viele, ganz, ganz viele. Vor allem zwischen den Franziskanern und der Glaubenskongregation zurzeit. Ne? Ja. Aber ja, es ist schon lustig. Ich habe hier mal reingelesen. War schon unterhaltsam, auf jeden Fall. Man hat uns erklärt, Johannes Paul wäre konservativ gewesen. Man hat uns belogen. Hier haben wir eine türkische Nachrichtenagentur, Habersibel. Der Tweet ist inzwischen gelöscht und was da steht, Aya Sophia Tamam Sirada Ati Nawar, bedeutet so viel wie die Agia Sophia, haben wir jetzt geschafft. Als nächstes ist Athen dran. Man droht also dem Nachbar irgendwie offensichtlich mit einer feindlichen Übernahme. Man möchte die große Türkei wiederherstellen, das Osmanische Reich. Ich weiß es nicht genau, wie eine Medienagentur darauf kommt, eine regierungsnahe so einen Unsinn zu schreiben. Das ist so ein bisschen, als würden wir in Deutschland, würde irgendjemand schreiben, irgendwie so, ja, jetzt haben wir das geschafft und als nächstes räumen wir in Polen auf. Zum Kotzen. Ich meine, die Entscheidung überhaupt, die Hagia Sophia wieder in eine Moschee umzuwandeln, die diese Woche von dem türkischen Gericht bestätigt worden ist und jetzt auch im Schnellverlauf noch diesen Monat durchgeprügelt werden soll, finde ich sowieso zum Kotzen. Das ist eine christliche Kirche gewesen, die nach dem Fall Konstantinopels in eine Moschee umgewandelt wurde und Anfang des 20. Jahrhunderts von Kemal Atatürk in ein Museum umgewandelt wurde. Der war ja sehr laizistisch und Erdogan möchte das Ganze jetzt schleifen. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Wandbilder, die man dann Anfang des 20. Jahrhunderts wieder freigelegt hat, wird man wieder verdecken und es werden dafür halt haufenweise religiöse Symbole der Muslime da reinkommen, die es da auch jetzt schon gab in dem musealen Gebäude, aber es soll halt wieder als Moschee dienen, was weder den Europäern gut gefällt, noch den Griechen, noch den Russen, die ja auch der orthodoxen Kirche angehören. Und halt dann so einen Spruch zu bringen wie Next is Athens from our cold dead European hands. Ich glaube nicht, liebe Türken, ich glaube nicht. Und hier haben wir dann die weitere Eskalation der ganzen Geschichte. Der Herr Erdogan hat nämlich zwei verschiedene Reden gehalten. Einmal, ich weiß nicht, ob das auf Türkisch oder auf Englisch war. Auf jeden Fall war die eine Rede für die Presse im Westen. Und die andere hat er auf Arabisch gehalten. Und da hat er halt gesagt, wir schwören, dass wir, nachdem wir jetzt die Hagia Sophia befreit haben, zur Moschee gemacht haben, als nächstes die Al-Aqsa-Moschee befreien werden. Die Al-Aqsa-Moschee ist die Moschee auf dem Tempelberg in Israel. Weiß nicht, was er da befreien will. Das ist eine Moschee, die können Muslime nutzen. Ich glaube eher, dass er damit eine militärische Auslöschung Israels irgendwie liebäugelt und dann. Wenn ich Israel wäre, würde ich den Laden zumachen, das Ding abreißen und da wieder einen Tempel hinstellen, damit Erdogan mal sieht, wie dass das auch in zwei Richtungen geht. Weil die Moschee hat da einfach nichts zu suchen, auch wenn Muslime behaupten, dort wäre Mohammed zum Himmel gefahren. Da haben die Juden die älteren Rechte, würde ich sagen. Und ich finde es halt widerlich, wie hier gegen Griechenland, gegen Israel, gegen alle möglichen demokratischen Staaten geschossen wird. Und unsere Schlappschwanzregierung kriegt es nicht mal hin, eine Protestnote zu übermitteln. Nein, Heiko steht lieber mit dem Cocktailfähnchen in der Gegend rum. Bäh. Cocktail for the win. Die Prinzipien der Kriegspropaganda, das war tatsächlich aus dem Buch Der Krieg vor dem Krieg ein ziemlich guter Tipp. Also wie gesagt, auch vorhin schon mal auseinandergenommen, war nicht alles schlecht, aber halt viel Wirr, einfach nur Anti-USA, tralala. Und hier sind ganz gute Prinzipien aufgeführt, die helfen, die Bevölkerung zu mobilisieren, auf die man achten sollte, wenn verschiedene Gruppierungen übereinander Bericht erstatten, speziell Länder. Aber ich fand die Definition, die ergeben teils auch im Land selber Sinn, wenn verschiedene Parteien oder NGOs, Bewegungen, Strömungen, mimetische Stämme gegeneinander kämpfen, werden oftmals auch ähnliche Ideen verwendet, wie eben aus Prinzipien der Kriegspropaganda. Also lest euch das mal in Ruhe durch. Also ich fand es ganz hilfreich. Also yes. Active Measures, The Secret History of Disinformation and Political Warfare von Thomas Reed. Ein sehr interessanter Einstieg in die Thematik Active Measures. Einzigste Manko an dem Buch war, dass er in Postmodernismus nicht ganz so eine harte Gefahr sieht, wie jetzt ich zum Beispiel. Also Ja, aber davon abgesehen ist das Buch sehr gut recherchiert und auch wenn ich ihn hin und wieder in der Debatte sehe, erzählt der Thomas Ried eigentlich immer ganz nüchtern, saubere, gute Analysen der Realität, die ich sehr teile, also wo ich mich sehr gefreut habe, als ein Professor sozusagen ähnliche Meinungen wiedergibt, wie ich sie selber für richtig halte. Also gute Empfehlung, Active Measures, guter Einstieg in geheimdienstliche Informationsbeeinflussungskampagnen. Democracy Hack, Political Turmoil and Information Warfare in the Digital Age. Das ist ein Buch bei Martin Moore, was genau in die andere Richtung geht. Wenn ihr Angst haben wollt vor dem Internet und vor den bösen, bösen Informationskampagnen, die böse, böse Geheimdienste machen, ist das ein perfektes Buch, um in Panik zu verfallen. Also hier bitte lesen. Da wird Gamergate teils nochmal normal dargestellt. Also zwar negativ, aber man sagt zumindest, dass man ein PhD, also einen Doktortitel braucht, um es zu verstehen. Allerdings wird ja auch Reconquista Germanica als erfolgreiche mimetische Einflusskampagne gesehen, wo ich einfach Leute, wir haben schon auch Wellen gemacht, das möchte ich Ihnen zusprechen, aber die Wellen, wie es im Buch dargestellt wird, ist einfach nur Haarsträub. Erinnerst du dich noch dran, als sie gesagt haben, das würde eine neue Bürgerrechtsbewegung werden? Ja. Dangerous Personalities and FBI Profiler shows you how to identify and protect yourself from harmful people. Geht um toxische Persönlichkeiten, sagen wir jetzt mal. Also halt psychopathisch, narzisstisch, paranoid. Und ich finde es ganz interessant, dass wenn du das Buch liest, musst du automatisch auch an verschiedene politische Strömungen denken, wo diese Persönlichkeiten einfacheren Anschluss Potenzial haben. Und ich finde es einfach ganz klasse, dass wir halt ideologisch halt uns nicht so sehr darüber unterhalten, wie viel Schaden so eine schlechte Persönlichkeit innerhalb einer eigentlich gut gemeinten Bewegung anrichten kann. Und das Buch ist einfach für Laien geschrieben, um sich selber zu schützen. Und ich finde es einen ganz guten Einstieg in die Thematik, dass eben, ja, wie kriegt man böse Menschen unter Kontrolle, weil wie schon vorher gesagt, die meisten Menschen erkennen Psychopathie kaum oder Soziopathie, also oder Narzissmus, also erst nachdem es zu spät ist, also deswegen liest. The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind fand ich mega interessant, ist wahrscheinlich nicht komplett so wahr oder haltbar wissenschaftlich, aber wenn, dann wäre das huge if true. Und die Idee von Snow Crash basiert auf dem Buch. Und das Sachbuch dahinter, Snow Crash, war schon interessant. Und das Sachbuch dahinter, auf dem sozusagen die Grundannahme oder die Grundidee basiert, ist auch sehr interessant. Also sozusagen, wie das Bewusstsein vor 2000-3000 Jahren aufgebaut war. Also, ich weiß nicht, wenn ihr euch für Bewusstsein interessiert, sehr geiles Buch. Also, huge if true. Fighting the good fight. Gamergate, not your shield and neo-fascism. The gamer identity, which valorizes militarized masculinity and devalues femininity, primes gamers to react violently in order to protect what's theirs, despite the celebration of diversity that supposedly underlies not your shield. The overall effect of Gamergate has been to silence critics and scare women and minorities out of the industry. Und noch ein schönes Zitat. Though progressive movements in gaming, particularly those which draw attention to and seek to address the challenges faced by women, having gained significant ground, every effort to change the industry for the better has met with significant pushback, not just from within the industry, but also from its legions of fans. Consalvo 2012. Hervorragend. Consalvo. Ja. Die Digra mal wieder. Ja. Geeks, Mobs and Sociopaths and Subculture Evolution. Hier vermischen wir einfach mal die Themen des Buchs, das du hattest, und Gamergate. Schon ein bisschen älter, der Artikel von letztem Jahr, finde ich aber echt gut. Subkulturen sind tot. Subkulturen waren die haupttreibende Kraft hinter der Kultur von ungefähr 1975 bis 2000 und dann haben sie aufgehört zu funktionieren. Warum? Es geht halt genau um das, womit wir auch die ganze Zeit uns beschäftigen, nämlich dass halt die Kreativen und die Fans, beide Geeks, also beide Gruppen bestehen aus Geeks, solange das eine Subkultur ist. Und wenn das Ganze zu interessant wird, holt es die Mobs rein. Das war irgendwas mit Ordinary People. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich wollte es mir merken. Member of the Public, genau. Member of the Public oder Normies oder Casuals oder wie auch immer man das nennen will. Und sobald es halt diese sogenannte Mob Invasion gibt, haben wir das, was bei Gamergate passiert ist. Die Kultur wird verwässert. Und die schlechten Dinge in der Kultur werden den Geeks zugeschrieben und die normalen Leute, die da reingekommen sind, sind natürlich alle viel besser und glauben, das würde auch ihnen gehören und sie könnten das jetzt so verändern, wie sie es haben wollen. Sie benutzen die bisherigen Mitglieder der Subkultur als Service-Mitarbeiter und behandeln sie auch so. Und dann kommen die Soziopathen, weil dann ist es nämlich soweit, dann ist die Subkultur reif zur Ernte. Dann hat sie halt genug Anhänger, dass sie für die Soziopathen interessant wird. Die übernehmen das Ganze dann und fangen an, ihre Regeln darauf zu packen. Diese Mobs, also die normalen Leute, die Normies, die verstehen das überhaupt nicht so, was das Problem daran ist an den ganzen Änderungen und dadurch werden halt die Soziopathen praktisch die coolsten Kids in der ganzen Geschichte. Die Kreativen und die Fans werden immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Die Soziopathen lassen sich von den Normies finanziell aushalten. So ein paar Ausgesuchte von den Fans werden behalten, die dürfen dann für die Soziopathen arbeiten und darin arbeiten, ihre ehemaligen Freunde rauszuschmeißen. Und das wird jede Subkultur zerstören. Erst die Mobs dwindle, also wenn die Mobs dann so langsam weniger werden, plündern die Soziopathen, was noch an Wert ist in der Subkultur und gehen dann weiter zum nächsten Ort, an dem sie das Gleiche wiederholen. Sie lassen nur Wrackteile zurück, Devastated Geeks, die immer noch nicht wissen, was ihrem Hobby passiert ist und ihren wunderbaren Freundschaften, die sie darum geschlossen haben. Oftmals fangen diese Geeks auch an, einander zu hassen, weil sie halt gestresst werden und von den Soziopathen aufeinander gehetzt werden. Und der Artikel hier argumentiert, also fragt dann, so what is to be done? Also was soll man tun? Und der argumentiert dann für be slightly evil. Also benutzt die gleichen Taktiken. Wir müssen lernen, wie wir die Tricks der Soziopathen gegen sie selber richten. Und wie wir diese Leute dann raushalten. Also ich würde gerne das Buch lesen, das dahinter steht. Er hört sich nach einem richtig guten Artikel an. Also diesen Circle, darüber habe ich mich neulich erst mit einem Kumpel unterhalten, dass auch in den meisten Online-Communities genau dieser Circle halt existiert, dass eine Gemeinschaft mit der Zeit einfach kaputt geht, wenn sie zu beliebt wird, weil zu viele Deppen ankommen. Einfach wortwörtlich. Also. Ja, und weil die Deppen dann halt es ermöglichen, dass die Soziopathen die Macht übernehmen. Weil wir haben es ja bei Gamergate gesehen, da waren noch nicht genug Deppen im inneren Kreis und die Gamer haben gesagt, fickt euch, geht weg, wir wollen euch hier nicht. Und das funktioniert halt nicht mehr, wenn zu viele Normies drin sind. Die Normies sagen dann auch, warum denn? Ist doch gut irgendwie Frauenbild und Diversität und sind doch alles positive Dinge. Und die sehen gar nicht, dass da zerstört wird. Ja. Momentan trifft es ja die Rollenspielgemeinde sehr. Da wird nichts überbleiben von. Kein Stein auf dem anderen. Ah, super, super Artikel, muss ich wirklich sagen. Hat mich sehr gefreut, dass ich den gefunden habe. Geeks, Mobs and Sociopaths in Subculture Evolution. Ah, hier haben wir Vancouver. Das war von Mammon, glaube ich. Mammon ist weg. Was? Oh. Der ist dezent. Auf jeden Fall haben wir hier Vancouver. Hier hat man einen wunderschönen neuen Zebrastreifen gemacht, den ihr hier sehen könnt. Und zwar mit den LGBTQ+Z, habe ich gestern gelesen, für Zoophilie kommt jetzt auch dazu, weil Tiere ja Consent geben können. Und ihr seht hier, der ist verunstaltet worden. Ja? Hier in der Mitte, auf dem einen Foto sieht man ganz deutlich, der ist ganz schrecklich verunstaltet worden. Mit einem Reifenabdruck. Jetzt würde jeder dahergelaufene Mensch sagen, ja, ein Reifenabdruck auf der Straße, passiert. Aber nein, die Polizei von Vancouver möchte gerne wissen, wer das war. Oh, sie haben hier Videos gemacht und Fotos und sie würden gerne ein Wörtchen mit dem Fahrer reden. Crosswalk Update. We have identified the driver of the vehicle involved in the incident. Thank you for those who've come forward with information. Also irgendjemand hat ihn verpfiffen. Defacing a recently installed Pride Crosswalk. Mit einer Rad... Ich hoffe, das Gericht, wenn das ein Gericht zu sehen bekommt, hauen die das den Polizisten so um die Ohren. Weil ich meine... Der Zweck einer Straße und eines Fußgängerüberwegs ist nicht die Repräsentation von Minderheiten, okay? Wollen wir uns darauf einigen? Wäre cool. Ja, in Amerika gab es ja auch einige Fälle, wo solche Straßenbilder halt, wo dann beispielsweise All Lives Matter dazu geschrieben wurde, wo so eine Flagge war, Black Lives Matter oder so. Und ja, da sind auch Leute für ins Gefängnis gegangen jetzt. Ich habe gerade eben auf Twitter gesehen, in England, in London am Speaker's Corner ist heute jemand verwarnt worden, weil er am Speaker's Corner von allen Orten ein All Lives Matter oder White Lives Matter T-Shirt getragen hat. Der Speaker's Corner ist da ja schon leider negativ aufgefallen. Die haben ja schon beschränkt. Ja, aber genau das ist ja das Perverse. Dieser Ort sollte eigentlich genau dafür da sein, dass da jeder uneingeschränkt mehr oder weniger seiner Meinung frönen darf. Und wenn dann da die Polizei für solch harmlose Dinge schon irgendwie Leute anspricht, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Genauso wie das hier. Die University of Southern California hat eine School for Cinematic Arts, also eine Filmschule und Studenten und ehemalige Studenten und Mitarbeiter haben gegen ein Ausstellungsstück praktisch demonstriert oder versucht, das zu entfernen. Und das behandelt John Wayne. John Wayne hat in seinem Leben sicher ein paar Sachen gesagt, die man ihm ankreiden kann. Er war wohl schon auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Weißen besser sind als alle anderen, was auch immer. Aber außerdem ist er halt immer noch einer der wichtigsten und ikonischsten Schauspieler in Hollywood gewesen aller Zeiten. Und zu behaupten, nur weil man ihn irgendwie, also weil man sein Vermächtnis am Leben hält, würde man White Supremacy fördern, das ist einfach... Wo soll das hinführen? Wo? Ich meine, du wirst bei jedem irgendwas finden, was dir nicht gefällt. Und am Ende sind unsere Museen leer. Dann gehen wir durch die leeren Räume und erfreuen uns daran. Falls der Architekt nicht irgendwie was Böses gesagt hat, dann müssen wir das Gebäude leider auch abreißen. Was halt stört, ist, dass die nichts anstelle dessen platzieren können oder wollen. Die sagen einfach... Ja, da kommt dann wahrscheinlich in Zukunft immer ein Aufsteller von Black Panther hin. Weißt du, so ein Pappaufsteller. Also dann können die ihn doch einfach genau auch hinstellen. Weißt du, so Diversität heißt viele Sachen, die verschieden sind und nicht das, was uns nicht gefällt, wird entfernt. Fucking ja. John Wayne, ey. Ja. Ich weiß nicht, welche USC ist das? Ist das LA? Es gibt ja den John Wayne Airport in LA. Hm. Ja, aber da habe ich auch schon gelesen, dass Leute dagegen waren. Den wollten sie wegmachen. Da gibt es auch eine große Statue. Ganz gefährlich. Aber ist wohl bis jetzt nichts passiert. Aber wenn ich an White Supremacy denke, dann denke ich auch an John Wayne, Alter. Das ist klar. Ja, das ist direkt im Kopf. White Supremacy, John Wayne. I believe in white supremacy until the blacks are educated to a point of responsibility. I don't believe in giving authority in positions of leadership and judgment to irresponsible people. Das mag für heutige Ohren krass klingen, ist aber im Endeffekt damals eine völlig normale Meinungsäußerung gewesen. Hey, warte, das ist eigentlich eins zu eins das, was die Leute, die ihn canceln wollen, ja auch vertreten. I don't believe in giving authority in positions of leadership and judgment to irresponsible people. Ja, von den Social Justice Warriors sind halt Weiße, die irresponsible people, deswegen müssen sie abgeschafft werden. Er sagt im Endeffekt deren Talking Point, so in halt eins zu eins sozusagen, ja, aber der wird jetzt gecancelt, weil er das jetzt, weil er Schwarze reingebracht hat. And he noted that while he didn't condone slavery, I don't feel guilty about the fact that 5 or 10 generations ago, these people were slaves. Also er lehnt Sklaverei ab, fühlt sich aber nicht schuldig für Sachen, die 10 Generationen vor ihm passiert sind. Ja. Ja, völlig richtig, aber naja. Ich würde sogar noch radikaler rangehen, so werde ich jetzt auch gecancelt, wenn ich sage, ich fühle mich nicht verantwortlich für das, was meine Eltern gemacht haben. Ist das jetzt auch schon so? Nee, krass? Also jetzt hören wir mal auf. So, und jetzt kommen wir seit langem mal wieder zu Weltraumaffen Boulevard, weil ich fand diese Schlagzeile so unsagbar gut. Normal sind wir da ja nicht so, aber Robert De Niro says he's going broke due to coronavirus. Und dann kommt die wunderbare Unterschrift, he's going to be lucky if he makes 7.5 million this year, claims his lawyer. Also, ihr ganzen Leute da draußen, die ihre Geschäfte zumachen müssen, die irgendwas verloren haben durch Corona, die vielleicht deutlich weniger Geld verdienen durch Corona, schaut euch diesen leidenden Mann an. Nur 7,5 Millionen und das auch nur, wenn es gut geht. Sonst vielleicht nur 5 oder 6. Weißt du, ich habe De Niro immer bewundert und ich werde auch weiterhin die Filme bewundern, in denen er mitgespielt hat. Also Casino ist zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber die Person Robert De Niro ist echt ein bemitleidenswertes, ja, einfach nur damit das Würstchen. Damit das mal ein bisschen klarer wird, das sind, also wenn es 7,5 Millionen im Jahr sind, wenn er das schafft, ne, wenn er dieses Jahr. Ja, genau, wenn er dieses Jahr 7,5 Millionen Euro bekommt, dann wären das pro Tag, also einfach geteilt durch 365, 20.500 pro Tag. Ja, das Ding ist, diese 7,5 Millionen Dollar sind eine Marke, ab der er seiner Ex-Frau mehr Geld zahlen müsste. Und er möchte das jetzt nicht, weil er nur so wenig verdient und deswegen rechnet er sich da jetzt ein bisschen runter. Aber ich finde es auch, der Typ, der Lawyer hat auch gesagt, der Anwalt, er habe halt so auf so großem Fuß gelebt, dass er keine Reserven hat und man könne von so einem alten Mann ja nicht verlangen, dass er noch weiter arbeitet, aber er müsse ja auch seinen Lebensstandard halten können. Und ich weiß nicht, das ist so ein Schlag ins Gesicht von all den Menschen in Amerika, die ihre Jobs verloren haben. Ich würde nicht mehr vor die Tür gehen, wenn ich De Niro wäre. Wann bist du eigentlich so verblödet, Bob? Ich weiß es nicht. Wie sieht eigentlich die De Niro Estate aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich nichts hat. Blödsinn. Nee, komm, Alter, nein. Er ist in so wohlhabenden, so machteinfälligen Kreisen, dass er bestimmt Leute hat, die ihm gesagt haben, hey, investier mal da rein, kauf dir mal da ein Land, tu mal dein Geld dahin und so. Noch besser, wenn er einen guten Anwalt hat, hat er ihm vor der Hochzeit schon gesagt, hier, schieb dein Geld doch mal auf die Caymans. Weil sonst hast du, wenn du jetzt hier die junge Ischa heiratest, wenn die sich scheiden lässt, ist das alles weg. Nee. Cayman, guck mal auf die Cayman. Es ist so eklig, wenn man seine Helden irgendwie fallen sieht, aber ja. Es ist auch heilsam. Platz für neue Helden. Underwater volcano full of mutant sharks could blow any second. Okay, ist das The Onion? Das ist 2018. Wie kommt das hierher? Ja, da habe ich jetzt mal ganz tief in die Kiste gegriffen und einen ganz lustigen Artikel von 2018 rausgeholt. Und ja, tatsächlich, es gibt einen Vulkan. Das ist der, wie heißt er gleich? Der Kawachi-Vulkan auf den Solomon Islands. Und sag mir, gibt es da einen Sharknado? Ja, Moment mal. Eine Sharkruption wird es. Es gibt nämlich ein Update zu der Story, deswegen. Also nimm mir das Ende zurück. Sehr geil, auch rechts davon, live on Mars, Alien Hunters find proof of aliens in NASA Mars Images. Hast du aber die besten gesucht, wa? Ich hab ganz tief in die Kiste gegriffen. Aber Aliens found feeding on chickens. Aber es stimmt, es sind wirklich mutierte Hammerhaie und mutierte Seidenhaie und die leben in einer Unterwasserkaverne im Vulkan und man ist nicht so ganz sicher, wie die da rein und rauskommen. Es hat da schon einige Expeditionen gegeben, seit diesem Zeitpunkt auch. Und da hat man noch nicht so viel rausgefunden. Aber das Interessante ist, es ist einfach ganz interessant, weil da kommen natürlich ganz viele Bilder in einen Kopf, ne, von seltsamen Sachen, die da passieren könnten mit den Haien. Und tatsächlich ist es einfach so, wenn der Vulkan ausbrechen würde, dann hätte man nicht irgendwelche mutierten Lava-Haie, die durch die Luft fliegen würden und Lava spucken oder was weiß ich. Ja, man hätte im besten Fall... Interessant und unterhaltsam, aber auch gefährlich. Aber die würden einfach sterben. Aber die wahrscheinliche Variante ist einfach, dass die dass sie halt durch irgendwelche unterirdischen Wege rausschwimmen, ja, und halt aber auch dann die Region verlassen, wenn der Vulkan ausbrechen sollte, aus offensichtlichen Gründen, und dann wahrscheinlich in Gebiete vordringen werden, die Menschen halt haben und Menschen angreifen können, weil das gibt es wohl Zusammenhänge zwischen Vulkanaktivitäten und irgendwelchen Haikolonien, die dann halt Regionen verlassen und dann halt in Gebiete kommen, wo sie vorher nicht waren, wo Menschen sind und Menschen angreifen. Und der Sharkano, genau. Das ist die wirkliche Gefahr, weil was jetzt nämlich passiert ist vor ein paar Wochen, jetzt vor ein paar Monaten schon, im Mai, gab es halt erste Anzeichen, dass sich ein Vulkanausbruch dort ankündigt. Ja, und es könnte halt sein, dass diese mutierten Haie dann bald in die Region verlassen und vielleicht sich mit anderen Haien paaren und ja, genau, die merken das bestimmt vorher. Die haben mutierte, eine neue Haie-Overlord. Und dann müssen wir uns alle niederknien vor ihm. I for one. Welcome my new Shark Overlords, ja. Da rechts, end of the world, Mayans made a mistake, Bible expert predicts end on December 21st, 2020. Also Leute, hier, 21. Dezember, ja, macht euch bereit. Life after death, woman opens up about her visit to the afterlife. I was looking at Jesus. Ich finde, wir sollten viel öfter was aus diesen richtig guten Quellen haben. Ich habe gerade mal im Kalender nachgeschaut, der 21. Dezember 2020 ist ein Montag. Das heißt, letzte Folge Weltraumaffen am 20. Dezember. Ich hab keine Zeit montags für so einen Blödsinn. Sonderstream oder was? Ja, Sonderstream am 20. Dezember 2020. Boah, Kinder, wir haben hier fast schon wieder 3,5 Stunden hingelegt. Aber ja, nur weil er OPEX zu viel geredet hat. Redet zu viel. Ich habe ihm über kein Wort gesagt. Ja, das waren keine Worte, die ich gesagt habe. Das waren Geräusche. Der Atomlinguistiker. Ja. Der versucht. Der wohnt euch auch in einem Vulkan und ist mutiert wahrscheinlich. Und programmiert euch neurolinguistisch. Weißt du? Ja. Das ist Kreml-Propaganda. Ja. Und ich mache China-Propaganda. Ja. Und Price ist Krypto-Libertär. Und der Marx-Affe. Und die ganzen verschiedenen Strömungen dienen dazu, die Zuschauer so lange zu verwirren, bis sie formbare Subjekte sind für den Hauptstrom. Oh ja, formbare Subjekte. Deswegen im Grunde kontrollierte Opposition. Bis sie alle in den Wald gehen, völlig willenlos. Ja. Und sich nicht gendern lassen und zerschmettern, was der Freiheit dient und fördernd, was ihr schadet. Nein. Soweit lassen wir es nicht kommen. Ach, Kinder. Ich hab noch einen. Hier, geht in den Wald. Und laufend durch den Wald kommt sehr bald ein kleiner See. Und auf dem Wasser ist ein Schwan. Nein, ganz viele Schwäne schwimmen. Und einer ist eindeutig schwarz. Und manche sind auch nicht ganz weiß. Das ja, Handy und wenn ihr genau... eingetippt. Unterschied zwischen Gans und Schwan? Die Antwort verwirrt doch sehr. Black Swan Matters. Geht in den Wald. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, ab und zu bewegt sich das Wasser, da wird einer von den Schwänen von einem mutierten Vulkanhai gefressen. Aber nur wenn ihr Likes hinterlasst und Abos mitnimmt. Und that pesky Adblock ausschaltet. Und ihr auf that safe space gehen, ja, sehr gut. Und Miete pro Kopf. Oh. Und Harambe. Wir haben den ganzen Stream über nicht gesagt, Kulturmarxismus und kein Wort ist illegal. Enten raus für Harambe. Haut rein, Leute. Ja, Aufruf zu Gewalt. Tschüss. Tschüss. Kultur Marxismus. Raus.